Soziolinguistischer Konstruktivismus, nein, danke! Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da! Pünktlichkeit ist eine Zier, doch weiter kommst du ohne ihr. Nächstes Mal vielleicht pünktlich? Ja. Oder nicht? Wir sind ja pünktlich. Der Urheber hat immer recht, auf jeden Fall. Und wir sind die Urheber dieses Streams und deswegen haben wir auch immer recht. Auf der Uhr kannst du dann ja auch sehen, wie spät es ist. So nämlich ungefähr 18.08 Uhr. Machen wir heute wieder Kulturklassenkampf. Ach, fangen wir doch mit was Leichtem an, oder? Genau, mit Black Lives Matter. Du hast da da Massagegerät, sag ich. Ja, betrifft nur andere, ne? Das leucht. Ja, ich meine, dass diese Sache mit den Sendelizenzen, Rundfunklizenzen für Streamer irgendwie Grütz ist, da sind wir sicher alle einig, aber hier hat halt ein Streamer sich der Sache widersetzt und hat einfach weiter gestreamt. Und dank der vielen Freunde, die dieser berühmte Streamer hat, hat es die BLM natürlich sofort mitgekriegt. Und jetzt nochmal getweetet, dass Drache unterstrich offiziell keine Livestreams mehr machen darf. Ob Zahnärzte auch eine Senderlizenz brauchen, wenn sie dir einen Sender mit einer Plombe in die Zähne reinpflanzen? Nein, Quatsch. Von einer ganz anderen Stelle, aber. Die Alu zwei Wochen Urlaub. Nein, aber Urlaub der arme und Drache. Aluhut war nicht gut. Nein, der arme Drache. Jo. Der Livestream des YouTubers Rainer Drachenlord Winkler trage zur Meinungsbildung bei Kinder. Wollt ihr mir erzählen, was ihr damit meint, liebe Landesmedienanstalt Bayern? Wie trägt der denn? Ich Text, glaube ich. Stand doch noch den Text, was sie damit meinten. Nämlich, achso, ja, er hat unter anderem zum Holocaust auch sowas gesagt wie coole Sache oder so. Das war natürlich nicht so schlau von ihm. Einmal bezeichnet. Aber ob er damit eine Meinung bildet, ist ja noch eine andere Frage, ne? Er hat vielleicht eine geäußert, aber eine bildet, ja. Ja, ich weiß nicht, also so ein bisschen, also eine Funktion nimmt der Rainer aber schon ein. So, wenn jetzt irgendwie du dein Kind hast, das so 15 ist, das zu dir sagen, hey, ich will Streamer werden, damit mein Geld verdienen, dann gehst du zu deinem Kind, an einen Rechner dran, öffnest YouTube, öffnest Drachenlord und sagst, ja, hoffentlich endest du nicht so. Nein, ja, nein, Quatsch. Ja. Doch, da hat er eine Funktion. So. Kann man so ein Stück weit, weißt du, abschreckendes Beispiel. Also. Mindestens noch. Ja. Aber redaktionell, journalistisch, ich weiß nicht, ob dem Drachenlord dafür, ob der das kann. Und das ist nicht mal mehr bös gemeint. Nee, aber auch, ob der das tut. Weil journalistisch, redaktionell ist meiner Meinung nach, man sucht sich ein Thema, man recherchiert dazu, man hat irgendwie ein Skript, man spricht zu einem gewissen Thema und er macht doch eigentlich nur, was ich von ihm kenne, sind irgendwie Sachen wie halt das Prostata-Massagegerät oder so, das sind doch, er spricht über sich und ein bisschen über Videospiele, aber halt doch nicht journalistisch, redaktionell. Ja, er reagiert auf die Sachen, die im Chat passieren, hat ganz viele wohl. Also macht er interaktives Fernsehen. Ja, ich habe Probleme zu sehen, wie der Drache tatsächlich redaktionell journalistisch arbeitet. Absolut, ja. Als ob der, wenn der ein Thema sich anguckt, auf die zweite Google-Suchseite kommt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das Journalismus ist, aber wenn du an einem Thema dran bist, zumindest mal auf Seite 2 bei Google-Ergebnissen zu kommen und nicht nur aus Wikipedia was vorlesen oder so, das wäre zum Beispiel redaktionell. Ja, genau, weil er eigentlich kein Journalismus ist, müsste eigentlich auch keine Rundfunklizenz beantragen müssen. Ja, also. Das haben sie eh so mit heißer Nadel da reingestrickt. Diese Umstände, dass man eben, dass es auch fürs Internet gilt und so weiter, nicht nur dafür die Frequenzen. Aber das ist, finde ich, jetzt ein bisschen übertrieben, halt die Maßnahme. Oder persönliche, familiäre Zwecke, wenn er jetzt anstatt Heider Familam sagen würde, was so, Fam, dann. Ja. Das wäre dehnbar, aber so. Ich würde es durchgehen lassen als Bürokrat. Ich würde sagen, ja, mach mal. So. Das ist ja eindeutig redaktionell gestaltet. Ja, vor allem, was macht er jetzt, ne? Er wird jetzt bei YouTube weitermachen und dann nur noch über das BLM ablästern oder so. Also, wie gesagt, so hätte das irgendwie nicht kommen sollen, finde ich. Ach, das war schon ein Artikel von Price, das war noch nicht da. Dann gehe ich mal weiter zu 24 Stunden Zukunft. Das hatten wir letztes Jahr schon mal. Das ist irgendwie so ein Zusammentreffen von den jungen Mitgliedern im Deutschen Journalistenverband, diesem Junge im DJV. Und ja, die Leute sind hier seit gestern wieder fleißig am Twittern über alles, was sie beim Journalismus irgendwie denen wichtig ist. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal reinguckt hattet. Ich hatte das ja auch schon mal verlinkt vorhin. Ich habe auch ein Ich paar habe Sachen mir nur als gefunden. Gut, okay. Ich hab die Tage mehr Gamergate angeguckt, weil doch GDC war und da dann oft Gamergate erwähnt worden ist. Ja. Ja, zum Neue Beispiel. deutsche Medienmacher. Genau. Ich finde es hervorragend, dass intersektionale Lobbygruppen gefüllt mit Ideologen dabei sind, Journalisten einzuverleiben, welche Sprachregelungen sie denn bei der Berichterstattung vorzulegen haben. Das dient bestimmt dem objektiven und unabhängigen Journalismus, wenn man eine progressive Politik in die Grundregeln des Journalismus einweben möchte. Das wird bestimmt gut gehen. Läuft, neue deutsche Medienmacherinnen. Naja, die haben, man gibt ja auch eine ganze Flanke damit frei an den Markt, sozusagen, von Leuten, also für Leute, die eben anders sprechen wollen. Auch nicht gerade schlau, finde ich. Ja, die können da ja schön ihr Handbuch verteilen, damit die jungen Journalisten gleich wissen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und wie sie darüber zu schreiben haben halt. Das Genau. ist natürlich gut, da kann man, holt sie euch, solange sie jung sind halt, ne? Ja, aha. Ich finde, das hat da überhaupt nichts zu suchen. Warum müssen wir überall inzwischen Lobbygruppen haben? Auch bei der Journalistenausbildung, das ist doch krank. Gerade da bräuchte es keine Lobbygruppen. Ja, oder die Leute, ich meine, ich könnte den Krempel irgendwie rausgeben, aber zum einen muss man dazu noch sagen, die kriegen ja auch eine öffentliche Förderung, ne? Also die Medienmacher, was meinst du? Ist Na, da. nix, Vettel hat sich Okay. gedreht, verdammt. Ah, immer mit Profis. Ich dachte schon, ich sage was Falsches hier, aber. Nee, die kriegen ja auch öffentliches Geld. Die haben ja zum Beispiel dieses No Hate Speech Movement Deutschland ausgerichtet vom Europarat irgendwie im Auftrag der Bundesregierung. Und ja, also, und das ist schon, sowas muss halt nicht sein, ne? Also, die können ja ihren Krempel da meinetwegen auf ihre Webseite klatschen und sagen irgendwie hier tralala, aber auch, dass da so viele Leute aus dem öffentlichen Rundfunk da auch Mitglied sind bei dem Ding, das war eine ziemlich lange Liste. Das ist auch fraglich. Und also wir brauchen auf jeden Fall hier keinen öffentlich bezahlten Rundfunk, damit diese Leute da irgendwie ihre Politik machen können, ne? Also Ja, aha. wenn die gern Politik machen wollen, dann sollen sie in eine Partei gehen. Dafür ist sie schließlich da. Ja, aber man geht doch in den Journalismus, weil man Haltung zeigen möchte. Also ich bin mir über die Daumenregeln nicht sicher, aber entweder einer in 20 oder einer in 10 von denen, die sich Journalisten nennen, sind tatsächliche Journalisten. Der Rest schreibt irgendwie Pressemitteilungen ab und macht irgendwelchen Aktivismus. Also so kommt es mir vor. Also ich will da jetzt auch nicht zu dunkel sehen, aber ich habe mittlerweile so viele von diesen NGOs gesehen, die irgendwie sich um Sprachregelungen kümmern oder der Versuch um einen Einfluss im Journalismus. Also halt in der grundlegenden Art und Weise, wie man Bericht zu erstatten hat, dort Einfluss zu nehmen, dass ich einfach nur den Kopf schütteln kann und so ein bisschen nicht den Glauben generell an Journalismus verliere, der ist schon gut und richtig und wichtig, schön, dass es ihn gibt, aber die Qualität ist halt schon unterirdisch, wie Sau. Also. Ja, alles auch eine Frage des Geldes, ne? Ein bisschen. Ja, Nee, für oder mich der. eher der Ich. Politik. In dem Ja. Bereich, das stimmt natürlich, aber so ganz Ich, grundsätzlich, also, habe ich ja schon mal gesagt, ob. ich bin ja schon der Meinung, dass irgendwie eine gute Redaktion auch eine Auslandskorrespondenz oder sowas aufbauen sollte. Der kostet dann schon ein bisschen Geld, ne? Ja, aber wie Aber machen sowas die ist das denn nämlich im eigentlich das Moment? Wie machen Geschäft. die das denn im Moment? Im Moment hast du da Leute hocken, die nur das abschreiben, was in den amerikanischen Medien und so sowieso schon drin steht. Und dafür brauchen die auch Ja, dann nicht in Washington sein oder so. Das können sie auch in ja. Berlin machen. Ja, also. Weil richtiger objektiver Journalismus guckt der oneangrygamer.com an. Ja, ist eine Einmannshow. Der schreibt richtig gut, objektiven Kram. Naja, objektiv würde ich One Angry Gamer jetzt nicht nennen. Doch, der ist objektiv. Ja, die Frage ist ja, ob man was rauskriegt, ob man was recherchiert kriegt in kurzer Zeit, in der kurzen Zeit normalerweise, in der man ja Artikel bringen muss, damit da die Klickrate hoch genug ist und so weiter. Ja, es ist auch ein Problem, aber es ist nicht die Frage, es ist ein Aspekt auf jeden Fall. Über den sind das natürlich die komischen Meinungen, das ist natürlich richtig, ja. Ja, diese Dame hier hat sich da auch geäußert, beziehungsweise hat da was zitiert. Die Reportage ist ein tolles Format, hat aber viele Schwächen, sagt Ed Schnibben bei 24 Stunden Zukunft, unter anderem wenig Erkenntnis, oberflächlich im Narrativ gefangen. Ja. Hab ich auch das Gefühl, dass die Reportagen im Narrativ gefangen sind. Ja, muss man die vielleicht nicht so eng ziehen, diese Narrative, oder? Ja, kommen wir nun zu Artikel 13. Da habe ich erstmal dieses Video von der Frau Reda, die uns jetzt mal erklärt, geht wählen ist die richtige Antwort auf Artikel 13 Abstimmung. Warum ihr zur Europawahl nicht die Piratenpartei wählen sollt, erkläre ich in diesem Video. Ich höre nichts. Ja, kommt jetzt. Die Abstimmung zum Urheberrecht haben wir leider knapp verloren. Was ich aber toll finde, ihr lasst euch davon nicht unterkriegen. Seit der Abstimmung trendet auf Twitter der Hashtag geht wählen. Und das ist auch genau die richtige Antwort. Ich habe in den letzten Stunden unglaublich viele Nachrichten von euch bekommen, von Leuten, die sagen, wegen deiner Arbeit werde ich jetzt die Piratenpartei wählen. Das ist auch lieb gemeint, aber leider ist es nicht das, was ich mir wünsche. Denn ich werde die Piraten zur Europawahl nicht wählen. Tatsächlich bin ich heute aus der Piratenpartei ausgetreten. Der Grund dafür ist, dass auf Listenplatz 2 mein ehemaliger Mitarbeiter steht, Gilles Bordelais. Er hat unserer Arbeit gegen Artikel 13 wohl wie kein anderer Schaden zugefügt. Gilles hat mehrere Frauen im Parlament bedrängt und der Beirat für Belästigung am Arbeitsplatz hat festgestellt, dass Aspekte seines Verhaltens sexuelle Belästigung darstellen. Das ist für mich absolut inakzeptabel. So jemand darf nicht gewählt werden. Das Verhalten von Gilles hat mir und meinem Team einen schweren Schlag versetzt. Es hat uns psychisch richtig mitgenommen. Und für Monate hat er alles getan, um Konsequenzen für sich selbst zu verhindern. Aber mich und mein Team hat er damit viele, viele Stunden Arbeit gekostet, die wir im letzten Jahr nicht in die Urheberrechtsreform stecken konnten. Dank seinem Verhalten war mein Büro auch ein ganzes Jahr unterbesetzt. Am Ende war die Abstimmung zum Urheberrecht so knapp, dass ich denke, wäre Gilles nicht gewesen, dann hätten wir vielleicht gewonnen. Ja, ich habe nie allein gegen Artikel 13 gekämpft, sondern immer mit meinem Team hier im Parlament. Und ich will, dass diese Leute weiter im Parlament arbeiten mit anderen Abgeordneten. Aber eine Wahl von Gilles könnte sie davon abhalten. Das dürfen wir nicht zulassen. Jede Stimme für die Piratenliste könnte die Stimme sein, dank der Gilles Bordelais ins Parlament einzieht. Für mich wäre das so ziemlich das Schlimmste, wenn am Ende der Mensch, der meiner Arbeit am meisten geschadet hat, von eurem Enthusiasmus und unserem Kampf gegen Artikel 13 profitiert und deshalb ins Parlament gewählt wird. Wenn ihr also meine Arbeit wertschätzen wollt, dann wählt eine Partei, die sich gegen Uploadfilter engagiert hat, aber wählt nicht die Piratenpartei. 1.000.000 Stunden sind kaputt gegangen, um den Gillette-Typen zu fangen. Man hat es aber nicht geschafft. Man hat Netze gewoben. Man ist leider nicht zur Polizei gegangen. Wie lange kann das dauern? Sagen wir pro Nase 12,5 Stunden. Okay? Und dann macht es dein ganzes Team, danach können sie wieder arbeiten, 12,5 Stunden und daran scheitert dann die Kampagne, weil ja, Belästigung also, und Sexismus. Ich kann ja schon sagen, warum die nicht damit zur Polizei gegangen sind, weil das ist hier auf jeden Fall so ein Blogbeitrag, der ist schon vom November, wie man sieht, und da wird hier über diesen Gilles gesprochen, der wird hier als Niles, mit dem Namen Niles versehen quasi, also das war halt anonym zu dem Zeitpunkt. Der heißt Gillette. Ja, okay. Und ja, also was hier halt drin steht ist, er ist bekannt als Womanizer, Schwerverbrechen. Er will keine Beziehung mit Frauen, Schwerverbrechen. Und er ist interessiert gewesen angeblich an Mitarbeitern, auch Schwerverbrechen. Und dann so Sachen wie, ja, und er versucht dann irgendwie in deren Nähe zu kommen oder so, oder mit denen alleine zu sein oder so. Ja, meinetwegen kann alles irgendwie unangenehm sein oder so, aber da merkst du halt, dass sie damit nicht zu Polizei gegangen sind, weil es ist halt kein Fall für einen Richter, dieses Zeug, ne? Ja, er ruft nach einem One-Night-Stand nicht zurück. Sexuelle Schwerverbrechen. Ja, da gibt es halt durchaus Leute, die das irgendwie meinen. Es gab ja auch schon Leute, die gesagt haben, dass es eigentlich Vergewaltigung ist, wenn du einer Frau irgendwas erzählst, was nicht stimmt. Und dann schläft sie mit dir, sagt immer, ich habe ganz viel Geld oder so. Ja, aber weißt du, wenn das dann ein Verbrechen ist, dann ist halt auch Make-up tragen ein Verbrechen. Es tut mir Ja. leid, das ist halt auch Lüge, so. Aber so ist halt Sexualität. Oder in Indien so, oder nicht? Der Mann tut seinen Status überhöhen und die Frau tut ihre Fertilität überhöhen, indem sie sich roten Rouge auf die Wangen macht, um sexuelle Erregung zu signalisieren. Ein Mann guckt sie dann an und im Unterbewusstsein brodelt das schon, weil man sich Farbe ins Gesicht schmiert. Aber meine Güte. Was ich halt traurig finde, ist eigentlich an der Geschichte, dass das sieht aus wie so Nachkarten der progressiven Plattform nochmal. So, Ja. jetzt haben die Piraten einen Punkt, an dem sie sich hochziehen könnten, nämlich Artikel 13, und aus der absoluten Vergessenheit irgendwie zurückkommen könnten. Und dann die letzte verbliebene Progressive in der Partei so ungefähr versucht dann die Chance auch noch zu torpedieren. Also ich meine, der Vorstand hätte das auch so ein bisschen so dargestellt. Ja, also. Die Sache rekapituliert auch, ja, so dass es irgendwie ein grüner Angriff gewesen sein könnte oder so. Ich wollte nur noch mal sagen, zu ihm hat doch, glaube ich, diese Kommission im Parlament hat doch seinen Fall begutachtet und dann gesagt, dass Aspekte seines Verhaltens geeignet wären, als sexuelle Belästigung oder so empfunden zu werden. Bla, ja. Also so schlimm war das ungefähr. Ja, genau, und also im Endeffekt streitet er es hier natürlich auch ab. Und ja. Wurde gekündigt. Ja, komisch Genau. war wohl auch, dass sie Julia Reda ihn echt noch empfohlen hat, auch für die Partei, obwohl er ja eigentlich nur Mitarbeiter war. Als Mitarbeiter muss er nicht unbedingt wieder. Ja, gut, aber Und Schulz! soweit ich mich Ja. da erinnere, war das damals auch so, dass diese Julia Reda, da wo die eigentlich herkam, war halt eben auch, die hatte damals bei dieser einen schwedischen Piratin irgendwie Praktikum gemacht oder so. Und das war der Grund, warum die eigentlich diesen ersten Listenplatz damals bekommen hat. So nach dem Ja. Motto, die hat schon Erfahrung damit und so. Ja, aber Ja, das ist auch aber traurig. Moment. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen mehr auf den Gilles Bordelais eingehen, weil dass er dagegen ist und dass er es anders sieht, das stimmt schon. Aber ein paar Details, die er nennt, sollte man vielleicht doch noch mal in den Fokus stellen, Einfach weil das sonst macht das ja Reinschlichten, keiner. ne? Ja. Also zwei konkrete Anklagepunkte gegen ihn wurden erhoben. Einer wurde schon abgelehnt, der andere, der wird noch entschieden. Er wurde gekündigt von der Piratenpartei. Nicht wegen dieser Sache, weil die erst geprüft werden musste, sondern weil er angeblich ein Interview mit irgendwem geführt hätte, was vorher nicht abgesegnet war. Deswegen ist er gekündigt worden, nicht wegen dieser Anklage. Und natürlich ist er auch gegen Artikel 13. Ja, und er zählt die Julia Reda zum linksprogressiven Flügel, was sie ja auch, Ja, denke ich mal, so beschreiben würde. da haben wir auch Und gleich er noch. meint, es war schon absehbar, dass sie die Partei demnächst verlassen würde und sie nutzt das jetzt einfach nur als Plattform und ja, Ja, nur so sieht um der Vorstand noch das ja auf ein auch, paar ne? Punkte einzugehen. Ich habe auch noch ein bisschen Historie vorbereitet, kommt gleich noch, ja, auf Haben jeden Fall. wir überhaupt schon Immer. darüber geredet, wo sie hingeht? Naja, sicherlich zu den Grünen. Ja. Ja, aber. Ist auch so eine Frage. Cui bono die ganze Geschichte? Ja, ich meine, Linkspartei oder Grüne, das war ja klar von Anfang an. Nee, zu Ja, den Grünen war klar, definitiv. weil sie hat ja schon auch, sie war ja auch irgendwie stellvertretende Vorsitzende von dieser grünen Gruppe da im Parlament, also von dieser grünen Partei dann quasi, Ja, dieser ich meine, an der Europapartei. Dame kann man sehr gut sehen, dass themenzentriert kann die sehr gute Arbeit leisten, aber wenn man sich halt andere politische Themen anguckt, kann man halt nicht wirklich einer Meinung mit ihr sein. Ja, aber Ja, hat das sie ist auch ein das Problem mit der Interview. Piratenpartei, ne? Oh, Moment. naja, mit solchen Leuten halt in der Piratenpartei. Auf jeden Fall, Ja. Die, auch so ein Altlast ist ja die Frau Strick. Die war ja mal irgendwie bei den jungen Piraten auch, glaube ich, irgendwie im Vorstand oder so Beisitzerin oder so. Auf jeden Fall hat die halt jetzt hier dazu geschrieben, die Unschuldsvermutung geht vor Gericht und bei Ermittlung durch die Polizei, sonst nirgendwo, Himmel nochmal. Ja, das ist ja auch so ein Standard-SJW-Point eigentlich. Ich habe gehört, dass ich kann es nicht bestätigen, aber ich habe gehört, dass Jasna Strick selber Vergewaltigerin ist. Und Unschuldsvermutung gilt ja nur vor Gericht. Also nein, Ich weißt du, so solltest du eigentlich bei den Leuten argumentieren, wenn sie sowas raushauen. Weil, Ja, das macht aber zum Beispiel nein. auch der Tweet direkt darunter, macht das eigentlich auch. Ich hatte noch vier Apfelkuchen im Kühlschrank. Und jetzt sind die weg und ich habe Bauchweh. Ich denke mal, dass Frau Strick damit zu tun hat. Also, Unschuldsvermutung, Blödsinn. Das ist halt, und ja, wir hatten eben kurz, bevor wir live gegangen sind, drüber geredet. So, wir reden sehr oft über die gleichen Dinge und wir sagen oft auch die gleichen Sachen. Und hier ist es wieder, Frau Strick, der fehlt einfach irgendwie. Die demokratische oder wie auch immer zu nennende Grundlage in ihrem Wissen, dass sie nicht versteht, dass solche fundamentalen Sachen wie Unschuldsvermutung und so, dass das gesellschaftliche Werte sind und dass das nicht auf Polizei oder irgendwas beschränkt ist oder Gerichte, sondern dass das ein Wert ist, den jeder Bürger. Ich meine, wenn einer zu dir kommt und sagt, ja, Chris, der Abel hat, was weiß ich, einen Bankraub begangen. Ja, dann wird der Chris auch erst mal gucken, stimmt das überhaupt? Ja, aber der ist mittlerweile verjährt. Nein, Quatsch. Ja, es ist so ein bisschen wie die Katja Schulze, das auf die private Ebene gezogen hat mit ihren Fliegereien, ne? Das ist meine Sache oder so. Ich denke, das Ja, ist eben so, da geht euch gar nichts an. Peng. ja, aber das Aber Private ist doch politisch Mammon. Irgendwo müssen wir doch mal den Kreis schließen, weil du merkst das. das Ding mit der Unschuldsvermutung, das ist halt schon eine tiefgreifende zivilisatorische Errungenschaft, dass wir irgendwann auf die Idee gekommen sind, dass wir lieber ein paar Leute, die was getan haben, davonkommen lassen, als dass wir jemanden bestrafen, der nichts getan hat, damit wir innerhalb der Gesellschaft das fördern können, was die Leute edel und gut macht. Und Ja, aber das das. ist das, was da mitschwingt, sozusagen. Es gibt Gesellschaften, die das anders machen, die sind aber alle scheiße. Also Unschuldsvermutung ist wirklich Ja, hätte wesentlich nur, das kommt krasser immer nur in der über. gesamten Gesellschaft an und nicht, dass man das alle 20 Jahre irgendwie der Hälfte der Gesellschaft neu erklären muss. Ja, das war halt bisher auch immer so, dass das weitergegeben wurde, aber wir haben halt damit aufgehört. Ich meine. Ja, vor allen Ja, Dingen gerade in diesem Bereich, halt diesem Bereich mit den sexuellen Belästigungsanschuldigungen. Ich meine, nicht umsonst sehen wir das ja immer wieder. Ich habe das halt auch, da nur die übelsten Flashbacks, ne, zu diesem ganzen Drama da damals mit der Atheisten-Community. Da gab es schon dieses Ding von wegen, alle Leute sind Belästiger und so, sexuelle Belästiger, Vergewaltiger, was weiß ich nicht was. Und dann diese Wurde ganze Julia in Rot GEMA-Geldnummer, nachgetragen. Harassment hier, Harassment da, überall Harassment. Und das ist ja bei diesen Progressiven irgendwie immer so, dass sie diese Karte da irgendwie ziehen. Und dann alle sagen so, ja, aber wir haben den ja jetzt beschuldigt und jetzt tut man alle so, als würde das auch so sein, weil, und da haben sie ja so komische Sachen, dass sie dann irgendwie sagen so, ja, das ist ja dann eigentlich schlimmer für die Frauen, wenn einer jetzt damit durchkommt, ist ja dann schlimmer, als wenn einer jetzt fälschlich beschuldigt wird. Das ist weniger schlimm oder irgend so ein Bullshit. Also so durchgedreht sind die da schon. Ja, das sind diese Tricks, diese verbalen, rabulistischen, Naja, auf jeden Fall Blick in die Geschichte. Das hier ist von Februar 2014 und der sogenannte Orga-Streik in der Piratenpartei. In diesem Zusammenhang hatte damals halt auch die Julia Reeder mich und diverse andere Leute, also ich war ja zu dem Zeitpunkt auch noch in der Piratenpartei Mitglied, bei Twitter geblockt und ich bin ja auch bis heute noch bei Twitter geblockt von ihr. Das hat ja mehrere Leute auch ziemlich gewundert, weil sie ja jetzt da irgendwie so zum Aushängeschild von diesem ganzen Kampf gegen dieses Artikel 13-Ding geworden ist und ich dann da irgendwie den halben Tag irgendwelche Tweets gelesen habe, wo sie zitiert wurde, die ich nicht lesen konnte und so ein Kram. Und damals dieses Ding, das war halt eben dieser Orga-Streik, war als Antwort quasi auf diese vorangegangenen Sachen. Zwei Dinge waren das. Einmal das sogenannte Bombergate und einmal das sogenannte Fahnengate. Das Bombergate, erinnert sich vielleicht der ein oder andere nochmal. Das war dieses Ding, wo die damals ja auch auf der Liste zur Europawahl stehende Anne Helm mit noch so einer anderen zusammen, bei so einer, also so eine selbst ausgedachte Femen-Aktion, das war aber nicht wirklich von Femen, aber so in dem Stil gemacht hat in Dresden von wegen Thanks Bomber Harris. Das war das Bombergate. Und dann gab es noch das Fahnengate, das war bei diesem, ich glaube, das war sogar bei dem Parteitag, wo die Liste zur Europawahl gewählt werden sollte. Da sind irgendwelche Leute auf die glorreiche Idee gekommen, so eine Fahne vom Anarcho-Syndikalismus, heißt es so? Auf jeden Fall Syndikalismus. Syndikalismus, ja, auf jeden Fall diese schwarz-rote Fahne da irgendwie zu hissen, Das ist sympathisch, Moment. zusammen mit den, mit irgendwelchen Plakaten oder so. Also, dass es halt so aussieht wie irgendwie ein Statement von der Piratenpartei Dabei generell. wäre die einzigst richtige Fahne die gelb schwarze gewesen. Ja, auf jeden BVB Fall. oder was meinst du? Das war halt das Fahnengate, wo dann diverse Leute halt eben der Meinung waren, dass das ja unbedingt super toll ist. Und einer von diesen Leuten, die der Meinung waren, dass das eine super tolle Idee beides war, war halt eben die Widerrede, halt eben diese ganze progressive Clique von Leuten. Und der Orga-Streik war halt dann die Administratoren und so von der Piratenpartei, die dann gesagt haben, hier, wir tragen das nicht mit. Wir machen hier nicht irgendwie für euch irgendwie hier, arbeiten hier irgendwie für euch, damit ihr Politik machen könnt, dann benutzt ihr das irgendwie für eure Piratenpartei fremden Dinge da halt, irgendwie für eure Alleingänge, für euren Kram, wo ihr Bock drauf habt irgendwie. Und weil das war ja auch das hatten wir vor ein paar Wochen, ein paar Monaten mit diesem Weltraumfahrstuhl, das war ja auch so ein Ding von Julia Reda, dass du damals gab es so ein Antrag auf dem Parteitag, dass die EU einen Weltraumfahrstuhl bauen soll. Und der ist aber nicht durchgekommen. Und Julia Reda hat aber trotzdem einfach in einem Wahlwerbespot von der Piratenpartei für die Europawahl gesagt, so ja, wir wollen, dass Europa einen Weltraumfahrstuhl baut. Wow. Und ja, das ist natürlich bei den Leuten auch überhaupt nicht gut angekommen, weil dieser Antrag ist halt eben, der wurde halt gestellt und der ist halt nicht durchgekommen. Und da muss man das dann einfach mal so akzeptieren. Ja, aber naja, progressiver halt eben irgendwas Neues und so. Deswegen war ja der Weltraumfahrstuhl war ja auch irgendwie das Logo dann von der progressiven Plattform in der Piratenpartei. Und sich dann so sehr haben sie das da irgendwie reingerieben, das Ding. Ja. Wobei, bei so einem Weltraumfahrstuhl ist das günstiger wie Helikopterflüge. Also, mein Gott. Kann sein, Also ich ja. muss dazu sagen, ich bin ja auch ein sehr großer Unterstützer des Konzepts von einem Weltraumaufzug. Ich habe das hier ja auch mal vorgestellt und es gibt ja auch tatsächlich schon Planungen in Japan von der mit dem tollen Namen, die Firma mit dem tollen Namen Kobayashi, die quasi plant, in den nächsten 50 Jahren einen Weltraumaufzug zu bauen. Ja, aber natürlich ist das für Deutschland ein Nonsensvorschlag gewesen. Aber im Prinzip bin ich absolut dafür, Weltraumaufzug. Der war für Europa, nicht für Deutschland. Ja, für Europa, ja. Ja, in Europa. Wir würden den ja eh in Südamerika bauen. Der Also. Punkt ist ja auch, dass dieser Antrag halt eben nicht durchgekommen ist und dass sie es trotzdem einfach damit gefahren ist, sozusagen. Und das war halt bei denen immer so. Wenn die nicht gekriegt haben, was sie haben wollten, dann haben sie es einfach gemacht und haben sich hinterher darüber aufgeregt, wenn die Leute vorher gesagt haben. Voll gut. Nicht Ja, ich meine, einsehen ich können, will es ja nicht wie. behaupten, aber man könnte auch so eine Diskreditierungskampagne darin sehen, weil die Reda war doch wohl auch oder ist befreundet wohl mit einer von der CDU, von den Grünen in Berlin oder was die da zu sagen hatte und war da wohl auch war da wohl Trauzeugin und so weiter, also sind richtig gut befreundet. Also. Ja, die ist mittendrin in dem grünen Kram. Also das Einzige, was mich an dieser Nummer wundert, ist wirklich eigentlich nur, dass sie so lange überhaupt da hocken geblieben ist. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass sie das so macht wie die AfD-Heinis und einfach gleich sagt irgendwie so, ihr seid Pfui und ihr eigenes Ding da irgendwie macht. Weil, also wie gesagt, für mich war die aus der Piratenpartei raus 2014 schon. Ja, und das ist auch so ein Tweet, der in der Zeit entstanden ist. Eine Urheberrechtsreform kann es nur geben, wenn es die Antifa dafür bei den wichtigen Themen den Rücken frei hält. Weil, na klar, die Progressiven waren halt auch Riesenfreunde von der Antifa. Ich habe das ja auch erlebt damals bei dem Parteitag in Bremen. Das war der erste und einzige, bei dem ich da mal war. Ich verstehe das überhaupt nicht, was ihr damit meint. Ja, Antifa ist gut auf jeden Fall. Ja, wie soll und das muss man nicht verstehen. Ich glaube, Julia will damit sagen, sie hat persönlich keine Zeit, jetzt gerade die AfD zu bashen, wegen der Urheberrechtsreform. Deswegen soll das bitte die Antifa machen oder irgend sowas. Ja, aber da ging es damals noch darum, dass quasi die Piraten eine Urheberrechtsreform anstreben, sozusagen. Also da ging es noch nicht um die Urheberrechtsreform, die wir jetzt bekommen haben. Hm. Naja, jedenfalls. Ich erinnere an Jutta Ditfurth, die auch gesagt hat, die Antifa wäre gut für so eine Truppe, die uns vor Rechtsextremen schützt, also eine praktisch eine Miliz. Ja, sowas ähnliches haben die Verteidiger von der ganzen Nummer damals zu dieser Bombergate-Zeit auch gesagt. Also von Anne Helm kam auf jeden Fall fast Wort für Wort genauso ein Spruch. Also da sind die auf jeden Fall der Meinung, ja. Also was ich aber erzählen wollte, ich war halt in Bremen auf diesem Parteitag und in dem hinteren Bereich von dieser Halle war alles voll mit schwarzen Leuten. Also schwarz angezogenen Leuten mit Antifa-Fahne und so. Und da gab es auf jeden Fall Bestrebungen, diesen ganzen Laden quasi zu übernehmen von den Heinis. Ja, hat aber nicht geklappt und dann sind die Progressiven natürlich zetern gegangen. Ja, das ist auch nochmal was, das hatte man mal eingereicht. Ja, das ist jetzt auch so ein bisschen noch zur Sprache gekommen die ganze Zeit, also immer so Stück für Stück, was wir so hatten schon. Eben, dass wir schon seit 2014 raus wollte und so weiter. Da gibt es noch einen zweiten Teil von diesem Artikel. Also das ist dann vielleicht mehr eine Leseempfehlung jetzt. Ich glaube, die Details haben wir langsam durch, oder? In dem Fall. Also es ist irgendwie eine Schweinerei und jetzt ist das Urheberrecht, das hat ja auch nicht geklappt. Ich habe direkt vermutet, dass es irgendwie komisch ist, dass sie Reda behauptet, sie hätte wegen diesem Typen ihre Arbeit vernachlässigen müssen oder so, wegen dieser Geschichte der sexuellen Belästigung ihre Arbeit vernachlässigen müssen. Das fand ich gleich ein bisschen komisch. Und irgendwie klang das nicht ehrlich. Und hat sie noch beim Herrn Newsheim im Interview gesagt, sie hätte das erst in den letzten Tagen entschieden, auszutreten oder so. Das kann ich erzählen, der die Hose ein bisschen kneift, sein zu macht, ey. Ja, interessant fand ich auch in dem Artikel, den du jetzt gerade schon weggeklickt hast, da stand, dass sie sich nicht um die Partei gekümmert hat und selbst auf Einladungen der Partei nicht reagiert hat. Ja. Also sie hat da offensichtlich auch eine One-Woman-Show nur für sich gefahren. Ja, die Abgeordneten sind unabhängig. Das ist ja der Grund, warum sie nicht den Gilles wieder runternehmen können von der Liste. Ne? Außerdem, das war auch das, was vorhin Price meinte, von wegen, der wäre gefeuert worden von der Piratenpartei. Das stimmt halt nicht, sondern von ihr halt. Also die Piratenpartei hat halt, also mit den, die Fraktionen sind halt eine eigene Sache. Und die Mandatsträger sind auch noch mal eine eigene Sache. Also das ist alles unabhängig voneinander. Das wissen halt die meisten Leute nicht, aber so funktioniert das halt in der Politik. Also du hast die Partei ist was anderes als die Fraktion und eine Fraktion ist was anderes als die Mitglieder in der Fraktion. Die haben ja auch noch mal können ja auch noch mal eigene Mitarbeiter anstellen und so. Ja, das sind unterschiedliche Dinge. Ja. Ja, und außerdem wollte ich nochmal dran erinnern, das, was der, wie hieß er, Jonathan, hier, mit dem wir das Interview geführt haben, der hatte ja auch gemeint, dass er quasi mit Julia Reda jetzt direkt nichts zu tun hat, sondern nur mit Mitarbeitern in ihrem Büro. Und da habe ich mir auch nur gedacht, ja, das kann ich verstehen. Ja, und hier steht jetzt quasi, dass sie jetzt irgendwie probieren, dieses ganze Ding jetzt irgendwie in den Agrarbereich zu tun und dass dann im Endeffekt die Julia Klöckner diejenige ist, die für Deutschland quasi dem Ganzen nochmal von Regierungsseite aus zustimmen muss. Das ist ein Trick oder was, ne? Um das aus der Schusslinie zu bekommen, ne? Ja, damit die Barley weiterhin so tun kann, als wäre sie dagegen. Mhm. Das ist ja so peinlich, ey. Gott, ist das peinlich. Ja, so peinlich. Naja. Was hat denn die fucking Agrarministerin damit zu tun? Was ist das für eine... Ich meine, aber wir sehen... Mir kommt es vor wie Kulissenschieber, die glauben, das Licht wäre aus im Saal und dann schieben sie die Kulissen, aber alle gucken drauf und es ist voll ausgeleuchtet und man denkt sich, ja, scheiße. Das ist eine sehr schöne Metapher. Endlich mal mit Profis. Ja, ich habe vorhin nur den Ton falsch angeschlossen, damit ihr noch mal eine Zeit habt, um euch so schöne Metaphern zu überlegen. Bitte. Ja, das war nochmal hier die Geschichte von der Titel täuscht etwas. Es ging ja um diese um die Nord Stream Pipeline, die ja angeblich die CDU verschachert hat gegen das Urheberrecht oder so oder umgekehrt. Also da zieht offensichtlich dieser politische Schachermechanismus langsam ein, dass der eine sagt, wir geben dir das und dann gibst du uns das oder so, dann macht man das eben oder nicht, ne? Und da soll es angeblich diese Nord Stream Pipeline gewesen sein, wo die Franzosen nicht so scharf drauf waren, dass wir das machen oder so. Ich bin da nicht hundertprozentig im Bilde, gebe ich zu. Und der Altmaier hat aber angeblich wie das dann geopfert und die Startups hier mit dem Urheberrecht. Ja, das war, ist ja eigentlich auch nochmal skandalös, ne, gewesen. Das ist auch nochmal ein bisschen dann durch die Presse gegangen, aber dadurch, dass es auch das schon entschieden wurde, war das dann auch vorbei, das Thema, denke ich mal, dass es deswegen ein bisschen untergegangen ist. Also eigentlich ein ziemlicher Skandal, finde Ja, ich. da haben wir wieder den Punkt. Sie schämen sich gar nicht mehr für solche Sachen. Ja, ich hab da so ein bisschen, na, nennt es Aluhut oder so, aber du hast ja jetzt ein Gesetz verabschiedet, was es Startups schwieriger macht, am Internet dann teilzunehmen. Natürlich sind darunter auch Medienunternehmen. Du machst Legislatur für Medienunternehmen, die ja auch ja, sozusagen damit weniger Konkurrenz haben. Du als Politiker in einer etablierten Partei, du hast natürlich bessere Kontakte zu dem etablierten Medienunternehmen, neue Gesetze, dass es schwieriger wird, neue Medienunternehmen auf den Weg zu bringen. Das erinnert mich so ein bisschen an, ja, halt diesen Crony Capitalism. Da gibt es ein relativ gutes Buch, The Master Switch von Tim Wu. Der erklärt in dem Buch, wie Medienmonopole im Radio, TV, Internet etc. entstehen, verteidigt werden, wie Einfluss sozusagen ausgeübt wird von Politik, von Firmen, um halt sozusagen Monopol zu erhalten. Und ich will jetzt nicht von einem Monopol sprechen, aber das wirkt für mich schon so ein bisschen nach einem Abwürgen des freien Marktes, Ja, weil halt. genau. Die Politik hat ja die Möglichkeit, solche Schranken aufzustellen auf dem Markt oder eben auch wegzunehmen und Geschäfte auch überhaupt erst zu starten mit irgendwelchen Gesetzen oder so. Also dann Genau. wirklich und so. Weißt du, die Hürden für neue höher ansetzen und so, du hast ja deine Kontakte als Politiker. Du profitierst ja auch nicht davon, dass du dich jetzt mit neuen Firmen auseinandersetzen musst. Deswegen, also so rein machtpolitisch absolut verständlich, dass die das machen, aber es ist natürlich eine furchtbare News. Ja, und auch das ist ja auch 1A gegen die Bürger, weil Es damit ist steuerrecht. verschlechterst du die Chancen, in Europa IT-mäßig irgendwas zu starten. Ganz einfach. Also in einer Branche, die viel wichtiger wäre, eigentlich, als die Medienbranche, die so oder so zerfallen wird in ihrer jetzigen Art und Weise, das wird nicht weiter gut gehen. Warum fördert man dann die Dinosaurier, wenn man eigentlich auch die Säugetiere fördern könnte? Verstehe ich nicht. Warum stellt man die eigenen Bürger schlechter im Konkurrenzkampf um einen absoluten wichtigen Markt? Ich verstehe es nicht. Ich habe auch eine Sache bei dem Urheberrechtsdings nicht verstanden und zwar angeblich hieß es, vielleicht kann mich da einer aufklären, und zwar hieß es, dass YouTube zum Beispiel sicherstellen müsste, dass wenn sie die Lizenz nicht haben für bestimmte Dinge, für Videos, tralala, dass das dann nicht hochgeladen werden könnte oder beziehungsweise nicht gezeigt werden könnte. Das heißt aber doch, dafür müssen sie auch irgendwie eine digitale Signatur dann wenigstens von der Datei haben oder so, von dem Video. Das heißt, also müssen es doch eine Lizenz haben oder was, also, nee. Ich weiß, habe ich das falsch verstanden oder so, weißt du, Rainer, oder ist das so bescheuert? Es ist so Ja, bescheuert. das Grundproblem ist, dass eine Plattform haftbar gemacht wird oder haftbar gemacht werden kann, ab dem Moment, wo sie etwas hochlädt, wo sie Folgendes nicht gemacht hat: A, sich die Lizenz eingeholt hat, B, überprüft, ob die Lizenz gültig ist. Ganz einfach gesagt. Nur, wie soll das Unternehmen das machen? Das ist die Frage. Und das gilt für alles. Das gilt für das gesprochene Wort, für das geschriebene Wort, für Bilder, Fotos. Ja, ist ja auf jeden Fall eine Lizenz drauf. Also ist ja, das ist ja nicht so schlimm, sagen wir mal so, wenn einer ein Video macht mit dem, was Quatsch, ja, das ist nicht so schlimm. Es gibt ja sehr viele Memes, die rumgehen von irgendwelchen bekannten Bildern, wo irgendwer mit Microsoft Paint. Ja, der wird ja schon schlimm. Ja. So, ja. Das Meme ist zwar interessant, aber es ist falsch. Ja, weil auch diese nachgemalten Bilder, das wäre kein Umgehen des, in Anführungszeichen, Uploads-Filters, weil dieses Bild müsste auch lizenziert sein und es muss geprüft werden, ob dieses Bild lizenziert ist und dann darf die eine Person das hochladen, aber die zweite Person schon nicht mehr. Ja, deswegen, das Meme greift, es ist zwar schon dreist, aber es greift nicht mal tief genug. Ich glaube, viele Leute haben das noch nicht verstanden, ob dieses Problem hinausläuft. Ich habe eine sehr böse E-Mail bekommen. Ja, gibt es denn keine freien Lizenzen mehr sozusagen dann oder was? Bitte nochmal. Gibt es denn keine freien Lizenzen mehr dann praktisch zur freien Verwendung, ja, oder so? Genau, doch. Ich habe eine sehr böse E-Mail bekommen von jemandem, der mir geschrieben hat, so, oh ja, aber es sind doch jetzt ein paar Artikel eingefügt worden und die relativieren wieder alles. Ja, weil es geht genau darum, was du gerade gesagt hast. Freie Lizenzen, und zwar ist ja der Paragraph 8.5 und Paragraph 9 neu eingefügt worden. Und da geht es genau um diese freien Lizenzen. Und zwar steht da drin, dass es einen Mechanismus geben muss, dass jeder Urheber, also jeder, der ein Foto macht, jeder, der eine Zeile Poesie sich ausdenkt, dass der eine Möglichkeit haben muss, diesen Content anzuzeigen, und zwar zu sagen, hier, das ist mein Content, ich möchte explizit nicht, dass er urheberrechtlich geschützt ist und nicht in diesem Filter drin ist. So. Ja, das wird dann eine automatische Funktion. Das ist neu, aber das ist das meiste, was neu ist, da geht es um so Sachen, die aus dem Copyright rausgelaufen sind, beispielsweise irgendwie ein Cartoon, der seit 50 Jahren nicht mehr gezeigt wurde, ein Musikstück, was seit 50 Jahren nicht mehr gespielt wurde, und die werden dann vom Copyright freigestellt, solche Sachen. Aber es geht halt auch wirklich darum, dass jeder Urheber die Möglichkeit haben muss, sich aus diesem System rauszuziehen selber. Aber natürlich muss er dafür wieder aktiv werden. Er muss sagen, hier, das ist mein Material, und der muss das Material auch hochladen in dieses Filtersystem, was es halt nicht gibt und was es nie geben wird. Um zu sagen, ja, hier, das ist die Negativprobe von dem, was nicht von dem Filter erfasst werden soll. So, das ist das, ja, nur falls der mir die E-Mail geschrieben hat, ich hatte ja schon geantwortet, aber hier nochmal meine offizielle Antwort darauf. Das meiste betrifft nur irgendwelche Sachen, die aus dem Copyright schon rausgelaufen sind, weil es keiner genutzt hat. Und das andere, ja, das hätte nur zur Folge, dass eine Person, die sagt, ich will nicht in dem Filtersystem sein, muss ihre Arbeitsprobe in Anführungszeichen hochladen, damit der Filter weiß, okay, das muss nicht gefiltert werden. Also das löst das Problem nicht. Ja. Das musst du dann deine Sachen anmelden, wenn du irgendwie davon was haben willst. Und das ist dann umgekehrt, das muss jeder anmelden. Ja, und es gibt ja, viele deutsche Politiker meinen ja, dass man quasi eine sogenannte Blanket Rule, Blanket License einführen könnte, dass man einfach sagt, okay, wir machen das, wie wir das bei den Radiostationen haben, alle zahlen eine gewisse Abgabe und dafür dürfen die alles spielen. Aber der Punkt ist der, dazu muss es wieder in dieser Content-ID-Bibliothek drin sein. Da führt kein Weg dran vorbei. Und alles, was nicht eindeutig in dieser Bibliothek drin ist, kann nicht abgeloadet werden, weil sich sonst die Plattform haftbar machen würde. Okay. Ja, in letzter Zeit ist der Herr Fleischauer, wenn er drangekommen ist, im positiven Licht hier drangekommen bei uns, aber wie das so ist, alles, was man sich mühevoll an Reputation aufbaut, kann man mit einer Kolumne zerschlagen, und das ist die hier. Allein schon der Clickbait-Titel, wie wär's mit ein wenig Holocaust-Leugnung? Und dann der Untertitel: Ausgerechnet Leute, die sonst bei jedem falschen Witz aufschreien, beklagen Zensur, wenn es um die Eindämmung von Hate Speech im Netz geht. Wie soll man das nennen? Digitale Schizophrenie? Ja, also rein theoretisch wäre Schizophrenie eher, Russland steckt hinter allem. So, Verfolgungswahn. Also, wenn man es eng nehmen würde von der Paranoia. Ja, Paranoia, die Richtung. Stimmen hören. So, sind die Russen jetzt gerade in diesem Raum? Ist Gamergate unter ihrem Bett? So, das wäre so Schizophrenie. Das, was da steht, das ist halt, wie soll man sagen, Ich verstehe auch nicht, was er uns wirklich sagen will. Also, Er geht erstmal darauf ein, dass man auf Facebook und auf Google viel Blödsinn findet und halt Holocaust-Leugnung etc. Dann verquickt er das irgendwie mit der Save Your Internet-Geschichte. Ich lese mal ein Stück draus vor. In Wirklichkeit ist es gar nicht so schwer, die Netzanarchie einzudämmen. Man muss die Internetunternehmen nur unter Strafandrohung dazu zwingen, Gesetzesverstöße zu ahnden. Internetunternehmen sind nicht dazu da, Gesetzesverstöße zu ahnden, Herr Fleischhauer. Wenn die Unternehmen einen Algorithmus finden, der das automatisch erledigt, wunderbar, wenn es nur menschlich geht, bla bla bla bla bla, das kostet Geld, aber seit wann nehmen wir bei Durchsetzung demokratisch vereinbarter Ziele auf die Aktionärsinteressen von Privatunternehmen Rücksicht? Schon immer. Ja, außerdem impliziert das ja, um nochmal auf den Jonathan Babelotzki zurückzukommen, was der ja auch gesagt hat, YouTube beispielsweise und die meisten Content-Provider-Netzwerke verdienen nicht wirklich Geld. Ja, das sind immer alles irgendwelche Mischkalkulationen mit anderen Konzerninteressen, die sind an sich genommen nicht profitabel. Und deswegen ist das Argument immer, oh ja, da geht es nur um den Profit von YouTube. Das stimmt einfach nicht, weil YouTube macht Verlust. Seit Gründung. Es ist einfach so. Und dann kommt halt das Ganze, was mich wirklich fertig macht. Es ist kein Zufall, dass sich die Partei, die am vehementesten für die Beibehaltung des Status quo im Internet streitet, Piratenpartei nennt. Piraten waren, auch daran muss man vielleicht einmal erinnern, gewerbsmäßige Diebe, Mörder und Vergewaltiger. Allen späteren Romantisierungen zum Trotz. Warum sich eine Netzpartei nach einer Gruppe von Kriminellen benennt, die für ihre Vergewaltigungsorgien gefürchtet waren, können nur Internet-Experten erklären. Es ist ja überhaupt ein Rätsel, warum ausgerechnet Leute, die sonst bei jedem falschen Witz Zeta und Mordio schreiben, sofort Zensur rufen, wenn es um die Eindämmung digitaler Gesetzlosigkeit geht. Lieber Herr Fleischhauer. Sie haben mir nicht geantwortet auf Twitter, als ich Sie gefragt habe, ob Sie einfach schlecht recherchiert haben oder warum Sie die progressive Plattform und die Piratenpartei in einen Sack tun und das dazu noch die Leute stopfen, die gegen Artikel 13 sind und dann mit dem Knüppel draufhauen. Ich glaube, hier geht es um ein Phänomen, was Herr Jan Fleischhauer auch nicht so ganz gecheckt hat. Julia Reda zurück. An der Person kann man sehr gut feststellen. An sich sind die politischen Sachen, die so fordert, nicht so mein Fall. Aber bei dem einen Thema auf jeden Fall. Bei so, Holocaust-Leuten. Sehr viele. Nein. So. Also, wir reden hier über die Urheberrechtsdebatte in Europa. Ja? Was das Thema angeht, bin ich voll auf Julia Reders Seite. Aber bei vielen anderen politischen Themen, die sie gerne durchgesetzt sehen würde, bin ich überhaupt nicht auf ihrer Seite. Und ich glaube, es geht halt sehr vielen Leuten, die immer nur so im allgemeinen Nachrichten-Mainstream mitschwimmen, die sind jetzt durch dieses eine Thema sensibilisiert worden, weil sie da gemerkt haben, oh, da läuft wirklich was schief und deswegen sind sie da dagegen. Ja, aber irgendwie steht das doch auch im Kopf hier. Weil sie bei vielen anderen Sachen das halt noch nicht realisiert haben, dass es da leider genauso läuft wie bei Artikel 13. Das ist ja nicht nur da so. Ja, der Fleischhauer versteht nicht, Fleischhauer ist so einer, der sagen würde, Zensur ist nur, wenn es der Staat macht. Ja, er versteht nicht, dass genau diese Leute, die bei Witzen, Zeta und Mordio schreien, dass das genau solche Zensoren sind, wie die nur aus anderen Motiven. Die einen halt für Geld und die anderen halt für ihre Utopie vom Greater Good. Ja, und außerdem... Leute, Mordio schreien bei Witzen, das sind doch auch die Leute, die Zensur fordern. Das ist sogar nicht so, wie er schreibt. Ja, außerdem auch, ich meine... Vergewaltiger, da fängt es ja schon an. Ne? Ich meine, guck dir mal die Definition an, die wir davon jetzt haben. Also, wenn du jetzt der Jasna Strick sagst, hier ist der Löschknopf, lösch mal die ganzen Vergewaltiger von Facebook. So, ne, also ich meine, über, ja. dass da nicht nur Sachen rauswerfen, die der Jan Fleischhauer doof findet, ist ja wohl klar. Also, und ich kapiere das auch einfach nicht, wie er da, also, ich bin auch ratlos gewesen, als ich das gelesen habe, vor allen Dingen, was der für einen Fleck kriegt, andauernd. Genau von dieser Clique von Leuten. Ne? Aber er hat es wohl immer noch nicht so richtig gereiht. Also irgendwo bin ich auch ganz froh, dass er diesen Artikel geschrieben hat, einfach mal, weil ich mich zur Abwechslung mal wieder über den Konservativen aufregen kann und wie blöd der ist. Das, ja, Das nächste Ding, wie wäre es mit ein wenig Holocaust-Leugnung? Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, von dem ich mir ziemlich sicher war, dass das ein Neonazi war oder der zumindest so geistig in die Richtung geht. Als ich den bei der letzten Wahl gefragt hatte, was er gewählt hat, hat er mir zwar nicht die Partei genannt, hat mir aber innerhalb von zwei Sätzen erklärt, dass die Flüchtlingskrise irgendwie von Israel aus organisiert. Und wenn sich der ein bisschen freier fühlen würde, so Nonsens zu reden, weil er ist dann sofort ausgewichen, als er das gesagt hat, könnte man mit so jemandem reden und ihn eventuell aus diesem geistigen Loch rausholen, wo er da drin hockt, dass er davon ausgeht, dass irgendwie die Juden alles steuern. Also wenn ich so das mit der Holocaust-Leugnung lese, dann denke ich mir immer so, ja, da hätte ich einen Kollegen gehabt, den hätte ich bearbeiten können, mit dem hätte ich drüber sprechen können, dass sowas wie der Leuchtereport Unfug ist und dass es da nichts zu leugnen gibt. Aber da wir das Gesetz haben, kann man so jemanden nicht erreichen. Deswegen, ich weiß nicht. Also das ist ein schweres Thema, aber ich glaube, das gesamtgesellschaftliche Wohl wäre eher gedehnt, wenn man mit solchen Menschen reden könnte. Aber ja. Das hier war auch ein sehr guter Artikel von der Taz. Also ich meine, es zu negativen. Also geht quasi, die sind da mit Herrn Fleischhauer gar nicht so weit entfernt. Filter sind eine Chance, keine Zensur. Seht ihr? Eine Chance. Weil ja, die Taz ist halt eben der Meinung, halt auch, dass da sehr so viele schlimme Sachen im Internet sind und wenn man das jetzt mal durchfiltert, weil die Macht, ne, die Macht von Facebook und die manipulieren uns, meint die Taz, YouTube und so manipulieren uns und wenn man da jetzt mal ein bisschen Regulierung machen kann, dann manipulieren die uns vielleicht nicht mehr so. Deswegen ist das eine Chance. Laut Taz. Oh Mann. Die Filter, die irgendwas filtern, die lassen nicht nur... Das sind Chancenfilter. Die lassen nur die Chancen durch. Ja. Entschuldigung, wie konnte ich das vertun? Ah, jetzt kommen wir zu den lustigen Sonderregeln bei den Wahlen in Europa. Ne, da habe ich diese Woche auch nochmal was gelernt. Ja, man kann das jetzt vielleicht nicht so ganz lesen, weil das auf Schwedisch ist, aber ich habe den Tweet auch gesehen. Es geht im Endeffekt darum, dass mehrere schwedische Abgeordnete im Europaparlament, die vorher gesagt haben, wir sind auf jeden Fall dagegen und wir sind dagegen und auf jeden Fall müssen wir hinterher noch Änderungen vorschlagen. Es gab ja mehrere Wahlrunden. Erstmal soll es in seiner jetzigen Form akzeptiert werden, bla bla bla. Und hinterher gab es noch eine Wahl, soll der Text nochmal verändert werden. So. Und bei dieser Wahl, die ja von vielen Leuten quasi angestrebt wurde, kam es halt dazu, dass diese Wahl auch nicht durchgegangen ist, mit 5 Stimmen insgesamt Unterschied und ein paar schwedische Abgeordnete haben gesagt, ups, wir haben den falschen Knopf gedrückt und hätten die den richtigen Knopf gedrückt, dann hätte man den Text von Artikel, also den Text von der DSM-Richtlinie nochmal verändern können. So, das ist aber eine sehr komplizierte Sache, weil die EU-Regeln sehen an sich vor, dass wenn man falsch gedrückt hat, dass man hinterher sein Ergebnis nochmal korrigieren kann. Allerdings in diesem Fall ist es so, dass man das Ergebnis im Nachhinein nicht mehr korrigieren kann, obwohl es sonst möglich ist. Warum das diesmal so war, ist mir noch nicht so ganz klar. Aber das ist eine Sache, die relativ oft sogar tatsächlich vorkommt. Ja, und es gibt auch sehr viele Abgeordnete, die benutzen das quasi absichtlich, um zu sagen, okay, meine liebe Wahlbasis hier, ich habe für die Umweltgesetzgebung gestimmt, ne, weil Umweltschutz ist mir wichtig. Und hinterher wird die Wahlstimme geändert in, es wird doch dagegen gestimmt. Aber in der ersten offiziellen Verlautbarung steht halt, dass man für die Richtlinie gestimmt hat, für die Umweltrichtlinie. Das wird sehr oft ausgenutzt, strategisch auch von sehr vielen Abgeordneten. Nur wie gesagt, mir ist noch nicht so ganz klar, warum es in diesem Fall nicht so ist, dass man hinterher seine Stimme ändern kann, wenn man angibt, ich habe einen Fehler gemacht. Weil normalerweise kann man das. Weiß einer von euch dazu mehr? Ich glaube das niemandem, wenn er sagt, ich habe den Knopf falsch gedrückt, wenn er in einem Parlament hockt. Ich glaube das den Leuten nicht. Ich Also nochmal zum Verständnis. Man kann hinterher sagen, ich habe den falschen Knopf gedrückt und das Wahlergebnis wird dahingehend auch verändert, aber im ersten Record wird halt die ursprüngliche Stimmabgabe gezählt. Und das wird sehr oft ausgenutzt von Leuten, weil die gegen die Interessen von ihren Wählern stimmen wollen. Ja, ich habe mich schon gefragt, ob das sein muss. Die verhandeln da 3 Jahre über so ein Gesetz und bei der Abstimmung ist dann plötzlich Zeitdruck, sodass sie durcheinander kommen. Also. Ja, hier war es einfach so, das waren halt ein paar grüne, feministische, schwedische Abgeordnete, die gesagt haben, oh Gott, nein, oh scheiße, wir haben auf den falschen Knopf gedrückt, aber wir können es jetzt ja nicht mehr ändern. Nur, wie gesagt, normalerweise kann man es im Nachhinein ändern und ich weiß jetzt nicht, ob hier irgendwas anders war als sonst. Wie gesagt, keine Ahnung. Skewed Mickey Hüvert. Aber man muss sich das überlegen. Hätten die halt, wenn sie vorher gesagt haben, ja, wir stimmen dagegen und die hätten auch richtig abgestimmt, dann hätte es nochmal eine Änderung des Gesetzestextes geben können und die Artikel, die jetzt kritisiert werden, hätten nochmal abgestumpft werden können. Aber gut, wir haben ja alle erlebt, wie der ganze Prozess war. Das wollten die halt nicht, ne? Ja, gehen wir nach Amerika kurz zu Facebook. Und zwar, Facebook schaltet ja Anzeigen und schaltet ja Anzeigen für die Timelines auf den Facebook-Seiten. Und wenn man da Anzeigen schaltet, da kann man halt sich Zielgruppen auswählen. Ja, zum Beispiel, ja, keine Ahnung, Leute in Amerika. Oder, wenn man Tampons verkauft, Frauen. Ne? Oder wenn man Rasiercreme verkauft, Männer, keine Ahnung. Man kann halt Zielgruppen auswählen und da gibt es halt auch Anzeigen für Wohnungen und für irgendwelche Wohnungsprojekte vom Staat, die halt auch über dieses System laufen, die halt ihre Anzeigen da schalten. Und da ist es wohl so gewesen, dass in manchen Distrikten haben die Leute halt quasi diese Werbeanzeigen für irgendwelche Sozialwohnungen nur für, ich sag mal, weiße Mittelständler geschaltet und gewisse andere Gruppierungen, halt so Leute, die Hip-Hop-Musik gerne hören oder die irgendwelche Weed-Seiten geliked haben, die wurden halt ausgeschlossen von diesen Zielgruppen für diese Sozialwohnungen. Und das verstößt gegen das Gesetz und deswegen wird jetzt gegen Facebook quasi vorgegangen, die werden eine Strafe zahlen müssen und das zeigt ein grundsätzliches Problem auf mit diesem ganzen Targeted Marketing, ja, also man wählt die Zielgruppe aus beim Marketing. Bei bestimmten Projekten gibt es halt diese ganzen Antidiskriminierungsregelungen, wie in diesem Fall hier bei Sozialwohnungsmietangeboten, Das ist einfach nur, es zeigt einfach nur ein Problem auf, was sich nicht so einfach lösen. Ja, wenn die Kohle enger wird, dann machen sie auch bei armen Leuten nochmal Schnitte, ne? Beziehungsweise Unterschiede. Tja. Ja, gut, und als interessanter Beigeschmack, das ist halt hier die Trump-Regierung und der von Trump, der eingesetzte Mann, Ben Carson, der sich jetzt halt doch um irgendwelche Minority Groups kümmert und da regen sich die Leute in Amerika ein bisschen drüber auf. Sei nur am Rande erwähnt. Hm. Ben Carson ist ja der afroamerikanische Gehirnchirurg. Ja, der ist der dafür zuständig ist. Assessing the media, how to get good press. Jill Osborne hat sich hier verausgabt und ein Büchlein geschrieben. Und ich dachte mir, im Kampf gegen den industriellen kulturmarxistischen Komplex und dessen Ausmerzung muss ich auf jeden Fall auch mit Journalisten sprechen können und versuchen, bessere Presse zu bekommen für die gemeinsame Sache. Das Buch war aber eher irgendwie so eine Enttäuschung in der Richtung, dass da zwar voll viele Tipps drin stehen, die halt auch funktionieren, wie man gute Presse bekommt. Allerdings ist das Buch halt eher so surreal zu lesen, weil einfach voll viele der Tipps der Grund ist, warum halt Journalismus so schlecht ist. Und ich hatte einfach nur massive Bauchschmerzen, als ich das Buch gelesen habe. Das meiste ist auch eigentlich schon relativ bekannt. Also wenn du so ein bisschen Allgemeinwissen hast oder Erfahrung mit Journalisten dann schon mal geschrieben hast, weißt du im Grunde auch, was hier drin steht. Das ist nicht so viel, aber ja, Availability zum Beispiel ist ein so ein Ding. Du musst einfach nur erreichbar sein. Es geht nicht darum, dass du irgendwas gut darstellen kannst, du Experte bist, sondern du musst einfach nur mit einer E-Mail oder mit einem Anruf sofort drangehen und reagieren, und das reicht dafür aus, dass du einfach dann in den Abendnachrichten erscheinst und zu irgendeinem Thema irgendwas erzählen darfst. Genauso Charity. Der Vorschlag ist, du möchtest Werbung für irgendwas machen, was du machst, deine Kampagne oder dein Buch oder tralala, mach einfach ein Charity-Event, wo du einfach $500 irgendwie... Ja, aber so. Onkel Abel, das ist doch weaponized Charity. Ja, so ein Stückchen, oder weißt du, also weaponized Charity wird wortwörtlich vorgeschlagen. Also Amerika, ne? Ich glaube, deswegen haben so viele Journalisten das Gamergate auch vorgeworfen, also... Weil wir wollten zwar wirklich was Gutes tun, aber die kennen das halt nur als Medienmanipulationsstrategie. Und an sich so, hab keine Angst vor der Presse. Wenn du ins Studio eingeladen wirst, bedank dich bei den Leuten im Schaltraum. Also sag mal, das ist doch, sind die doof, die Leute, die das Buch lesen? Also das sind doch alles Sachen, die man eigentlich aus dem Leben weiß. Bedank dich bei den Leuten, sei erreichbar. Ich meine, ja. Wie nehme ich ab, ist nur ein Apfel. Ende des Buches. So. Get cute with the news. Versuch ein Bild von deinem Baby an deine News dran zu packen. Dein Baby. Weißt du, wo ich mir denke, so, das ist dein Tipp, wie man gut mit den Medien umgeht. So, ich mit aller Liebe und Respekt vor kleinen Kindern und Babys. Aber das hat nichts in den Nachrichten zu tun. Das wäre ein guter Tipp, nicht direkt sauer werden, wenn der Journalist mal Scheiße schreibt zum einen oder so. Also ich hatte mal so ein komisches Interview und der hat das ganz schön verdreht, eigentlich der Typ im Endeffekt. Und das ist schon ärgerlich. Ich habe mal mit einem Typen von der Tagesschau gesprochen. Was, Tagesschau? Ja, Tagesschau. Und ich habe mir, nachdem der Artikel von ihm raus... Die reden mir sowieso gerne im Mund, die Worte im Mund. Nachdem der Artikel von dem rausgekommen ist, habe ich mir ein Buch über Psychopathie geholt, weil ich mir dachte, ich glaube, ich habe da gerade jemanden getroffen. Ich muss da mal mich informieren. So. Also, aber ja. Naja, aber das Buch, also ich war jetzt nicht schlecht. Manche Tipps sind halt auch so durchschnittlich, aber wenn ihr das liest, also mir ging es auf jeden Fall so einen Haufen Unfug, der einfach halt nicht in Journalismus gehört. Und wie du halt Journalisten auch manipulieren kannst. Darknet und VPN-Menschen, ihr seid Kriminelle, weil jetzt kann man durch einen Generalverdacht euch Rechte absprechen. Viel Spaß mit Artikel 13 umgehen via VPN. Oh, Freifunk auch. Ja, da hatten wir auch schon drüber gesprochen in den letzten Wochen. Über die Sache vom Bundesrat. Hier steht es nochmal ein bisschen zusammengefasst. Ich weiß nicht genau, ob die es richtig begriffen haben, weil also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie auf jeden Fall dann also auch noch Paragraphen drin hatten, dass sie eigentlich den 130 StGB da auch noch drin hatten. Hier steht jetzt drin, dass die Bayern eigentlich alles haben wollten, quasi das ganze Strafgesetzbuch. Das stimmt auch, dass sie das nicht gekriegt haben, habe ich auch mitgekriegt, aber ich meinte mich eigentlich zu erinnern, dass in diesem Katalog von, ich glaube, 5 verschiedenen Sachen oder so, die sie da hatten, dass da der 130 schon mit bei war. Und wenn es jetzt darum geht, dass man es verbietet, irgendwelche Sachen bereitzustellen, wo die Leute halt potenziell irgendwie Straftaten begehen können, dann ist das natürlich eine ziemlich heftige Sache, weil das ist ja im Prinzip jedes Forum. Und ein Messer, ein Buttermesser. Also, wenn du es ganz runterbrichst. Ich meine, das erinnert mich dann an die Bilder aus England, wo in der Schule Scheren eingesammelt werden. Kennen die sich mit dem Zusammenhang zwischen VPN und Homeoffice aus und solchen Sachen? Naja, also da gibt es dann wahrscheinlich Ausnahmen für oder so. Ja, und dann gibt es Ausnahmen und die werden auch nicht missbraucht. Da meldet dann niemand irgendwie ein VPN an für seine Firma und nutzt den dann um mit was weiß ich wem. Ja, also so oh mein Gott, ist mir schlecht. Wenn ich kurz einhaken darf, es kann sein, dass ich mich dabei irre, aber ich hatte so verstanden, dass es um eine Logpflicht geht und dass geschäftliche Transaktionen explizit davon nicht ausgenommen sind, was ja im Endeffekt zur Folge hätte, dass ja, wenn man das mit Kundendaten beispielsweise benutzt, geschäftlich, über VPNs, dass da auch Logfiles drüber erstellt werden und dass das halt kein sicherer Weg mehr ist, firmeninterne Daten zu benutzen. Da könnte es ein Problem geben mit den Versicherungen. Naja, also das mit den VPN, das, ich glaube, das leiten die jetzt auch nur her aus der eigentlichen Sache, weil es ging ja nur um irgendwelche Angebote über Tor, aber so wie das formuliert ist, da steht hier halt auch drin, könnte man da auch ein VPN drunter fassen. Aber ein Firmen-VPN, würde ich mal sagen, wird schon ein bisschen schwierig, weil du musst ja auch verstehen, ich meine, das kannst du ja genau gucken dann, wo das VPN dann rauskommt. Das ist ja nicht so, dass du dir irgendwo was holst und dann bist du da in irgendeinem Netzwerk drin und dann kommst du da irgendwo raus. Und da weiß dann der keiner, ja, was du gemacht hast. Das ist halt die Frage, wie stark sind die Logpflichten quasi? Reicht es, dass man weiß, nein, das hat nichts zu tun. Ist die IP zurechenbar oder muss halt auch eine Deep Packet Inspection gemacht werden oder sowas? Ne? Das ist halt die Frage. Das alles es wird halt alles wirklich diskutiert, auch auf europäischer Ebene. Kommen wir ja, glaube ich, gleich zu. Ja, also da gibt es verschiedene Sachen und die wollen im Endeffekt die VPNs generell so ausgestalten, dass sie halt den eigentlichen Nutzen verlieren. Und zwar Anonymisierung. Was ja bei den VPNs sowieso so ein bisschen beschränkt ist. Ne? Also ich rate da auch nicht unbedingt zu, dass die Leute alle VPNs benutzen, wenn sie keinen Plan haben, was sie da tun, weil im Endeffekt begibst du dich da ja dann in das Netzwerk von anderen Leuten rein. Aber das hat ja jetzt nicht so eine Vertrauensart wie jetzt, also wenn du jetzt mit dem Internet verbunden bist, dann sind die ganzen Laptops und was du so hast, sind eigentlich darauf geeicht, dass sie diesen ganzen Paketen dann halt weniger vertrauen. Das ist eine andere Zone normalerweise. Und wenn du jetzt aber irgendwo in einem Netzwerk bist, in einem LAN oder so, dann gehen da vielleicht ganz andere Sachen auf, andere Ports und so, irgendwelche Freigaben. Unterschiedlich wird das normalerweise gehandelt. Und deswegen kann ich da eigentlich nicht zu raten, wenn man nicht weiß, was man tut, irgendwelche VPNs zu benutzen. Was aber ein Problem ist, dass man beim Tor-Netzwerk meines Wissens noch nicht hat. Aber, ja. Ja, das sehe ich wieder anders, weil ich halt gerade meine, dass halt sehr viele Knoten absichtlich geschaltet werden, um den Traffic zu überwachen. Ja, und da hatte ich ja gehofft, dass es noch irgendwer dann nochmal richtig stellt, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das so nicht funktioniert, dass du da einfach nur, wenn du am Knoten horchst, nicht weißt, wo das reingekommen ist. Ja, das meinst du ja, aber ja. Ich meine, dass die da doch gewisse Daten bekommen. Also beim VPN geht es auf jeden Fall. Daten, die haben halt benutzen können, um Rückschlüsse zu ziehen. Also alles, was man, wenn man VPN überträgt, was nicht nochmal anders irgendwie verschlüsselt ist über SSL oder so, ist auf jeden Fall für jeden lesbar, der in dem Netzwerk sich da rumtreibt. Und das ist auch ein Punkt beim VPN. Also wie gesagt, ich kann da nicht zu raten. Wenn die eine Auflage haben, dass die das alles protokollieren müssen und wenn die Polizei da eine Anfrage an die stellt. Die können es vor allen Dingen auch selber benutzen, um es für irgendwelche Zwecke zu benutzen. Das ist auch noch so ein Punkt. Das hat jetzt mit dieser Sache hier nichts zu tun. Das geht nur auf meinen, den Leuten zu sagen, benutzt lieber keinen VPN, wenn ihr nicht wisst, was ihr tut. Du musst dann beantragen wahrscheinlich, wenn du einen VPN betreiben willst als Firma oder so. Ja, also du dir selber kannst du ja... Haben wird, ne? Pass auf, ich meine, wenn ich jetzt... Ich habe Deutschland, Schweizer VPN nutzt. Ich habe hier auch ein VPN bei mir zu Hause. So. Und da kann ich jetzt von meinem Handy und so, kann ich in mein Netzwerk hier. Das ist von außen. Wenn ich dann eine Anfrage stelle an irgendeinen Server oder so, dann kommt das hier aus meinem Netzwerk einfach und fertig. Also da ist nichts Besonderes dran. Und da ist auch nichts besonders anonymisiert oder sonst irgendwas. Kommt halt dann aus meinem Netzwerk. Der einzige Vorteil, den ich dadurch habe, ist A, ich kann auf die Dienste zugreifen, die ich in meinem Netzwerk habe. Und B, ich kann, wenn ich jetzt irgendwo in einem öffentlichen WLAN bin oder so, dann sieht das öffentliche WLAN nur die Verbindung von meinem VPN. Das sind die Vorteile daraus. Und das braucht ja wohl niemand zu reglementieren. Das ist ja auch ganz klar festzustellen, wo das reingeht und wo das rauskommt in dem Fall. Das sind dann einfach nur, also alles, was ich damit aufrufe, kommt halt aus meinem Netzwerk hier. Es ist so, wie wenn ich jetzt hier auch jetzt was aufrufe. Na, da ist ja nichts Besonderes dran. Und ja, genau. Wenn man beispielsweise in einem Land ist, wo es gewisse Gesetzgebungen gibt, dass sowas wie Google oder sowas gesperrt ist, ja, und man dann sich über ein VPN in ein anderes Land einwählt, dann bringt das sowas was. Funktioniert natürlich. Ja, ja, genau. Das bringt insofern was. Die Regierung das nicht blockt. Aber da, für sowas ist es eher sinnvoll. Ja, aber da kann man halt schon eine klare Grenze ziehen, ne? Ja. Ja, kommen wir zu einer Meldung von Europol. Europol gibt's auch. Hat mit Interpol jetzt direkt nicht so viel zu tun. Ist nochmal eine separate Sache, aber egal. Im Endeffekt geht es darum, auch wieder das gleiche Thema, welche Busts, also welche Zugriffe wurden in letzter Zeit bei Dark Web-Aktivitäten getätigt. Und hier werden einige aufgelistet. In der Tat muss man wirklich sagen, dass die Sachen, die hier aufgelistet werden, sind nicht so umfangreich, dass es wirklich eine Augenbraue zücken würde. Wenn du ein bisschen runterscrollst, Chris, die haben eine sehr interessante Grafik unten, die fand ich einfach nur ganz interessant. Weil laut deren Aussage ist es so, dass die halt das Dark Web kontrollieren und überwachen und spätestens bei den Postdienstleistern, wenn irgendwas versendet wird, die einen finden. Ja, und ich fand die Grafik einfach nur süß. Ne, der große Hai und der kleine Goldfisch. Ja, buying on the Dark Web, you are on the menu. Also wenn du im Dark Web einkaufst, dann stehst du auf der Speisekarte. Und wir sind der kleine Fisch und Europol ist der große Hai. Ja, ja gut, natürlich, die müssen ihre Marketingmaßnahmen machen. Wie gesagt, das, was sie hier aufführen, ist jetzt nicht so umfangreich, dass es wirklich nennenswert wäre. Ja, die hängen einfach mit der Technik noch hinterher. Aber ich bin meiner Meinung nach der Ansicht, auch über das Onion-Netzwerk, dass die halt, wenn die Personen gezielt überwachen, dass sie dann mehr Möglichkeiten haben, auch da Rückschlüsse rauszuziehen und dass das nicht absolut sicher ist. Aber das ist nur meine Meinung. Und Europol ist anscheinend auch der gleichen Meinung. Aber das ist Marketing natürlich. Ja. Ja, keine Ahnung, das kann man, glaube ich, auch wieder anders verstehen, dieses Ding. Meinen die wirklich damit, dass sie der Hai sind? Ich verstehe das eher so. Nein, das Verbrechen ist der Hai, ja, weißt du? Und dann das Verbrechen ist der Hai, weil die sagen ja auch so, ja, einerseits, wir finden dich, andererseits, deine Daten werden missbraucht, dein Geld geht verloren, die Sachen kommen nie an. Das Koks hat keine gute Qualität. Du zahlst das Geld und die Waren, die fangen wir ab und das kriegst du gar nicht. Und ja. Naja. Ja, kommen wir zu einer weiteren Community, die sich im Kulturkampf selber zerfleischt. Und zwar geht es hier um YA. Und das bedeutet, das ist Literatur für Young Adults. Also, ja, für Jugendliche. Nicht für Kinder, sondern für Jugendliche, junge Erwachsene Literatur. Und Liebe, Herzschmerz und ein bisschen mehr. Ja, so Coming-of-Age-Sachen und so weiter und so fort. Aber gut, die haben sich halt mittlerweile so ihre eigene Nische ausgegraben und die heißen halt YA. Young Adults. Okay. Es geht im Endeffekt darum, es gab zwei prominente Fälle in letzter Zeit. Ein Fall ging um einen Autor, der eine schwule Liebesgeschichte vor dem Hintergrund des Kosovo-Konfliktes quasi dargestellt hat. Der ist sehr stark in die Kritik geraten, weil er halt Bezug genommen hat auf die Unterdrückung von gleichgeschlechtlichen Liebenden durch Muslime. Ja, so, ne, wenn er das, ja, das gehört halt zur Geschichte dazu, aber dafür hat er halt sehr viel Kritik bekommen, weil er halt, könnt ihr euch ja denken, warum. Und interessantes Detail dabei ist, dass dieser Herr sehr lange Zeit Teil von einem Arbeitskreis war, was quasi für verschiedene Preise in diesem Young Adult Segment die Bücher überprüft hat und die Autoren beraten hat, ob die auch wirklich politisch korrekt genug agitiert haben. Bisschen erschreckend, dass es sowas überhaupt gibt, aber gut. Und das zweite Beispiel ist eine chinesische Autorin, die einen Fantasy-Roman geschrieben hat. Und diese chinesische Autorin, die hat halt quasi ihre Erfahrungen aus China verarbeitet, die sie da mitbekommen hat, wo es halt um so Sachen geht wie chinesische Industriearbeiter, die quasi in Abhängigkeit gehalten werden, ja, weil der Lohn nicht reicht, um die monatlichen Ausgaben zu tätigen. und die quasi in Lohnsklaverei gehalten werden. Und die hat das quasi verarbeitet in einem Roman, wo es, in einem Fantasy-Roman, wo es explizit darum geht, dass halt Leute unterdrückt werden von anderen Leuten, aber es hat überhaupt gar nichts mit Hautfarbe oder irgendwelchen anderen Sachen zu tun. Das ist so explizit die Prämisse. Und die ist in die Kritik geraten, weil das ja offensichtlich den ganzen afroamerikanischen Leuten ihre Vergangenheit irgendwie relativiert. Ja. So. Und die Person ist halt auch eine sehr progressive Person gewesen, die oftmals in Erscheinung getreten ist. Und das sind zwei der prominentesten Figuren in dieser komischen Young Adult Literature Filter Bubble gewesen. Und die sind jetzt beide halt quasi selbst zerfleischt worden durch die Realität. Ja, und der Begriff der Cancel Culture hat halt auch dort, so wie in sehr vielen anderen Kultursegmenten, den Einzug gehalten. Das kennen wir ja von Comics, das kennen wir ja von Videospielen, das kennen wir ja von Filmen. Ne? Sprich mal deutlicher, hast du Cancel Culture oder Cancer Culture gesagt? Ja, also die Cancer Culture, die bedingt dann natürlich eine Cancel Culture. Ja, und die Cancel Culture heißt halt, dass Leute aufgrund von ihren politischen oder anderweitigen Aussagen keine Plattform mehr haben dürfen. Ja, aber das ist ja schon, ich meine, wenn der Typ dann daraufhin seine Debüt-Novel zurückzieht, das hat ja nichts mehr mit Kritik zu tun oder so. Also Kritik, wir waren mal an dem Punkt, wo dann die Sachen erschienen sind und dann sind sie kritisiert worden und das auch hart und vielleicht auch böse manchmal und manchmal haben sich Bücher deswegen auch nicht verkauft. Aber halt einen Autor schon vor der Veröffentlichung seines Buches so klein zu machen, dass er das zurückzieht, ist für mich besorgniserregend, sage ich mal vorsichtig. Hatte nicht in Kill All Normies die gute Frau Angela Nagel auch so was Ähnliches berichtet? Bei einem Verlag in Kanada, dass das Buch zurückgezogen worden ist. Vielleicht erinnere ich mich falsch. Ja, und ich meine, es gibt ja inzwischen dann auch den vorauseilenden Gehorsam der Handelsketten, wie wir das mit 12 Rules for Life in Neuseeland gesehen haben, wo die das Buch von Jordan Peterson über drei Ecken mit PewDiePie verwandt und somit auch mit dem Christchurch-Attentäter aus dem Programm genommen haben. Wurde aber wieder zurück aufgenommen, dachte ich. Oh, cool. Also, ja, ich dachte mir auch so, ja Leute, Alter, bei euch kann man meinen Kampf kaufen, aber Jordan Peterson ist sein Lebensratgeber nicht, in dem jetzt wirklich nichts Böses drin steht. Also eine Katzen, wenn du die Gelegenheit dazu hast. Ja, also ich meine, Maps of Meaning, das wäre ein super großer Stretch, das könnte man aber noch ganz, ganz, ganz weit entfernt in abstruser Logik nachvollziehen, aber 12 Rules for Life, du kannst dir einfach nicht nachvollziehen, also gar nicht, also. Oh, und jetzt auch noch Facebook. Wo soll ich denn jetzt noch hassen, wenn Facebook mich auch nicht hassen lässt? Ja, Facebook fährt ja seit längerer Zeit eine Strategie der, wie sie es nennen, Deradikalisierung, indem die gewissen Zielgruppen Sachen in die Timelines reinspülen. Ja, das hatten wir ja vorhin schon mal, ne, mit den Wohnungsanzeigen für Sozialwohnungen. Aber gut, hier ist es wohl gewünscht, ja, dass halt gewisse Zielgruppen, wenn die Postings sehen oder Postings lesen, halt entweder einen kleinen Wikipedia-Artikel dazu bekommen oder einen Fact-Checker-Artikel, der irgendwelche Sachen korrigiert. Und ganz konkret ist dieses System, was in der Beta-Phase war, jetzt konkret implementiert bei Facebook. So, das ist die eine Sache. Haben die einfach sang- und klanglos aus der Testphase in die normale Sache reingehoben. Und dazu sagen die auch noch so, wir machen das ja jetzt schon und da haben wir festgestellt, ja, wir haben noch nicht genau genug hingeguckt. Ja, und die konzentrieren sich hier halt auf Hass und die sagen, ja, weißer Nationalismus und White Pride-Bewegung waren da schon immer im Fokus bei diesen Anstrengungen, aber wir weiten den Begriff jetzt auch auf. Wir haben früher auch so Begriffe wie Nationalismus und Separatismus immer etwas relativ gesehen, weil es gibt ja sowas wie die baskischen Separatisten und Nationalisten, deren Bewegung ja politisch erwünscht ist. Das ist jetzt ein Kommentar von mir gewesen. Und andere Sachen, ja, dass man halt gesagt hat, ja, nicht alles, was Nationalismus ist, ist schlecht. Nicht alles, was Separatismus ist, ist schlecht. Es gibt ja auch separatistische Bewegungen, die unterstützenswert sind. Aber jetzt haben sie gesagt, nein, alles, was jetzt irgendwie Nationalismus, Separatismus ist, wird jetzt auch unter diesen Filter gesetzt. Und ja. Ja, das ruft wahrscheinlich wieder Konkurrenz auf den Plan, sag ich mal. Dass sie halt den Begriff noch enger fassen und dass das System, was halt nur in der Testphase war, jetzt quasi weiterhin benutzt wird. Ja, das heißt, wenn man etwas postet und in der Tagline steht irgendeine Tatsachenbehauptung, irgendwas von wegen, Trump hat gar nichts mit den Russen gemacht, ja, dann kriegt man da drunter direkt einen Artikel von MSNBC, hier sind 10 Fakten, warum Trump auf jeden Fall was mit den Russen gemacht hat. Sehr gut. Ja? Apropos auf jeden Fall was mit dem anderen gemacht. Martin Sellner, Identitäre Bewegung, und der Christchurch-Attentäter, der hat wohl irgendwie Geld an ihn gespendet, über 1000 Euro, heißt es jetzt. Und in Österreich gibt es jetzt diverse Politiker, die sich vor einer Weile noch ganz positiv zur Identitären Bewegung geäußert haben, die da jetzt ganz schnell ganz groß auf Distanz gegangen sind. Ja. Ich musste, als ich das gelesen habe, ich bin wirklich kein Fan von Sellner. Also ich finde Identitätspolitik absoluten Schwachfug. Woran ich aber gedacht habe, als ich diese Überschrift gesehen habe, war, dass es eine Demo in den USA gab von den Black Lives Matter Leuten, bei denen gerufen worden ist, what do we want that, cops, when do we want it now, and pigs fry them like bacon. Also, dass wir tote Polizisten haben wollen. Und dann hat sich ein Schütze mit Gewehr auf, was war's, das war ein Parkhaus halt hingestellt und hat von dort Feuer auf Polizisten genommen und hat halt Polizisten halt erschossen. Und da frage ich mich jetzt, sind die Medien und die Gesellschaft in der Lage, einen Doppelstandard oder einen einheitlichen Standard walten zu lassen, weil wenn das jetzt dem Sellner zum Vorwurf wird, dann muss es auch allen Black Lives Matter Leuten zum Vorwurf werden. Also was damals passiert ist. Und ich weiß nicht, was da das Richtige ist. Ich bin kein Ethiker, keine Ahnung. Aber mir ist auf jeden Fall dieser Black Lives Matter Shooter einfach im Kopf rumgehüpft, als ich das gesehen habe. Also ja. Ja, ich meine, es ist an sich schon eine sehr krasse Aktion, wenn sich jemand auf ein Haus setzt und gezielt mit einem Scharfschützengewehr Polizisten erschießt. Also es hat da nicht sehr viel große Wellen drum gegeben, aber es sind ja auch sehr viele andere Sachen in dem Zeitraum passiert. Eine Frage hier zum Verständnis, ist es so gewesen, dass der nur über Patreon dem Geld geschickt hat oder gab es da noch andere geldliche Zuwendungen? Das habe ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen können. Das weiß ich auch. Soweit ich weiß, geht es um eine Spende. Ja, eine Spende, ja. Was ich halt, diese Geschichte, dass man in Österreich jetzt darüber nachdenkt, die zu verbieten oder aufzulösen, das ist so typischer Aktivismus, da muss man halt gucken, sind die Voraussetzungen dazu gegeben gesetzlich oder sind sie nicht gegeben, aber das hat doch mit dieser Überweisung meiner Meinung nach nichts zu tun. Und auch, ich meine, ich finde schon, und zwar weil der Attentäter von Christchurch ja auch im Endeffekt mit Ankündigung gesagt hat, ich habe absichtlich den ganzen verschiedenen Vereinigungen in der letzten Zeit Geld gespendet. Ja, das ist ja Teil von seinem Manifest auch gewesen. So, deswegen war meine Frage, hat er nur einmal Patreon gespendet oder gab es da noch andere Sachen? Weil dann wird der Martin Sellner wahrscheinlich einfach nur eine von den zig Personen gewesen sein, denen er halt Geld überwiesen hat. Im Rahmen dieser Aktion halt. Was ich aber halt auch... Deswegen vielleicht meine Spekulation in diesem Hintergrund, weil was hat denn der Sellner mit so einem Idioten zu tun? Ja, der ist auch ein Idiot, aber der ist nicht so ein Idiot, dass er irgendwelche Leute nee. Ja, deswegen sage ich, finde ich halt. Du kriegst Geld von irgendwelchen Leuten und hinterher musst du dich dafür rechtfertigen. Ich weiß ja nicht, wie das ist bei Patreon. Kann man da sagen, nein, der und der hat mir Geld gespendet mit seinem Namen, nein, ich weise dieses Geld zurück. Da kann man ja auch. Aber das wäre halt auch so ein Feature bei Patreon. Bitte keine Überweisung von zukünftigen Amokläufern. Wie ist das denn, wenn jetzt der Sellner die 1000 Euro nimmt, die er gekriegt hat, und die komplett an die österreichischen Grünen überweist? Das ist eine super Idee eigentlich. Bei allem, was ich hier jetzt sage, was Sellner in Schutz nimmt, möchte ich aber nochmal darauf hinweisen, dass ich es ziemlich bittig von der IB fand, wie sie diese Solidarität mit Martin Sellner-Kampagnen geschickt mit einer Solidarität mit der IB verquickt haben, weil das sehe ich erstmal so nicht. Ich bin dafür, dass Sellner seine Meinung sagen darf, klar, aber ich will nicht praktisch in diesen Double-Bind geraten, dass ich dann auch noch gleichzeitig halt ein Freund der IB bin, so ungefähr. Ja, das ist nämlich auch wieder, da wird dann gleich wieder versucht, Propaganda zu machen. Da sind die nicht besser als die Progressiven. Ja, der Chat sagt gerade, dass der wohl schon Geld an die SPÖ gespendet hat, der Herr Sellner. Ja. Okay. Ja, danke Chat fürs Aufklären. Ja, wir haben eine weitere Reaktion auf den Christchurch-Attentäter. Und zwar, ja, die übliche Trollreaktion von irgendwelchen Leuten. Die haben halt irgendwie 100 Leute ihr Profilbild und ihren Profilnamen auf den Namen und das Bild des Attentäters geändert. Und Steam hat daraufhin reagiert und hat diese Accounts gesperrt. Die waren zu 80% auch Zweit-Accounts, wo wenige Achievements oder sonst irgendwas drauf waren. Aber wie darüber berichtet wurde in Amerika, war schon sehr lustig, weil da waren auf einmal von Tausenden und von Zweitausenden von Accounts die Rede. Und es ist auch hinterher rausgekommen, dass halt dann irgendwelche Trolle dann halt irgendwelche Serien-Bot-Accounts gemacht haben. Und dann haben die Zahl, wo halt die ersten Leute darüber berichtet haben, oh, da sind ein paar Accounts, die machen das. Da haben die sich einen Witz draus gemacht und haben nochmal irgendwie ein paar hundert Accounts jeweils halt irgendwie erstellt, was anscheinend möglich war. Und die sind auch direkt wieder gelöscht worden. Aber diese ganzen Accounts sind halt in der Berichterstattung dann gezeigt worden. Und da konnte man halt auch immer sehen, so ja, ist vor 12 Stunden erstellt, irgendwie 0 Gamer Points und solche Sachen. Das ist einfach so eine Sache. Es ist klar, ja, weil Steam ist eine Plattform, die ist so groß, dass da 100 Idioten sind, die so einen Bullshit machen. Klar, ja. Aber andererseits, dass da die Leute hinterher drauf springen, weil halt gemerkt haben, das triggert die Leute. Da ärgern wir da nochmal ein bisschen. Diese Reaktion, das hat die Presse natürlich einerseits nutzen sie das natürlich für ihren Vorteil, um zu skandalisieren, aber ich glaube, die haben es auch einfach noch nicht verstanden. Nee, ich kann das nicht, wenn man das sehen will, ne? Aber wer das nicht sehen wollte, waren hier die Tagesschau-Fakten-Fuzis. Ja. Ja, genau das Gleiche. Ja. Ja, genau. Und das haben auch dann in den Kommentaren ganz am Ende irgendwie einer der Ärzte nochmal aufgeklärt und dann haben sich Kommentare schnell zugemacht, ne? Ja, also erstmal muss man sagen, Faktenfinder, ich weiß nicht, welche Fakten hier gefunden werden sollten. Für mich liest sich das eher wie, wir haben drei selbsternannte Experten gefragt und die sagen uns ihre Meinung. Einer von denen ist übrigens Christian Huberts, ein alter Bekannter von uns aus GamerGZ. Und ja, angeblich ist Steam halt eben so ganz schlimm, weil da gibt es halt Leute, die irgendwie ihre Gruppen Waffen-SS nennen oder irgendwie so. Und ja, also kurz darauf, da wo ich das gesehen hatte in dem Thread, ich weiß nicht mehr, wo es war, ich glaube bei Facebook oder so, da gab es direkt Leute, die dann irgendwie darunter gepostet haben, Bilder von Hammer- und Sichel-Gruppen und so, ne, was es ja auch alles gibt. Also, dass es da alle möglichen Idioten gibt, die da drauf spielen, ist klar. Aber was sie hier wieder konstruieren wollen, ist dieses, ja, das wurde radikalisiert auf dieser Plattform. Das meinen sie hier irgendwie. Und das ist wirklich Hanebüchen hoch 300. Er wurde radikalisiert durch Sprache und Bilder. Sollten wir sofort verbieten, denke ich. Die sind Games aus den Schuhe schieben, so ungefähr. Ne? Ja, genau, die Games sind schuld, weil da sind ja so viele Rechte drin. Und deswegen müssen wir ja auch da irgendwie Kulturkampf betreiben, damit sich das mal ändert oder so. Das ist ja dann quasi wieder das, worauf sie hinaus wollen. Also steht jetzt natürlich hier so nicht drin, aber andere Erklärungen habe ich dafür nicht. Ein alter weiser Mann hat mal gesagt, Gamergate will never end. Also. Das war von Mammon. Jo, da gab es ein Festival, ein Musikfestival in Neuseeland. Und da hatte einer irgendwie ein falsches Tattoo und hat ihn jemand anders angekriegt und gedacht, das ist ein Alt-Right Mega-Neonazi oder so. Und dann haben sie dann die Hauptbühne, waren wohl 5 Bühnen. Und die Hauptbühne haben sie dann mal eben geräumt, weil sie den Typen nicht direkt gefunden haben. Mit der Polizei. Und dann hatten sie ihn gefunden und dann haben sie das Ganze wieder aufgelöst und ja, kurz mal durchgefegt und wieder aufgemacht, wieder weitergemacht. Aber wegen einem Tattoo mal eben 5000 Leute evakuieren von so einem Platz, das fand ich schon ganz schön aufwendig. Ein bisschen übertrieben. Dann kann man nur mal gucken, was das für ein Tattoo ist, ob das wirklich so schlimm ist und ob er vielleicht auch eine Waffe bei hat oder so, bevor man so durchdreht. Ja, das ist die Stimmung momentan. Ich habe in einem anderen Artikel gelesen, dass es wohl so war, dass eine kleine Gruppe halt total aufgeregt war und sich darüber beschwert hat und die Leute gar nicht wussten, was sie damit anfangen sollten. Und dann haben halt immer alle umstehende Leute halt mitbekommen, dass sich da die Leute irgendwie total aufregen und die dachten halt, da wäre irgendwas Schlimmes passiert, weil die sich so aufgeregt haben und haben sich dann auch aufgeregt. Und das ging dann halt irgendwie wie eine Welle durch die ganze Veranstaltung. Das waren, ich bin mir dieses Jahr 2.000 bis 4.000 Leute, die da waren. Und deswegen haben die sich dann halt entschieden, im Endeffekt, dass, ja, also es ist quasi mehr so gewesen, die haben halt quasi Angst gehabt, dass da so eine Massenpanik ausbricht und deswegen haben sie es abgesagt. Aber ja, das war der Grund. Ja, die haben es nur kurz geräumt und haben dann auch wieder geflutet und das weitergemacht. Also eine halbe Stunde Verzögerung oder so. Das ja, ich mein, wie gesagt, ich meine einerseits, okay, man, ne, das müssen komische Szenen gewesen sein, weil, wie gesagt, wie das beschrieben wurde, war es halt so, du hattest halt 20 Leute, eine Minute später hattest du so 100 Leute, die so wirklich literally shaking waren und da haben die sich gedacht, okay, wenn die Leute sich so aufregen, dann machen wir mal irgendwas. Und deswegen haben sie alles runtergefahren und ja, dann hat sich das zum Glück wieder beruhigt. Ja, dumm war, dass sie den nicht gefunden haben und dann haben sie, denke ich mal, auch an den Ausgängen einfach Leute platziert, die dann aufgepasst haben und denjenigen gesucht haben und dann ging das eben. Ja, hat man eben gefunden. Das ist schon eine Reaktion. Wie getriggert muss man sein? Ja, eben. Ne? Ja, bei Google lässt man sich auch triggern von so ein paar Key-Terms. Und zwar ist es, hat da jemand geleakt wohl so ein paar Definitionen und ja, was sie so machen möchten, was sie sich so halten möchten oder sollen bei Google. Eben dieses ganze Diversity-Zeug, das sind 2 Seiten Erklärungen. Ja, man setzt auf die alten Dinge, ne, wie Intersektionalität, Social Power Agenda, Intersektionalität, sag ich ja. Ah, oh, hervorragend. Ja, das sollte eigentlich nicht nach außen gelangen, so habe ich das verstanden. Ist dann aber doch rausgekommen. Whiteness. Yeah. Shifting boundaries, separating those who are entitled to have certain privileges from those whose exploitation and vulnerability to violence is justified by their not being white. Also weiß. Oh Mann. Erinnert sich wie das Open Window oder was? Nee, das sind die Goalposts, die ständig hin und her schiften. Damit man auch immer jeden darunter erzählen kann, den man will. Japaner, weiß. Ja. Koreaner, wenn sie im Süden leben, weiß. Ja. Ocean Justice. Press 6x F for white. Ist das Buch von der D'Angelo habe ich hier, glaube ich, auch schon 3 oder 4 Mal vorgestellt. Inclusiveness means valuing the perspectives and contributions of all people and incorporating the needs and viewpoints of the full diversity of the community into all aspects of the organization. Das ist doch schon krank. Das ist nämlich leicht an diesen James Damore Days. Entschuldigung, da fallen mir noch ganz andere Sachen, an die mich das erinnert. Ja. Durchorganisieren, bis in die letzte Zelle der Gesellschaft. Oh. Ich erinnere das an physikalisches, wie nennt man, Physical Removement. Ja, da war aber noch eine zweite Seite, da stand dann eigentlich auch noch drauf, da waren so ein paar Ethnien beschrieben, eigentlich nur, wie man die mit denen umgehen soll oder so. Also wo die verschiedenen Empfindlichkeiten sind und wo man da vorsichtig sein muss. Das hier ist mal wieder von der EU und das ist ein langer Text, in dem es darum geht, wie Sexismus im Internet eingedämmt werden soll. Und wenn man das liest, kriege ich mal richtig Angst. Also es wird ganz viel verboten und dann Feminismus darf man auf keinen Fall rumherum kritisieren und Und überhaupt sind diese Empfindlichkeiten, die entstehen auch hintenrum und über verschiedene Wege, die sind gar nicht so richtig ergründbar. Aber wenn die Frau das sagt, dann stimmt das schon oder so. Also es wird auf jeden Fall nur, geht nur um Frauen bei Sexismus oder praktisch nur. Wenn mit Männern irgendwas ist, dann müssen die aufgeklärt werden oder so. Darüber, wie man sich besser verhält, das übliche Thema. Ja, das ist eine absolute krasse Nummer. Also das müssen wir uns noch mal ein bisschen in Ruhe angucken, glaube ich. Oder ich würde das mal hier übersetzen oder so. Das ist ein super heftiges Ding. Womit die allen verbieten können. Für jede Kritik, für jeden Scheißdreck. Kannst du daran ziehen, ja, und damit allen Leuten den Mund verbieten oder den meisten, sagen wir. Also. Voll gut, typische EU-Sachen. Wir bauen einen Brauchen die auch nicht reden von den Gender Studies oder so, die Professorin, da müssen die nicht erklären, was sie machen oder so, sondern ich kann einfach sagen, hey, das war jetzt aber Hate Speech, dass er mich gefragt hat. Ja, dann wird das eben verboten. Wobei man noch dazu sagen muss. Heide Witzka, also da kann ich mich richtig aufregen. So. Wobei man noch dazu sagen muss, die EU und dieser Europarat sind aber auch nochmal zwei verschiedene Dinge, ne? Ja, also in diesem Europarat sind halt auch noch alle möglichen, da ist auch Russland mit bei und so, ne? Also das ist nochmal was anderes, das ist ja dieses sogenannte Menschenrechtsding irgendwie. Gut, Irene hatte, glaube ich, mal irgendwann sowas gesagt, dass die Sachen immer ziemlich eindeutig formuliert sind. Das ist ja auch so, das ist ja richtig. Ne? Das ist immer so ein bisschen einseitig formuliert. Also das kommt dann, wenn die eindeutig formuliert sind, kommt es einseitig rüber, sagen wir mal so. Ja. Das stimmt ja irgendwie auch. Aber wie sich das dann liest, ist wirklich auch. Also man muss natürlich Rücksicht nehmen auf Leute wegen Hautfarbe, Geschlecht, tralalala, aber nicht wegen ihrer Meinung zum Beispiel. Das war in dieser Liste zum Beispiel nicht aufgelistet, aufgeführt. Das war auch in der Google-Liste übrigens, nicht in den Merkmalen der Diversität aufgeführt. Das sind nämlich mittlerweile weg. Deine Meinung ist nicht mehr relevant offensichtlich. Deine Gefühle sind jetzt relevant. Mhm. Jo. Ja, ich war EU, ich hab dich lieb. So, nicht die Europarat. EU. Ah, ich sag dazu EU, ich bin Populist. Hier haben wir einen Artikel von Uncommon Ground. The LGBT Community is dead and the T is to blame. Ich glaube, sowas nennt man Sprengstoff oder Clickbait, ich weiß es nicht. Aber ein relativ interessanter Artikel darüber, dass halt das auseinanderdriftet, was LGBTQ mal war. Und es wird halt hier so ein bisschen die Geschichte erläutert von hier Stonewall Movement, Schwulen, dann auch Lesben, dann Bisexuelle. Und irgendwann in den 90ern kam dann das T dazu. Dann wird dieser Vorfall angesprochen, wo diese Demonstrantinnen in London angegangen worden sind, weil sie halt get the L out, also die Lesben fühlen sich halt inzwischen durch die Transsexuellen, die sich als lesbisch bezeichnen, durch die fühlen sie sich bedroht in ihrer Identität als lesbische Lesben. Ihr seht, das ist sehr verworren und Moment, um es mal klarzustellen. Es geht im Endeffekt darum, dass die Frauen sagen, Frauen sind unterdrückt und Männer entscheiden sich, Frauen zu sein und deswegen haben die aber nicht dieses Unterdrückungs... Ja, und die wollen halt auch nicht, dass die in ihre Communities kommen und da halt sagen, wir müssen jetzt aber als Frauen auch hier wahrgenommen werden, mit Penis oder ohne, ja, und solche Sachen. Also... Ich verstehe das schon irgendwo, dass wenn du eine Gruppe immer weiter mit verschiedenen Interessengruppen aufstockst, wird da halt irgendwann ein Konflikt entstehen. Und auch der Ali Utlu hat die Woche halt so ein schönes Ding von, weiß nicht, haben wir das dabei von der SPD? Dieses keine weißen, schwulen Männer? Von der queeren SPD in Berlin, keine weißen, schwulen Männer, einfach auf rotem Untergrund. Das hat der Ali Utlu getwittert. Also es drückt sich da auf jeden Fall ein Konflikt innerhalb der Szene aus, wo halt dann die herkömmlichen Homosexuellen, sage ich jetzt mal ganz einordnend, dass die praktisch in die Rolle des alten weißen Mannes gedrängt werden. Ne? Und die T und Q sind dann halt viel wichtiger und auch viel einflussreicher. obwohl sie eigentlich nur eine kleine Minderheit bilden in dem ganzen Ding. Interessanterweise eine Analogie zu allem, was wieder um uns rum passiert. Mikro, Makro, keine Ahnung. Ja, vielleicht. Ja, die Bewegung auf der politischen Ebene entfernt sich halt von ihren Grundsätzen, weil die Grundsätze sind ja absolut gerechtfertigt und da wird ja keiner hier widersprechen, ja. Nur auf rechtlicher Ebene ist ja die Gesetzgebung so weit, da kommt ja das LGB überhaupt her, weil halt die gleiche Gesetzgebung für Lesben und für Gay Men, also Homosexuelle, gemacht werden sollte. Da kommt ja dieses Akronym ursprünglich her, ja. Weil es ja paradoxerweise sogar so war, dass Homosexualität gesetzlich geahndet war und Lesben wurden nicht gesetzlich geahndet. Es war zwar ein gesellschaftliches Stigma, aber es war kein kriminelles Stigma. Kleiner Funfact am Rande, aber darum geht es gar nicht. Es geht ja darum, dass sich die Bewegung halt gegen die Alltagsdiskriminierung immer noch wehrt, die es vielleicht ja noch geben mag, aber darüber hinaus hat sie keine Themen mehr. Ja, das nächste Thema, deswegen musste sie sich neue Themen und neue Gruppen dazu tun. Ja, die Trans-Community. Ja, die Rechte für die Trans-Leute, die mussten erstmal wieder erstritten werden. Da war wieder was Neues dabei. Und dann kam jetzt der ganze Intersektionalismus dazu. Nur der Punkt ist der, dass sie ja mittlerweile ein Stadium erreicht haben mit den so und so vielen Geschlechtern, die gesetzlich durchgesetzt werden können, ne? Und allem Möglichen, dass die einfach auf dem legislativen Weg gar nicht mehr Rechte durchbringen können für sich. Und deswegen besinnen sie sich wieder auf die Grundwerte. Ja, und jetzt merken sie halt, dass sie in ihren Grundwerten selber innerhalb der eigenen Bewegung diskriminiert werden, weil halt dieser Progressive Stack da so wirkt. Ne? Du hast halt die Frauen und die Frauen sind unterdrückter als die Männer und ob die jetzt lesbisch sind oder homosexuell spielt dabei keine Rolle und deswegen zerfleischen die sich wieder. Ja, also ich sehe es aber nicht positiv, weil der Gedanke dieser Bewegung ist ja begrüßenswert und deswegen wird halt dieses Amalgamierte, was sich ja auch immer mehr dem Islam irgendwie annähert, warum auch immer, das wird jetzt halt zum Mainstream-Kultur und alle Leute, die sich halt auf die Grundwerte besinnen, die werden rausgekickt. Und ich möchte auch nochmal anmerken, dass die Leute, die wirklich Öl ins Feuer gegossen haben, in vielen Diskussionen halt, ich sag mal Samantha Allen, die das ganze Ding mit ihrem offenen Brief an die Gaming-Industrie damals ein Jahr vor Gamergate angefacht hat und gesagt hat, ihr müsst die Männer bekämpfen. Da haben wir jemanden, der ist bekennender Männerhasser, Männerhasserin und halt eine Transfrau. Dann haben wir Catherine Cross, dann haben wir Christine Love, dann haben wir all diese ganzen Brianna Wu und diese Leute hassen Männer. Ja. Und die können ihren Hass aufgrund des Progressive Stacks offen ausleben und den Hass anderer Leute anfachen. Und die sind, egal wo du hinguckst in den Culture Wars, findest du diese Leute überall und es sind alles Zeloten. Vielleicht sollte man da mal gucken, wie der Zusammenhang ist. Weil wenn der Geschlechterkampf inzwischen auch von solchen kleinen schreienden Minderheiten im Endeffekt geleitet wird, was bedeutet das für die Mehrheit? Ihr Status quo geht irgendwann den Bach runter, wenn sie sich nicht wehren. Gegen diesen ganzen aggressiven Blödsinn, der in so vielen kulturellen Ebenen oder Subkulturen oder so passiert. Ja, die Mehrheit lebt einfach vor sich hin. Ja. Und hat nicht die Zeit, um sich über diese Sachen, die ja selbstverständlich sind, an sich. Das Selbstverständliche hat keine gute Lobby. Ja, jemand, der was verändern will, der kann immer ein paar Leute zusammentrommeln. Ja. Und deswegen kommt ja auch immer so schnell irgendwie das Argument, man wäre irgendwie rückwärtsgewandt, wenn man sagt, okay, wir haben in der Vergangenheit ein gutes System erschaffen, jetzt wollen wir das irgendwie verändern, wir sollten doch das alte System irgendwie beibehalten, weil das ist ja schon das Ergebnis eines langen Prozesses gewesen, ja, und da wird man dann direkt schon wieder als rückwärtsgewandt bezeichnet, wenn man sowas sagt, ja, nur weil man halt nicht total alles das System zerstören will, weil es ja ein Schweinesystem ist. Naja. Und hier haben wir eine ganz besonders perfide Geschichte. Das Fantasy Inn ist eine kleine Seite für Fantasy-Literatur, Kritik und Leute, die sich austauschen. Die haben eine Kampagne gestartet namens Missing Stairs, wo es auch um mal wieder sexuellen Missbrauch, Fehlverhalten und so weiter in der Community gehen sollte. Und da wurde dann aufgerufen, mit halt die eigenen Storys zu erzählen, MeToo-mäßig. Ja. Und wie sie es hier schön ausdrücken, unfortunately, the good intentions behind this movement were abused. Es geht um einen Autor namens Ed McDonald. Der wird auch auf Deutsch veröffentlicht, also scheint nicht der kleinste Autor zu sein im Zeichen des Raben. Die Inhaltsangabe liest sich so zwischen Young Adult und Fantasy irgendwo. Ja, und der ist wegen Online-Harassment und Missbrauch in die Kritik geraten. Und zwar gab es da mehrere Personen, die sind vorgetreten und haben Anschuldigungen vorgebracht und das übliche Geschrei, die Plattform anzünden, was weiß ich, was man mit Ed McDonald machen sollte. Und am Ende kommt raus, es ist jemand, der hat diese Missing Stairs-Kampagne wohl auch mit lanciert und hat dann mit einem wunderschönen Netzwerk aus Sockenpuppen verschiedene Anschuldigungen gegen diesen Ed McDonald. Muss wohl ganz gut orchestriert gewesen sein, weil am Anfang ist halt keiner drauf gekommen, aber es war alles eine Person. Und die entschuldigen sich hier vielmals dafür, dass sie auch nur dran gedacht haben, dem zu glauben, und bitten die Leute in der Community, sie fordern sie nachdrücklich auf, halt jegliches Harassment gegen den Autor aufgrund dieser Sache zu unterlassen, und drohen da auch mit drakonischen Strafen. Ja, aber so schnell kann es gehen. Ne? Da ist man auf der einen Seite ein aufstrebender Fantasy-Autor und irgendwo sitzt so ein Arschloch, das einem das nicht gönnt oder der gern selber oder wie auch immer und versucht mit so einer, schiebt erst eine Kampagne an für was Großes, Gutes und nutzt die dann, um seinen persönlichen Krieg zu führen mit dreckigen Mitteln. Ist wie aus dem Fantasy-Buch eigentlich. Das ist halt schon auch wieder harter Tobak, sage ich jetzt mal. Also ich habe auch die Tage alte Archive halt durchgeschaut bezüglich auf Gamergate und habe halt auch über 100 verschiedene Fälle gehabt, wo halt Accounts, die pro Gamergate waren, halt persönliche Belästigung, Doxing etc. erlebt haben. Und wenn ich dann das sehe, mir dann immer so denke, warum sind manche Leute in den Medien als Opfer und sowas wird jetzt nicht irgendwie... wo sind die Victim-Bugs für ihn? Also, wisst ihr, was ich meine? So, warum schaffen es manche Opfer in die Medien, manche nicht? So, gut. Aus dem Journalismusbuch, da steht es dann drin. You just need to be available, aber gut. Das ist schickig. Ja, Homeoffice verstärkt traditionelle Geschlechterrollen. Ist das nicht toll? Das ist auf Xing, und wen hat Xing hier gefragt? Dr. Yvonne Lott, die Leiterin Referat Geschlechterforschung bei der Hans-Böckler-Stiftung. Super. Homeoffice verleitet Arbeitnehmer zu Überstunden, vor allem Männer. Mütter machen nicht nur Überstunden, sie kümmern sich auch um ihre Kinder. Ich habe mehrere Leute, die Heimarbeit machen in meinem Umfeld, und die haben Kinder. Und rate, wer sich um die Kinder kümmert, wenn der Vater Heimarbeit macht. Mindestens beide, und wenn Mutter nicht da ist, der Vater. Oft ist Mutter nicht da, weil Mutter arbeiten geht, weil die ihr eigenes Ding machen möchte. Ja, es geht hier wie immer um die alleinerziehenden Mütter. Hast du es nicht verstanden? Es geht nur um die alleinerziehenden Mütter. Um wen soll I'm very sorry, die alleinerziehenden Mütter sind aber, können ja nicht das, also... Nichts gegen irgendwelche alleinerziehenden Mütter, aber ich meine, es ist so, es geht hier nur um alleinerziehende Mütter. Das ist so die Ausrichtung, ne? Ja. Mütter arbeiten zu Hause zwar auch bis zu einer Stunde länger als Mütter ohne Homeoffice. Sie investieren aber im Vergleich zu Müttern, die nie im Homeoffice arbeiten, durchschnittlich 3 Stunden mehr in die Kinderbetreuung. Was ist das für ein Larifari? Was ist denn dann Kinderbetreuung? Ab und zu gucken, ob es schläft, oder? Care-Arbeit ist das. Ja, genau. Mütter haben mit Heimarbeit also oft eine höhere Mehrfachbelastung. Eine kanadische Studie hat zudem gezeigt, dass Väter im Homeoffice eher am Stück arbeiten, während der Arbeitstag von Müttern zwischen Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung häufiger zerfranst. Keine Zahlen dazu. Hat gezeigt, dass die eher am Stück, keine Zahlen, nichts. Keine Quelle, die ich gefunden hätte. Ich habe mir da letztens eine Studie zu angesehen und selbst in dieser Studie war nicht klar, was jetzt alles da reinzählt in diese Homeoffice-Geschichte. Da gab es zwar irgendwie eine Definition angeblich vom Staat oder so, aber so richtig klar geworden ist es trotzdem nicht. Ja, weiß nicht. Ja, sorry. Sie retweetet ihn im Twitter, die Alexandria Ocasio-Cortez. Ich glaube, sie ist ein Trump-Fan. und weiter oben. Fact Friday. Männer, die bei Präsentationen Witze machen, werden vom Publikum als leistungs- und führungsstark beurteilt, wohingegen Frauen eine geringere Leistung und Führungsqualität attestiert wird, wenn sie humorvolle Bemerkungen machen. Ja, und das ist aus demselben Grund, warum das Patriarchat keine weiblichen Comedians zulässt. Nee, wir lassen die ja zu, aber halt nur so Nulldobern wie Amy Schumer oder so, damit den Leuten richtig schlecht wird. Ja, ich frage mich auch, was für lustige Kommentare das gewesen sind. Weil bei den Frauen noch bestimmt wieder irgendwas von wegen so, die Männer sind blöd oder irgendwie so. Vulva, Vulva, Vulva. Retweete Teresa Bücker. Super, ich liebe es. Keine Ahnung, weißt du, einen Witz in der Präsentation machen und daran bist du dann gesellschaftlich benachteiligt. Wenn das das Problem ist, dann haben wir keine gesellschaftlichen Probleme, Alter. So ernsthaft, wenn die Überlegung, mache ich einen Witz vor einer Präsentation, ja oder nein, wenn das dein Forschungsgebiet ist, hast du gefailt in deiner Existenz. Also es tut mir leid. Ja, ein neuer Artikel, neues Glück oder was, ne? Hier hat einer ans Justizministerium geschrieben. Und wollte eine Information haben darüber, ja, wer denn teilnimmt bei so einem Treffen, bei der Arbeitsgruppe, eben steht ja da. Kinderunterhaltsrecht. Auf jeden Fall hat er dann keine Information bekommen, haben sie gesagt, nö, kriegst du nicht Informationen, wollten aber trotzdem 30 Euro für die Auskunft haben. Und dann hat er zurückgeschrieben, ob das nicht ein bisschen unnötig wäre, beziehungsweise auch ein bisschen bürgerunfreundlich oder so. Und dann haben sie ihm als einzige Antworten ihren Mahnbescheid geschickt, ne? Also wollte ich einen Gerichtsvollzieher direkt auf den Hals gehen. Was ist das denn für eine Art von Justizministerium? Sind die bescheuert oder was? Das ist schon assi, oder? Das ist schon assi. Und warum dürfen wir nicht wissen, wer den Blödsinn... Also, warte mal, es ging doch um die Namensgeschichte, beziehungsweise die Abstimmungsgeschichte, war es doch mal nicht... Ja, aber sie haben ihm ja nicht mal die Namen der Leute, die... Also, wir bezahlen die doch dafür, dass die in dieser Arbeitsgruppe sind. Warum darf ich nicht wissen, wen ich bezahle? Wahrscheinlich. Nein, darf man das auch normalerweise mindestens wissen, wenn man dann nachgefragt hat schriftlich. Wahrscheinlich haben sie ihre Lektion gelernt nach der wunderbaren Arbeitsgruppe, aus der das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hervorgegangen ist. Der Frau Karl. Ja, was wollen die denn da verabschieden? Es geht doch um Abstammungsrecht. Und wenn da Väter keinen Zutritt haben, so ungefähr, dann. Naja, weiß man doch, ob das rausläuft oder nicht. Würde, wenn die Vertreter der Justiz alles irgendwelche hier, wie heißt sie, Dorothee Bärs wären. Und die Professoren alle von der Gender-Uni kommen. Nee, nicht Dorothee, sondern. Auf jeden Fall Bär. Susanne Bär heißt sie. Egal. Ich finde es klasse, dass wir jetzt anonyme Menschen haben, die bei uns Gesetze vorbereiten. Ich finde es klasse. Also, ich finde es super gut. Also das ist Fortschritt. Also weißt du, du kannst keine VPN benutzen, aber wenn ein Gesetz gemacht wird, kannst du nicht mal mehr wissen, welcher Professor damit arbeitet. Du musst ja jetzt noch nicht mehr dafür oder dagegen sein. Vielleicht willst du einfach irgendein Buch lesen, was ein Akademiker geschrieben hat. Denkst du so, das Thema interessiert mich, go for it. Nein, da muss man Namen. Ich würde mich auch innerlich dafür interessieren, was denn da das Thema ist, was denn da die Sache ist, wie sie das denn jetzt entscheiden wollen, mit wer ist denn jetzt Vater und wer ist jetzt Mutter, wenn die Kinder irgendwie im Reagenzglas gemacht wurden für das gleichgeschlechtliche Paar oder so. Wie ist das denn da? Wie soll es denn dann sein? Und warum können nicht dann Männer auch mal irgendwie auf Basis der Biologie sozusagen als Vater eingeschätzt werden? So schwierig und so teuer ist das auch nicht. Naja, das schaffen wir schon alles. Nein, das soll bloß nicht auf dem Plan, solche Themen. Ne? Also, das werden dann irgendwie Mitmütter oder so hinterher. Eine Spitze. Ja, hier haben wir die entscheidende Frage von Bento zum Thema Gerechtigkeit. Wikipedia muss sich entscheiden, will sie Frauen stärken? Und es geht um eine Geschichte, wo eine Frau hat sich gedacht, ja, es gibt keine Liste der wichtigsten Science-Fiction-Autorinnen, also lege ich die an. Dann gab es keine Science-Fiction-Autorinnen, dann werde ich eine. Nee, es gibt ja schon, also es gibt genug Leute, die in Fantasy und Science-Fiction weiblich sind und lange vor der Geburt von Pia Seidler hier schon Science-Fiction geschrieben haben. Das ist völlig klar. Ich finde es auch doof, am selben Abend stellt ein Nutzer einen Löschantrag, die Liste sei überflüssig und dubios. Das wichtigste Argument für die Löschung, eine Liste nur mit weiblichen Autorinnen sei redundant, weil es bereits eine gemischte Liste mit Autorinnen und Autoren und somit keinen Mehrwert gebe. Verstehe ich nicht, Wikipedia, muss ich ganz ehrlich sagen, weil eine Liste mehr oder weniger... Genere auch. Haben Sie Speicherplatzprobleme oder was? Das ist so, das ist schon so von oben runter, aber ich glaube nicht, dass das, wie die Dame hier sagt, damit zu tun hat, dass das 90% der Leute auf Wikipedia Männer sind, sondern das hat damit zu tun, welche Leute zieht Wikipedia an. Ja, die Korinthen kann ich da mal sehen. Ja, aber auch Leute, die Macht mögen. Ja, Macht auf jeden Fall. Dass also Wikipedia in gewisser Weise Macht bedeutet, vor allem wenn du in diese höheren Sphären der Admins und Moderatoren aufsteigst. Ja, bestimmt wollen. Ja. Sagen, was du da machst, ist total unsinnig. Ja? Das haben schon 15 andere vor dir versucht, deswegen machen wir das jetzt nicht. Bla, bla, bla. Aber das Ding ist doch auch, Wikipedia ist doch auch von Progressiven unterwandert. Ich verstehe gar nicht, wie eine Plattform, die eigentlich von Social Justice kompromittiert ist, dann dabei failt. Das, also, wir haben ja auch schon öfter über diese Feminist Hackathons gesprochen. Genau. Wo Feministinnen sich extra irgendwie eine Woche Zeit nehmen im Jahr, um Artikel in feministischer Art und Weise zu überarbeiten auf Wikipedia. Und aber was halt hier mit dem völlig vernünftigen Ansatz dieser Geschichte halt verquickt wird, sowohl von der Frau Seidler, die den Artikel geschrieben hat, als auch von der Dame, die Frau Hanning, die den, die Liste angelegt hat, ist jetzt halt, dass das ein Kampf für mehr Sichtbarkeit von Frauen auf Wikipedia werden muss. Weil Wikipedia auch, wie Frau Seidler schreibt, eine gender-sternchenfreie Zone ist. Ja? Weil Wikipedia wohl irgendwann mal entschieden hat, dass sie das generische Maskulinum benutzen. Ja. Also ich meine, Wikipedia wird eh immer wichtiger. Wenn du heutzutage Macht haben möchtest, also in Facebook wird Wikipedia eingeblendet, YouTube wird Wikipedia eingeblendet. Wenn du Macht haben willst, wirst du dich in einer kleinen Gruppe organisieren. Ihr seid 10, 12 Leute und dann tut ihr Wikipedia-Artikel miteinander editieren, macht euch hier. Also wenn du Macht haben möchtest heutzutage, ich würde Wikipedia ins Auge nehmen. Also kannst sehr viele Leute erziehen in die Richtung, für die du es für richtig hältst. Also ja, das machen ja auch genügend soziale Grüppchen, sage ich jetzt mal. PR-Agenturen. Ja, so Wikipedia verbietet sich ja eigentlich, dass irgendwie, dass man das für kommerzielle so, Sachen benutzt. Und das machen ja auch sehr viele Leute. Also wenn sie einfach mal anfangen würden zu kursieren bei den Leuten, die das kommerziell benutzen, dann würde vielleicht Wikipedia auch noch ein bisschen... Ich kenne sogar einige Firmen, denen du einfach Geld zahlen kannst, damit die bestimmte Themen für dich bearbeiten. Also das ist ja... Also es wird jetzt nicht so breit getreten, weil halt das ja eigentlich nicht erlaubt ist, aber so, aber es gibt halt schon Firmen, die machen das gegen Geld, tun ja bestimmte Themenbereiche abstecken. Also. Und ja, Dosis Greta. Oh, Atomkraft. Oder was? Ah nee, Quatsch, Klimaaktivist. Ja, nee, da war ja was. Greta Thunberg. Ja, es gab ja mal wieder einen Freitag. Was ist denn diesen Freitag alles passiert? Nee, das ist eigentlich gar nicht so, warum ich den Artikel eingereicht habe. Mir geht es hier eher darum, wie die Medien jetzt auch noch die letzten Saft aus der Klimazitrone pressen. Hier haben wir einen Artikel, wo sich eine Mutter darüber aufregt, dass ihr Sohn nicht demonstrieren geht. Das ist, hatte ich noch nicht. Und, ja. Oh, er müsste so ein Abitur machen. Oh. Ja, der hat eigentlich auch ganz gute Antworten. Er sagt, die meisten Leute gehen da eh nur hin, weil es halt kein Unterricht ist und weil man lieber mit den anderen Leuten irgendwie eine Runde spazieren geht, als in der Schule zu sitzen. Der geht jeden Freitag in die Schule und seine Mutter ist entsetzt halt. Was habe ich falsch gemacht? Warum will mein Kind was erreichen? Warum geht es nicht raus und demonstriert gegen die Sonne? Oder? Er hat mal zufällig alles richtig gemacht, würde ich sagen, vielleicht. Oh, das ist aber schon fies, Mann. Ich keine Ahnung, Alter. Mein Sohn, der Spießer. Ja, vielleicht ist es ihm auch wichtig, aber er will tatsächlich was lernen. Weil demonstrieren bringt in der Regel gar nichts. Du musst netzwerken können, du musst reden können, du musst idealerweise Fachinformationen über das Feld haben. Alles andere ist Humbug und nützliches Idiotentum. Mit aller Liebe für alle Menschen, die demonstrieren gehen. Ich keine Ahnung. Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, jeder, der an einem Samstag für Artikel 13 protestieren gegangen ist, genau, ist nicht so viel wert wie jemand, der einfach nur protestieren gegangen ist, weil ja schulfrei. Eben, also. Und es wäre so einfach für die Kinder, wenn ihnen wirklich was dran läge, dann würden sie einfach mal 4 Wochen lang samstags demonstrieren und schon wäre gut. Ja? Ja, aber hat der Toni doch gesagt, dass... Das ja, ich soll Bäume pflanzen, die Kinder, und nicht so einen Scheiß bauen da. Nee, durch Stadt laufen, die Stadt einsauen und irgendwie atmen noch und Luft, CO2 verbrauchen oder was. Wir gehen auch halb stoßen. Den ganzen Freitag an, lang die Luft an. So. Das wäre gut. Kinder sollen nicht atmen. Aber ja, jetzt wird es so dunkel hier. Ja, auf jeden Fall, ja, vielleicht... Ja, irgendwann wirst du ohnmächtig und dann atmest du ja automatisch. Auf jeden Fall nicht jeden direkt glauben, zum Beispiel nicht an die evangelische Kirche, bitte. Weil hier der Herr Bedford Strom, das ist ja der Deutschland-Vorsitzende, glaube ich, von der evangelischen Kirche. Und der sagt also, wenn die Historiker in 100 Jahren auf unsere Zeit schauen... Werden sie alle, die sich jetzt wie die Schülerinnen und Schüler für einen wirksamen Klimaschutz einsetzen, als Motoren eines menschlichen Fortschrittes sehen, der ein Leben ohne Naturzerstörung ermöglicht haben wird. Ja. Oh, kann die Kirche... Kein vernünftiger Vorschlag, irgendwie auch nicht technisch oder sowas. Nee, ja, genau. Was erfunden oder nein, nix. Warum kann die Kirche nicht normal sein und... Ist sie ich, doch. Ist ich, doch normal für die Kirche. Zivilgesellschaft, oh. Alter. Ich bin Atheist, aber wenn ich das lese, denke ich mir so, ihr kriegt es nicht mehr hin, Alter. Historiker in 100 Jahren zurück auf die Zeit gucken, dann werden sie sagen, ein Haufen Kinder haben sich ihre Zukunft verkackt, weil sie demonstrieren gegangen sind. Und die Leute, die das Gerät, was am Ende den CO2 gesenkt hat, das wurde 1947 bereits erfunden, man hat es so später im Patentamt gefunden und gebaut. Mhm. Weil jede Erfindung ist mindestens 50 Jahre länger alt, wie man denkt. So wie die Historiker heute auch auf 100 Jahre zurückgucken und sagen, ach, das waren alles Atheisten mit dem Holocaust und so, ja. Die Kirchenhistoriker. Ja, ich frage mich vor allen Dingen gar nicht, warum so ein Bedford Strom nicht einfach sagt, Leute, ihr könnt alle wieder in die Schule gehen. Ich habe gestern gebetet und Gott kann alles und er will nur unser Bestes. Und deswegen wird sich die Sache schon von selbst erledigen. Also das verstehe ich zum Beispiel nicht, weil ich meine, das wäre ja die richtige Logik. Den Schäfchen fühlt die Demut. Und deswegen, also ich meine, da bin ich auch wieder dabei, weil viele Leute meinen ja, dass wir es in Deutschland so gut haben mit diesem Verhältnis von Staat und Kirche, was ich absolut nicht so sehe. Und dann beschwert man sich drüber, wie schlimm es angeblich in Amerika ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also manchmal würde ich mir mal so ein paar Leute, die wirklich ihre Logik halt eben auch haben, dann irgendwie wünschen, ne? Weil die stellen sich da ja hinten in Amerika und sagen so, ja, ich habe in die Bibel geguckt und da steht drin, Gott hat nach der Flut gesagt, so, ich will euch nicht mehr umbringen und deswegen gibt's auch keinen Klimawandel. So. Ja, das meine ich so, das erwarte ich von der Kirche so, ja. aber ich keine Ahnung, hier irgendwie progressive Politik, weil ich, keine Ahnung, weil ja, Reformation... Ich auch nicht zum Staat, oder? In Amerika, also... Sagen wir es mal so, sie kriegen eine enorme Steuererleichterung, also sie zahlen quasi gar keine Steuern und das ist der Grund, warum man damit halt einen Reibach machen kann. Es ist ja schon so, dass sie dann trotzdem gegeneinander in Konkurrenz stehen und das ist ja zum Beispiel in Afrika auch so und so weiter. Ich denke mal, wenn die in Konkurrenz stehen und dann praktisch auch für sich werben müssen, dass man die dann eben, dass sie dann auch sichtbarer sind. Die haben es doch gar nicht nötig. Die hocken in den grauen Gebäuden und Ja, vor allen Dingen können sich die Leute da aber selber überlegen, ob sie den Leuten das Geld wenigstens geben wollen. Das kannst du dir in Deutschland auch nicht überlegen. Also irgendwelche Kirchenbeamten müssen wir alle bezahlen und ihre Pensionen und die Dotationen. Tja, wen wir noch nicht bezahlen, sind die netten Leute, die an der Ecke stehen und den Wachturm einem anbieten. Kommen wir zu den Zeugen Jehovas. Ja, um es kurz zu machen, die Zeugen Jehovas haben ähnlich wie die katholische Kirche ein internes System zur Selbstreinigung von ja, Pädophilen und haben da eine eigene Datenbank angelegt und haben quasi, wie gesagt, wenn Fälle bekannt geworden sind, das nicht an irgendwelche Strafverfolgungsbehörden weitergegeben, sondern intern geregelt. Und ja. Nun, wie gesagt, hat sehr starke Parallelen zur katholischen Kirche, wo ja sowas Ähnliches passiert ist. Und andere Organisationen, wo es sowas ja auch gibt. Ja, immer nur die Sachen intern regeln. Ich denke, das sollte alles zur Staatsanwaltschaft, zur Polizei. Ja. Nö. Nee. Ja. Über den anderen Sachen auch, ne? Gut, ich meine, Vergil Staatsanwälte ist. machen auch komische Dinge, das haben wir diese Woche auch gesehen. Ja, Venezuela. Venezuela, ja, Venezuela hatte ja einen 5 Tage andauernden Blackout, landesweite Stromausfall. Dann 3 Tage landesweiten Stromausfall, nachdem der Strom Schlimm. wiederhergestellt wurde. Und jetzt gibt es wieder einen Stromausfall. Ich weiß auch wieder nicht, ob er jetzt derzeit wieder behoben wurde. Aber ja, Venezuela versucht sich jetzt darauf einzustellen. Ja, das Phänomen der sogenannten Rolling Blackouts, das haben die halt schon seit ein paar Jahren. Heißt, du hast nicht 24 Stunden am Tag Strom, sondern halt ein paar Stunden am Tag nicht. Und jetzt, ja, ja, ich weiß nicht, Venezuela ist so im Eimer, dass die halten irgendwie noch durch, die beschränken sich immer weiter. Jetzt sagen sie halt so, ja, gut, wir haben halt die Stromausfälle, da müssen wir jetzt halt lernen mitzuleben. Ja, ne, wie aussichtsreich das ist, könnt ihr euch überlegen. Ja, ich habe es ja schon gesagt. Ja, ist schon schwierig, wenn du da gar nichts kaufen kannst oder so. Venezuela wirklich als Staat aufhört zu existieren, ist wirklich nur noch eine Frage der Zeit. Die Russen sind ja jetzt angetreten und sind mit Militär und mit Pionierkräften, also mit Militäringenieuren quasi dort vor Ort und versuchen einiges an der Infrastruktur wiederherzustellen. Das kann man ausländische Intervention nennen. Ja, würde ich sagen. Und Amerika ist nicht erfreut darüber. Aber ich meine, was sollen sie machen? Ja, was sollen sie machen? Die haben alle ausländischen Gelder eingefroren und haben gesagt, wir geben die Gelder nur an die Opposition frei. Die Opposition, sprich Guaido, konnte sich bis jetzt noch nicht so weit durchsetzen, dass er sich etablieren konnte. Ja, da müssen wir jetzt mal abwarten. Ja, also wie gesagt, in Venezuela passiert jetzt erstmal nichts und es geht weiter bergab und die versuchen sich jetzt irgendwie in der Situation einzurichten. Es ist die absolute Katastrophe eigentlich, was da, aber man kann nicht, was da passiert, aber man kann nicht mehr dazu sagen, weil es keine neuen Sachen gibt. Ja, was faszinierend ist. Die Leute hungern, die haben keinen Strom und es ändert sich nichts. Es ist wirklich faszinierend. Ja, kommen wir nach Indien. Indien steht ja in einem Konflikt mit Pakistan. Das muss immer erwähnt werden, wenn über Indien gesprochen wird. Zum Glück ist das nicht heiß geworden, ja. Darüber hinaus, über irgendwelche Faustkämpfe mit irgendwelchen Söldnern an der Grenze, ist das bis jetzt noch nicht hinausgegangen. Ja, gut, ein paar Kampfjets wurden abgeschossen, aber das passiert halt mal. Ja, aber Indien setzt halt sehr stark auf die Weltraumfahrt, ja. Indien hat ja ein sehr florierendes Weltraumprogramm, da stecken die sehr viel Geld rein. Und Indien hat jetzt quasi im Endeffekt auch ein Proof of Concept gestartet, was einen an die 1980er Jahre zurückerinnert, wo Star Wars so ein Thema war. Ja, wie sieht das aus? Kann man gegenseitig Satelliten abschießen oder Satelliten in die Umlaufbahn schießen, die andere Satelliten abschießen? Bla bla bla. Ja, und Indien ist jetzt ungefähr auf diesem technologischen Niveau angekommen. Ne? Also sprich 90er Jahre Amerika-Russland-Niveau. Und das wird als Erfolg gefeiert. Ich sehe das einfach nur als weitere Abschreckungsmaßnahme gegenüber Pakistan, weil das bedeutet, dass die gewisse Kapazitäten haben, um die Nuklearraketen, die Pakistan abschießen würde, theoretisch abzufangen. Allerdings ist Pakistan so nah an Indien, dass das wirklich nur eine theoretische Möglichkeit ist. Könnt ihr euch ja selbst überlegen. Ist halt was anderes, wenn man von Russland nach Amerika oder umgekehrt was schießt oder von Pakistan nach Indien. Das ist halt sehr nah. Naja. Briefe aus Istanbul. Wer uns nicht wählt, ist ein Terrorist. Ja, ist ein interessanter Artikel zu einem Ereignis, was jetzt schon Vergangenheit ist in diesen Minuten, nämlich der Kommunalwahl in der Türkei. So wie es jetzt aktuell aussieht, liegt die AKP wohl weiterhin vorne landesweit und wird auch die großen Städte holen. Aber hier ist eigentlich auf jeden Fall eine Leseempfehlung, so relativ, na, so lange ist er nicht, aber ist schon ein bisschen größerer Artikel, den ich jetzt hier nicht komplett vortragen will. Aber ja, er zeigt halt, wie das System Erdogan mit allen Mitteln versucht, trotz der Wirtschaftskrise das Ruder in der Hand zu halten. Erdogan hat die Kommunalwahlen zu einer Sache des Fortbestands erklärt. Wenn wir verlieren, dann wird das Land zum Schlachtfeld. Wenn es ein Defizit bei den Wahlen gibt, sehen jene ihre Stunde gekommen, die es auf unser Land und unsere Nation abgesehen haben. Also so schon sehr, sehr, also nationalistische Rhetorik. Ich wundere mich, dass ich von unseren ganzen Antinationalisten aus Europa da keine klare Ablehnung höre. Weil wer sowas sagt, das ist ja Jean, hier ist ja hier Marine Le Pen oder so, vielleicht noch, die so einen Blödsinn erzählt. Oh, ja, die HDP, also die kurdenfreundliche Partei, hat einen guten Schachzug gemacht. Die haben nämlich einfach keine im Westen halt, wo sie sowieso keine Mehrheit kriegen, haben sie keinen Kandidaten aufgestellt und ihren Wählern gesagt, geht auf jeden Fall wählen, wählt den Kandidaten, der die besten Chancen gegen die AKP hat. Daraufhin hat der Außenminister gesagt, dass die HDP sowieso alle zu 100% PKK-Anhänger sind. Also 6 Millionen Menschen in der Türkei sind für den Außenminister Terroristen. Muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. In allen staatlichen Moscheen wird Wahlpropaganda für die AKP gemacht. An Vorschulen werden AKP-Broschüren verteilt. AKP-Fahnen werden an Minarette gehängt. Aus den Lautsprechern der Minarette schallen AKP-Märsche zur Wahl. Also ja, nur mal so als Streiflicht, wer das ein bisschen detaillierter will, sehr guter Artikel. Ja, und dann, leider ist es wohl aufgegangen, so wie es im Moment aussieht. Das Kalkül. Gab auch einen Zwischenfall in Anatolien, wo nach einem Streit jemand eine Pistole gezogen hat und 2 Mitglieder von einer islamistischen Partei erschossen hat. Also, ja, hohe Wellen in der Türkei. Ja, das war eine Überleitung. Hohe Wellen, Rescued Migrants, hey. So. Von wem war der? War der von mir? Ja, den habe ich abgereicht. Also kommen wir erstmal zur Situation, was ist überhaupt passiert? Wir haben einen Öltanker, der ist auf dem Weg nach Libyen. Und der Öltanker wird angefunkt von einem Flugzeug. Ja, das Flugzeug fliegt übers Mittelmeer und hat gesehen, da sind ein paar Flüchtlingsboote. Es war wohl ein tieffliegendes Flugzeug, wohl kein Passagierflugzeug. Ich weiß nicht, was es genau für ein Flugzeug war. Ja. Da sind ein paar Flüchtlingsboote und ich habe schon die libysche Küstenwache angesprochen und die haben gesagt, die kommen nicht. Deswegen, ihr seid das nächste Schiff, ihr müsst euch jetzt um die kümmern. Daraufhin hat ein anderes Schiff von der deutschen Sea Life Seerettungsorganisation das Schiff auch angefunkt und hat gesagt, so, ja, hier, wir haben das gerade mitbekommen, ne, ihr müsst jetzt aufheben. So. Ja. weil die halt gedacht haben, okay, vielleicht fahren die einfach weiter und machen nichts und deswegen funken wir die mal besser an, damit die gemerkt haben, hier, wir haben das auch mitbekommen, hier, kümmert euch mal drum. Die waren noch ein bisschen weiter weg, die haben nur den Funkspruch mitbekommen. So, dann hat der Öltanker diese rund 100 Leute aufgesammelt und kurz nachdem die festgestellt haben, dass sie wieder auf dem Weg nach Libyen sind, haben die die Kontrolle über das Schiff übernommen. Die Flüchtlinge, die aufgenommen worden sind. Also die wie ist der Name? Schiffbrüchige? Ich meine, die waren in Schlauchbooten. Ist das schiffbrüchig? Ich weiß nicht. Aber die haben den Tanker im Endeffekt übernommen und haben die Crew dazu gezwungen, den Kurs umzudrehen und nach Europa zu fahren. Moderner Piratenstil, oder? Ja, das ist halt der Punkt. Da komme ich gleich noch zu. Ja, also erstmal, was passiert ist. Dann wollten die nach Italien fahren und in Italien haben die gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Ne? Hier, wir schicken mal unsere Patrouillenboote raus, ne? Dass ihr wisst, wir schießen scharf. Dann wollten die nach Korsika fahren, da haben die Ähnliches gesagt bekommen und dann sind sie nach Malta gefahren und sobald sie halt quasi in die maltesischen Hoheitsgewässer reingefahren sind, ist die maltesische Marine gekommen und hat das Schiff quasi, ja, die haben einfach gedockt und haben gesagt, okay, ihr seid jetzt da, ihr seid in Europa, peng, so, und dann ist es keinerlei Gewalt oder sowas hat es danach gegeben. Und das ist erstmal, was passiert ist. Das ist das erste Mal, dass sowas passiert ist, dass ein Schiff übernommen wurde, ja, ein kommerzielles Schiff von Leuten, die aus Seenot gerettet wurden. Das ist tatsächlich anscheinend noch niemals vorgekommen. Ja, das kennt man vielleicht aus irgendwelchen Filmen oder so, aber in der echten Welt ist das noch nie passiert. Deswegen sind die ganzen Seenotrettungsgesellschaften in heller Aufregung, weil es einerseits ja immer schon dieses kommerzielle Interesse gibt. Okay, ein Schiff auf hoher See, wenn das einen Notruf empfängt oder Leute sieht, die in Seenot sind, müssen die gerettet werden. So, ja, aber das dauert und dann kommt man vielleicht zu spät und das kostet Geld und so weiter und so fort. So, aber in der Regel wird es immer gemacht, weil es einfach die Ehre ist auf hoher See und so weiter und so fort. Aber jetzt haben die halt die Befürchtung, dass wenn das nochmal vorkommt, dass die Leute dann einfach noch ein zweites Motiv haben, neben dem kommerziellen Interesse, einfach aus Selbstschutz darauf setzen, so, ja, ich meine, wir begeben uns hier selber in Gefahr, wenn wir die Leute retten, vielleicht sollten wir das nicht mehr machen. Also die ganze Situation ist schon sehr, sehr schwierig, ja, und nochmal, das hat es vorher nicht gegeben. 100 Leute, ja, ich meine, ein Tanker hat nicht so eine große Besatzung, ich weiß nicht, was sind das, 20 Leute oder sowas, wenn die 100 Leute aufnehmen, ja, da braucht man keine Waffen oder so, um die Mannschaft zu überwältigen. Ja, also das wirft nochmal ein ganz anderes Licht auf diese ganze Seenotrettungsangelegenheit im Mittelmeer. Naja. So, und jetzt sind wir endlich da angekommen, wo der Abel uns vorhin schon hingeträumt hat, nämlich bei der EU. Das ist ein angenommener Text, also eine Empfehlung für die Mitgliedsländer oder beziehungsweise eine Verpflichtung. Ich weiß es nicht genau, ich denke mal, das wird verpflichtend sein. Wie wir mit Schwarzen umzugehen haben als Europa. Weil wir haben so viele schreckliche Fehler gemacht, dass wir da jetzt eine lange Liste für brauchen. Hier sind erstmal, was ihr da seht, sind erstmal nur Verweise auf weitere Schriftstücke, die hier beigetragen haben. Du kannst mal bis A, irgendwann kommt Punkt A, wenn du nochmal runterscrollen magst. Also erstmal kommen so ein paar grundsätzliche Sachen, was sie unter Schwarzen verstehen. In der Erwägung, dass sich Begriffe Afriphobie und Rassismus gegen Schwarze auf eine bestimmte Form des Rassismus einschließlich aller Arten von Gewalttätigkeit oder Diskriminierung beziehen, dem historischer Missbrauch und negative Stereotypisierung einen Nährboden bieten und der zur Ausgrenzung und Entmenschlichung von Menschen afrikanischer Abstammung führt, in der Erwägung, dass dies im Zusammenhang mit den historisch repressiven Strukturen des Kolonialismus und des transatlantischen Sklavenhandels steht. Wie vom Menschenrechtskommissar des Europarates anerkannt. Also diese Verbindung, die hier schon in einem Satz wird hier eine Verbindung gezogen von ja, zur historischen Verantwortung praktisch. Und das finde ich schon mal relativ unverschämt, weil... Also ich weiß gar nicht, historische Verantwortung finde ich schon, dass man über das darüber sprechen könnte. Weil guck mal, deine und meine Vorfahren, die wurden aus Afrika vertrieben, deswegen haben sie sich hier niedergelassen. Und da hätte ich dann gern mal gewusst, warum meine Vorfahren vertrieben worden sind, aus Afrika heraus. Ja. Das heißt, also weißt du, das würde ich gern mal wissen. So. Reparation für Europa. Weißt du? Aber nicht nur das, warum kriege ich von den Adligen nicht eine Apanage im Monat? Dafür, dass meine Vorfahren in Leibeigenschaft auf ihren Gütern gearbeitet haben, von denen sie sich jetzt ihre Schlösschen und Firmen leisten. Siehe Herr Gutenberg zum Beispiel. Warum kriege ich von dem nicht was ab? Meine Eltern waren meine Urahnen waren auch unterdrückt. Ja, in der Erwägung, dass in Europa schätzungsweise 15 Millionen Menschen afrikanischer Abstammung leben, auch wenn die Erhebung von Gleichstellungsdaten in den EU-Mitgliedstaaten weder systematisch noch auf der Grundlage der Selbstidentifizierung erfolgt. Also, wir haben keine Zahlen, aber es sind 15 Millionen. Und Selbstidentifizierung finde ich auch, da muss ich gleich an, wie hieß er, Sean Dingsbums denken, der schwarz war oder... Sean King. Oder die Tante, diese, die auch. Rachel Dollarson. Du weißt alles. Ja, also es kommen dann hier einige Punkte, weswegen halt, halt wir besondere Verantwortung gegenüber schwarzen Mitbürgern haben. Die sind im Polizeigewahrsam zunehmend gefährdet, wo es nicht selten zu Gewalttaten und Todesfällen kommt. Ich meine, das passiert, aber ich weiß, das ist halt für Europa. Ich weiß nicht, wie das einem Schwarzen in einem bulgarischen Knast geht oder so, aber. Oder in Griechenland. Ja. Die werden auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert. Trotz ihrer Leistungen, die sie im Lauf der Geschichte zur europäischen Gesellschaft beigetragen haben, werden die immer noch auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert, in den unteren Einkommensschichten überproportional vertreten, nicht genug in Parlamenten und gesetzgebenden Organen, Politiker afrikanischer Abstammung sind nach wie vor Angriffen der Öffentlichkeit ausgesetzt. Das ist jeder Politiker. Das sind alles so viele Sachen, wo ich mir denke, ja, das sind Dinge, mit denen Menschen zu kämpfen haben. Aber da denke ich nicht, das sind Dinge, mit denen Menschen einer bestimmten Hautfarbe zu kämpfen haben. Ja. Wenn du jetzt mal bis zur 1 runter sollst, kommen wir zu den Forderungen, die daraus abgeleitet werden im Europaparlament. Ein EU-Rahmen und für nationale Strategien für die soziale Inklusion und Integration von Menschen afrikanischer Abstammung zu entwickeln. Fordert die EU-Organe und die Mitgliedstaaten auf, die Geschichte der Menschen afrikanischer Abstammung einschließlich vergangener und andauernder Ungerechtigkeiten und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, zum Beispiel Sklaverei und transatlantischer Sklavenhandel oder Ungerechtigkeiten und Verbrechen, die im Rahmen des europäischen Kolonialismus begangen wurden, aber auch der gewaltigen Errungenschaften und positiven Beiträge von Menschen afrikanischer Abstammung in Europa offiziell anzuerkennen und ihr zu gedenken, indem sie den Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer der Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels auf europäischer und nationaler Ebene offiziell anerkennen und sogenannte Monate der schwarzen Geschichte einführen. Ja, komm, Alter, was für eine Rotze. Copy-Paste USA, progressive Propaganda. Können die nicht mal mehr irgendwie originell sein? Natürlich war der Sklavenhandel scheiße, aber die Europäer haben sich das halt auch nur aus dem Osmanischen Reich abgeguckt. Warum heißen Slaven Slaven? Meine Güte, alles sind unterdrückt. Alles ist so furchtbar böse. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, aber Abel, wirklich nicht. Das ist keine progressive Propaganda. Das ist ein angenommener Text des Europaparlaments. Oh Gott. Da wünscht man sich den Morgan Freeman herbei. Der hat ja in so einem Interview mal gesagt, dass ihm dieser Black History Month egal ist. Und hat den Kommentator direkt gefragt, so, ja, was sind Sie so für einer? So, wollen Sie dafür auch einen Monat haben? Und der Typ dann so, nö, ja genau, ich brauche auch keinen. Tja, dafür hat er auch ein Auge verloren, durch Katzenkratzen. Nee, das war Samuel L. Jackson. Morgan Freeman ist ein anderer. Ja, Morgan Freeman war das, stimmt. Du bist so Rassist, dass du die nicht auseinanderhalten kannst. Unglaublich. Ja, genau, sieht alle gleich aus, weißt du, was ich meine? Also, ich möchte... Aber warte, in Sachen schwarzer Leistung anerkennen, das will ich dann gleich mal würdigen. Thomas Sowell, richtig, richtig klasse, cooler, geiler Intellektueller, der hat einen Haufen Bücher geschrieben, gibt einen Haufen Bücher bei Audible, gibt auf YouTube, gibt's von ihm Sachen, die hochgeladen worden sind, Reden und tralala. Thomas Sowell, richtig geiler Autor, der hat... Also, ich habe von dem schon einige Bücher gelesen, 10 Stück, und es ist einfach jedes Mal geil, was er schreibt. Also, bitte, bitte, bitte, Thomas Sowell, geiler Typ, geiler Typ. Ich möchte kurz noch dazu sagen, das habe nicht ich gefunden, diesen Blödsinn, sondern der Gesandter für Hassrede auf Twitter hat mir das zugeschickt. Vielen Dank, wenn man das so ausdrücken kann, bei so einem grauenhaften Machwerk, für die Zusendung. Fordert die Mitgliedschaften und die EU-Organe auf, sowohl das von den Vereinten Nationen ausgerufene internationale Jahrzehnt der Menschen afrikanischer Abstimmung offiziell zu begehen, als auch wirksame Maßnahmen zur Durchführung des Maßnahmenprogramms im Geiste der Anerkennung, Gerechtigkeit und der Entwicklung zu ergreifen. Bla, bla, Geld ausgeben, bla, bla, bla, Geld ausgeben. Unglaublich. Das nächste Ding ist, wenn du was für die Armut in Afrika tun wollen würdest, dann würdest du hier nicht irgendwelche großen Programme aufsetzen, sondern eine Kopie von Why Nations Fail, The Origins of Power, Prosperity and Poverty und vielleicht Adam Smith Kopie nehmen und die einfach verteilen und versuchen, die Leute da hinzubringen, das ordentlich umzusetzen. Aber ich... Blutdruck... Fordert die Mitgliedstaaten auf, nationale Strategien zur Bekämpfung von Rassismus zu entwickeln, die sich mit der vergleichenden Situation von Menschen afrikanischer Abstammung in Bereichen wie Bildung, Wohnen, Gesundheit, Beschäftigung, Polizeiarbeit, Sozialdienste, Justiz sowie politische Teilhabe und Vertretung befassen und mit den Teilhabe von Menschen afrikanischer Abstammung in Fernsehsendungen und anderen Medien gefördert wird. Ihr habt das schwarz auf weiß, die Leute, die immer sagen, nee, das in den Medien, das kommt euch nur so vor, als ob das immer mehr Menschen sind, die von woanders herkommen. Ich sag's mal ganz vorsichtig. Ja, mit ihrer fehlenden Repräsentanz sowie dem Mangel an Vorbildern für Kinder afrikanischer Abstimmung angemessen entgegengewirkt wird. Wollen wir das für jede Hautfarbe machen, auch bitte? Für Chinesen? Für amerikanische Ureinwohner, für Sino-Germanen, für chinesisch-deutsche Mischlingskinder. Ja. Und zwar EU-gefördert. Geschichten müssen jetzt umgeschrieben werden, weil Gefühle und Vorbild. Weißt, dieses, wir müssen nach Vorbildern schauen und angemessene Geschichten. Da schwingt wieder diese Stereotype-Threat-Idee mit. Und da schwingt auch die Self-Confidence-Movement mit, was halt aus den 90er Jahren aus USA halt belacht wurde als Teil der PC-Culture und jetzt halt mittlerweile irgendwie in staatlichen Institutionen gefördert wird. Ich find's klasse. Also es folgen meine 2 Lieblingspunkte, die werden euch auch gefallen, 12 und 13. Betont die wichtige Rolle zivilgesellschaftlicher Organisationen bei der Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung und fordert eine stärkere finanzielle Unterstützung von Basisorganisationen auf europäischer, nationaler und lokaler Ebene. Und gleich hinten dran, 13, fordert die Kommission auf, in ihren laufenden Finanzierungsprogrammen und in den Programmen für den nächsten Mehrjahreszeitraum den Fokus auch auf Menschen afrikanischer Abstammung zu legen. Wir wollen Geld. Und zwar wir sind die Sozialindustrie oder was auch immer, wie man das nennen will, die Social Justice Industrie. Wir wollen Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Da werden ganz viele Gremien geschaffen, bei denen es halt so aussieht, wenn die zum Schluss kommen würden, dass es keine Probleme gäbe, würden sie kein Geld mehr bekommen. Ja, ich meine, wenn die beispielsweise... Unbekannt vor aus der Agenda-Abteilung. Bei den Richtern, bei den Richtern in Deutschland spielt die koloniale Vergangenheit von Deutschland in Ostafrika und in China keine Rolle. Zu diesem Ergebnis werden die nie kommen. So, weil sonst würden sie ja ihre eigene Existenz nicht mehr berechtigen. Das finde ich an sowas halt immer sehr doof, weil da einfach Geld in eine Institution geschleudert wird, die Posten erstellen werden, die für immer und ewig da sein werden. Da wird so viel Geld verschwendet für, ja, ich meine, die Forderung, die Kolonialarchive zu öffnen, das ist natürlich ähnlich wie die Forderung, dass die vatikanische Geheimbibliothek für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Das wird nie passieren. Ja, aber das, finde ich, ist noch das Vernünftigste, was hier drin steht, ja. Ich habe jetzt auch nicht alles vorgelesen und gerade auch die vernünftigen Sachen weggelassen. Könnt ihr gerne selber nachlesen. Mir geht es hier um die Sachen, die mir halt übel aufstoßen. Ich hätte gern auch einen schwäbischen Monat, wo man über die Geschichte des Schwabentums berichtet. Schau, Zentrum schwäbischen Geschichte. Genau, die Schwaben, die waren mal vor ein paar hundert Jahren echt verdammt arm. Das war so eine Armuts-Elends-Region von Deutschland, wo niemand hin wollte, weil halt alles am Arsch war, also wirklich alles. So, wir mussten Steine essen und so Sachen. Und auf jeden Fall habe ich den Schwaben halt hochgearbeitet. Heutzutage sagen alle, ja, die neureichen Schwaben, aber die Schwaben waren mal schon so richtige, ich will jetzt nicht Untermenschen sagen, aber das war halt schon scheiße, so geschichtlich. Also, und deswegen will ich einen schwäbischen History Month, weil wir müssen sozusagen das studieren, wie man reich wird und nicht, was Armut bedeutet, weil wir müssen den Leuten erklären, wie man reich wird und nicht Armut analysieren. Welchen willst du haben? Auch irgendwas mit Sonne am besten, dass man draußen sitzen und Bier trinken kann, oder? Ja. 18. Fordert die Mitgliedstaaten auf, rassistische und afrophobe Traditionen anzuprangern und dagegen vorzugehen. Also Holland wird dann vielleicht mit dieser Richtlinie gezwungen, den Zwarte Piet abzuschaffen. Wird auf jeden Fall den Rechten nicht in die Hände spielen. Ich meine, das ist doch auch Geschichte. Warum gibt es den Zwarte Piet? Warum ist auch ein Kanon? Ja. Das ist auch Geschichte. Was gibt euch das Recht, mit eurem Neusprechblödsinn da lang zu kommen und das kaputt zu machen? Außerdem muss gegen die Diskriminierung natürlich auf dem Wohnungsmarkt vorgegangen werden und auf dem Arbeitsmarkt. Man soll dafür sorgen, dass Migranten, Flüchtlinge und Asylbewerber auf sicherem, legalem Weg in die EU einreisen können. Außerdem darf man mit den Libyern nicht zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Fordert die europäischen Parteien und politische Stiftungen sowie die Parlamente auf allen Ebenen der Europäischen Union auf, Initiativen zur Förderung der politischen Bildung von Menschen afrikanischer Abstammung zu unterstützen und zu entwickeln. Wir haben doch politische Bildung. Ja, ich erinnere mich da noch an dieses Empowerment-Programm von der Amadeo-Antonio-Stiftung, was sie bei mir an der Universität gemacht haben. Ich verstehe, also die haben doch, die können doch auch die Hefte von der Bundeszentrale für politische Bildung lesen oder so. Also ich meine, was hindert die daran, sich politisch zu bilden, wenn sie das wollen? Ja, da redet ihnen ja aber keiner ein, dass sie unterdrückt werden und dass sie jetzt irgendwie über ihre Identität irgendwie radikale Politik machen müssen. Deswegen brauchen sie noch was extra. Empowerment. Ja, insgesamt halt Afrophobie böse, Europäer böse, Afrikaner unschuldig, völlig irgendwie ins Hintertreffen geraten. Also ich will da auch kein Urteil treffen darüber, warum oder wieso, oder sondern ich sage einfach, so sieht es halt für mich aus, wenn man das Bild der Progressiven malt. Ja. Die sind hierher gekommen und sind dann nur auf Ablehnung getroffen. Und deswegen ja, ist es so, wie es heute ist. Naja. Das macht das Europaparlament, wenn wir über Artikel 13 nachdenken. Auch schön, oder? Ich finde es klasse. Ja, man hat sich einen neuen Bundeshaushalt zurechtgelegt. Ich bin jetzt, also man hat jetzt Eckwerte sind verfügbar. Und ich schaue da auch natürlich immer ganz gern rein, weil halt man dann auch manchmal sieht, für welchen Unfug Geld ausgegeben wird. Der Florian Rötzer, dass ich mal noch mehr links war, habe ich den sehr regelmäßig gelesen, mittlerweile nicht mehr. Aber der war damals schon etwas, schon kritisch-liberal links, so, keine Ahnung, weiß ich nicht, so irgendwie in die Richtung. Man kann ihn auf jeden Fall lesen, den Herr Rötzer. Und der hat sich halt hier mokiert darüber, dass zum Beispiel bei Bildung der Etat ein bisschen gekürzt wird, was ich jetzt persönlich nicht so schlimm finde. Niederlande gibt pro Schüler weniger Geld aus, schneidet besser bei PISA ab. Ich will jetzt nicht an Bildung sparen, aber irgendwas machen die anders und das sollte man sich mal angucken. So. Und in dem Haushalt hat man halt verschiedene Posten bedacht. Das Ziel, was die NATO gesteckt hat, von 2% in Verteidigungshaushalt, da werden wir wieder nicht drankommen. Wir haben 3 Milliarden, die wir in AI-Forschung investieren wollen. Und wir haben halt bei der Entwicklungshilfe jetzt nicht so gut gepunktet. Und ich finde es total lustig, dass wir zwar einen Haufen Flüchtlinge aufnehmen, aber den Flüchtlingen, die halt noch irgendwo rumflüchten in Afrika oder halt im Mittleren Osten, dass man denen, die nicht unterstützt, dann aber Flüchtlinge hier in Deutschland aufnimmt, die, ich weiß nicht, ein Flüchtling hier, kannst du so 50 bis 100 Flüchtlinge in anderen Ländern unterstützen? Das ist manchmal für mich einfach so die Frage, ja, ich will das möglichst Beste aus meinem Geld haben, so an Leistung bekommen, warum gibt man da nicht ein bisschen was? Aber nee, nächste Flüchtlingswelle ist damit ein Stück weit vorprogrammiert. Und keine Ahnung, schwarze Null ist auch wichtig und richtig und schön und gut, aber ich finde es irgendwie dämlich, dass man dafür das Geld nicht findet. Also UNHCR einfach ein bisschen Geld hinklatschen. Es war damals vor der Flüchtlingskrise 2014, war es so, dass man die Nahrungsmittelration in UN-Flüchtlingslagern halt halbiert hat von 1.500 auf, was war es, 700, 900 rum etwa. Und damals ist das Geld ausgegangen, um den syrischen Flüchtlingen Essen hinzustellen. Und als dann kein Essen mehr da war, haben sich die Leute in Bewegung gesetzt und sind hierher gekommen. Und das Ding ist, good job, Regierung. Ich kann einfach nur den Kopf schütteln. So. Wenn du dir den Bericht anguckst, die nächsten Probleme kommen in der Zukunft. So wenig Geld für Militär, so wenig Geld für Entwicklungshilfe. Das ist Clownsland. Tja, ich meine, was ist das Ziel? 0,3% der Wirtschaftsleistung? Wir sind bei 0,18%, obwohl 0,3 vertraglich vereinbart ist für UNHCR. Schicken die uns mal in Kassel vorbei irgendwann? Nee. Auf staatlicher Ebene geht sowas ja nicht. Ach ja, kommen wir zum anderen Thema. Gesuchter ICE-Attentäter in Wiener Gemeindebau gefasst. Ja, etwas reißerisch die Headline von Kurier. Es geht darum, letztes Jahr gab es ja einige Unregelmäßigkeiten auf Bahnverkehrsstrecken. Es wurde gemutmaßt, dass es halt versucht wurde, da Züge zum Entgleisen zu bringen, durch gespannte Stahlseile und andere Sachen. Und im Endeffekt hieß es zuerst, dass es ein Terroranschlag war, dann wurde ermittelt, es wurde nicht genau was gefunden, dann wurde ein rechtsradikales Motiv irgendwie gemutmaßt. Allerdings, die Ermittlungen sind auch im Nichts verlaufen und jetzt wurde im Endeffekt ein Iraker in Österreich festgenommen, der auch geständig ist, der auch gesagt hat, so ja, ich habe das alles gemacht. Nochmal Stahlseile über ICE-Strecken gespannt, um die Züge zum Entgleisen zu bringen. Was nur deswegen nicht geklappt hat, weil er sich dumm angestellt hat. So. Und einfach nur ein krasser Fall. Und kann man sich mal so ein bisschen durchlesen, wie die Österreicher drüber reden. Na, wie der Einsatzkopf Cobra den geschnappt hat und pipapo. Und Interessantes Nebendetail ist, dass der Herr halt im Rahmen von einer ganz anderen Ermittlung ins Visier gekommen ist und an sich total unbehelligt ist, keinerlei Vorstrafen oder sonst irgendwas hat. Also der ist damit komplett unbehelligt weggekommen und ist nur durch Zufall aufgefallen jetzt. Ein bisschen beängstigend. Ja. Aber gut, ein bisschen Gewissheit zu haben. Europäische Verbandsklage, Schadensersatz für Verbraucher ermöglichen. Ja, hier geht es um das Verbandsklagerecht. Das ist ja eine Sache, die ich mit gemischten Gefühlen sehe, weil einerseits ist es eine gute Sache, weil es im Endeffekt heißt, dass sich Interessengruppen zusammenschließen können, um mehrere Klagen zu sammeln, um gegen ein Unternehmen beispielsweise vorzugehen oder gegen eine Institution. Sowas, wie man das aus Amerika kennt mit der Sammelklage, sowas gibt es ja in Deutschland nicht. Ja, wenn drei Leute ein Unternehmen verklagen, muss jeder es selber verklagen und sowas wie eine Sammelklage gibt es nicht, was halt sehr viele Leute davon abhält, Unternehmen zu verklagen. Ja. Und der Plan ist ja jetzt im Endeffekt, das Verbandsklagerecht einzuführen, dass Vereine, Institutionen und Verbände klagen können, aber nicht Privatpersonen oder Interessenverbände, die sich deswegen zusammenschließen aus Privatpersonen. Was so ein bisschen die ganze Idee untergräbt, meiner Meinung nach. Deswegen sehe ich das mit sehr gemischten Gefühlen. Aber es ist schon mal ein kleiner Schritt nicht in die ganz falsche Richtung. Allerdings ist die Umsetzung doch sehr bedenklich. Ja? Was hier im Endeffekt jetzt auf europäischer Ebene festgeschrieben wurde, was umgesetzt werden muss, ist, dass im Endeffekt, dass die Verbände dieses Klagerecht bekommen und auch nicht nur einen Schadensersatz fordern können und eine Konventionalstrafe fordern können, heißt, dass die haben etwas begangen und müssen eine Strafe dafür bezahlen, sondern dass halt auch Schadensersatz nicht nur auf Verbandsebene gefordert werden können, sondern Schadensersatz für individuelle Personen. Das heißt, ein Verband kann die Klage anstrengen und Privatpersonen können sich quasi mit dranhängen und können dann auch von dieser Klage profitieren. Also es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es wäre besser, wenn halt eine Privatperson sagen würde, okay, ich klage dieses Unternehmen an, alle Personen, die genau das gleiche Problem haben wie ich, die können sich meiner Klage einfach anschließen und die können damit Geld sparen. Das würde mehr Sinn ergeben. Nochmal, das ist in Deutschland so nicht möglich. Ja. Das ist übrigens auch eine Sache, wo die SPD immer drauf rumreitet. Wir brauchen das Verbandsklagerecht, wir brauchen das Verbandsklagerecht. Ja gut, jetzt kriegen sie es. Ne? Ein Verbandsklagerecht fände ich sinnvoller. So, weitere EU-Ergebnisse. EU verbessert das Gewährleistungsrecht für Verbraucher. Ja, das ist an sich eine positive Sache, obwohl das eine Sache ist, die noch für einiges an Aufsehen erregen wird, sobald das in nationale Gesetzgebung umgesetzt werden muss. Weil im Endeffekt geht es darum, dass Gewährleistungsansprüche ja gelten, sobald ein wechselseitiges vertragliches Verhältnis vorliegt. Heißt, du zahlst und du bekommst dafür eine Leistung. Ja, oder du bekommst eine Leistung und du erbringst dafür eine Gegenleistung. So, und derzeit ist es so gewesen, dass du die Daten, die du einer Plattform zur Verfügung stellst über dich, seien das die Daten, die du persönlich eingibst, oder seien das halt irgendwelche Tracking-Daten oder Bewegungssensoren-Daten, Daten von Apps, die freigegeben werden, was auch immer für Daten, dass das nicht als Gegenleistung galt, sondern dass es halt einfach quasi, ja, das galt so, ja, und das gilt jetzt quasi als Gegenleistung, als Zahlung. Das heißt, wenn ein Unternehmen die Daten von dir bekommt und erhebt, dann haben die einen Gewährleistungsanspruch dir gegenüber. Das hat Auswirkungen beispielsweise, was die Datensicherheit angeht, heißt, wenn die Daten von dir haben und die Daten, die gehen verloren und dir entsteht dadurch ein Schaden, dann kannst du klagen. Das ist jetzt etwas abstrakt, aber das ist schon mal gut, dass es so eine Möglichkeit theoretisch schon mal gibt. Und es geht halt auch um andere Sachen wie Ja, du benutzt einen Service wie Google Mail, ja, und der ist zwar kostenlos für dich, aber du hast halt die Daten und du musst halt an dein Google Mail-Konto dran, aus irgendwelchen Gründen auch immer, und du kannst es nicht, weil es gerade gewartet wird oder warum auch immer, und dadurch entsteht dir ein Schaden, dann hast du, obwohl du nichts dafür bezahlt hast, theoretisch einen Gewährleistungsanspruch gegenüber Google. Ja, also es ist halt sehr abstrakt mit den Beispielen jetzt. Die Realität wird zeigen, was da für konkrete Fälle bei rauskommen. Aber es ist, das ist tatsächlich mal eine Sache, die nicht total doof ist, weil auch wenn den Datenerhebungen kein konkreter Preis entgegengesetzt wird, so nach dem Motto, alle Kontaktdaten haben so und so viel einen Euro-Preis oder deine Bewegungsdaten von deinem Fitness-Tracker haben die und den Preis, ja, wird gesagt, okay, wir haben zwar keinen konkreten Preis, aber es hat zumindest rechtlich gesehen den Wert einer Gegenleistung, dass halt ein Gewährleistungsanspruch auch besteht. Ich habe gelesen, dass dieser Verbraucherschutz auch für Hate Speech-Regeln eingesetzt werden soll. Für das, was bitte? Das habe ich nicht verstanden. Hate Speech Regeln, dass da eben dieser Verbraucherschutz sozusagen missbraucht werden soll, um ja missliebige Seiten zu kicken oder Einträge und so weiter. Ist jetzt aber ja, das wäre mir jetzt neu. Also ich meine, ich könnte mir da schon was überlegen, aber ich habe schon einiges rumspekuliert jetzt, weil es halt alles noch sehr am Anfang steht. Da würde ich jetzt nicht spekulieren. Ich kann mir ja, da kann was man mal im Hinterkopf behalten, vielleicht ist ja was dran, dann stürzt sich jemand raus. Ja. Ach ja, und eine Sache, die versuchen zu machen, ist, wenn man Haustechnik hat, irgendwelche Internet of Things Geräte, dann ist es ja derzeit tatsächlich so, dass, wenn man die kauft, 2 Jahre später es keine Software-Updates mehr geben und die im Endeffekt nicht mehr sicher sind. So, und da soll jetzt eine Regelung halt auch auf nationaler Ebene eingeführt werden, dass es einen Anspruch gibt, dass für einen gewissen Zeitraum Sicherheitsupdates eingespielt werden müssen. Der Zeitraum ist nicht genau beziffert. Man geht davon aus, es werden 4 Jahre sein. Ja, also dass, wenn du ein Türschloss hast, was du mit deinem Handy aufmachen kannst, ja, dass du das auch in 4 Jahren noch benutzen kannst und dass nicht jeder, der sich irgendwie im Darknet eine App runterlädt, dein Türschloss hacken kann. Naja. Okay, kommen wir zu Europa und Brexit und United Kingdom. Ja, der Donald Tusk hat, also die letzte Woche war auf jeden Fall sehr turbulent, was die ganze Sache angeht mit Brexit und Verhältnis Europa und Großbritannien. Da weiß man gar nicht, wo man ansetzen soll. Im Endeffekt ist es jetzt so, dass alle Versuche, irgendwie eine alternative Regulierung zu finden, die nicht ein sogenannter Hard Brexit sind, fehlgeschlagen sind seitens der Premierministerin, und die hat mit einem regulatorischen Trick im Endeffekt jetzt das Brexit-Datum nach hinten verschoben. Das hätte ja vor 2 Tagen sein sollen. Wir sind jetzt 2 Tage nach dem offiziellen Hard Brexit an sich. Der einzige Grund, warum sich nichts verändert hat, ist, weil die halt eine Aufschubsregelung ausklamüsert haben, die ja mit heißer Nadel gestrickt ist, die auch noch einige Konsequenzen nach sich ziehen wird. Aber das ist noch niemandem so genau klar, was jetzt passiert. Im Endeffekt, nachdem alle Unternehmen sich auf einen Hard Brexit eingestellt haben, mit allen Konsequenzen, mit allen Konstruktionen, die dafür notwendig waren, sind jetzt wieder in eine Unsicherheit zurückgeworfen worden. Ja, was das Brexit-Chaos verursacht hat, was sie von Anfang an herbeibeschworen haben. Herzlichen Glückwunsch. Und diese Rede von Donald Tusk, die er hier gehalten hat, die war deswegen bemerkenswert, weil er gesagt hat, so, okay, es gab ja jetzt, es gibt ja eine Online-Petition mit 4 Millionen Unterschriften und 1 Million Leute haben versucht, haben in Großbritannien dafür demonstriert, dass es ein neues Referendum gibt über den Brexit. Und solche Zahlen kann man ja nicht ignorieren. Und deswegen sage ich an die Leute in Großbritannien, wenn ihr denkt, es gibt niemanden, der euch gerade vertritt, ihr könnt sicher sein, dass die europäischen Abgeordneten eure Interessen bewahren. Also es ist auf so vielen Leveln so daneben. Ja, das ist der blanke Hohn. weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ja, also die europäischen Parlamentarier vertreten die Briten, aber nicht die Europäer? Oder wie? Und die 4 Millionen Unterschriften für Brexit, die muss man ernst nehmen. Aber die 5 Millionen Unterschriften gegen Artikel 13, die muss man nicht ernst nehmen. Das hat er ja in einer anderen Rede gesagt, dass man solchen populistischen Anstrengungen keinen Boden geben darf. Also wirklich, das ist ganz schlechter Stil. Ganz schlechter Stil. Ja, das stimmt. Und ja, also weiterhin wird sich nicht großartig was ändern. Was in Nordirland passiert mit dem Backstop, ja, das wird jetzt in den nächsten Wochen verhandelt werden. Aber wir sind jetzt wirklich in einem Bereich, wo Theresa May in den nächsten Wochen wahrscheinlich zurücktreten wird, weil da halt bestimmte administrative Sachen in Bewegung getreten worden sind, die kann nicht mehr weiter regieren. Es geht einfach nicht. Und ja, mal gucken, was passiert. Absolutes Chaos. Herzlichen Glückwunsch. Selbst gemacht. Kommen wir zu einer interessanten, seltsamen Crimey-Meldung. In Los Angeles, in der Scientology Church, ist ein Mann erschossen worden, der in die Kirche gerannt ist mit einem Schwert. Das hat für sehr viel Verwirrung gesorgt. Warum? Es gab schon öfter in der Vergangenheit Vorfälle bei Scientology mit Schwertern, weil in dem Scientology-Mythos, nenne ich jetzt einfach mal Schwerter, einfach auch eine Rolle spielt. Deswegen gehen Leute mit Schwertern zu den Veranstaltungen und Schwerter werden in gewissen Ritualen benutzt und deswegen gab es schon öfter mal Zwischenfälle bei Kirchen mit Scientology mit Schwertern. Allerdings ist es diesmal wohl kein Kirchenmitglied gewesen, der das Schwert mitgebracht hat. So, deswegen ist immer noch nicht so ganz klar, was die Motive waren. Es war halt jemand, der mit der Kirche direkt nichts zu tun hatte, der halt in die Kirche geraten ist mit einem gezogenen Schwert. Ein Samurai. Ja, und ja, dann leider von der Polizei erschossen wurde dadurch. Mir fällt da immer der 16-jährige arbeitslose Schustergeselle René ein, der damals mit dem Schwert nach Polen. Ja, aber das war es eigentlich schon zu der Meldung. Ich fand das einfach nur interessant, dass halt das mit den Schwertern und Scientology, das wusste ich nicht, dass das irgendwie so ein Ding ist. Ja, wenn die da mit Schwertern durch die Gegend schwingen, vielleicht ist das eine Rekrutierungsmaßnahme. Sagst du, yo, wir sind cool oder so. Keine Ahnung. Oh, der Intercept-Artikel. Ja. Gut. Ja, der Artikel ist auf jeden Fall lesenswert, ist etwas lang, wobei, was heißt lang? Lang für den Durchschnitt, was du sonst eigentlich so mitbekommst. Aber jetzt nicht wirklich lang. Es geht halt darum, dass halt die Massenvernichtungswaffen im Irak 2003, das halt, das war ja ein Scham und man hat ja keine Massenvernichtungswaffen gefunden. Und genauso ist es halt mit der Russia Collusion und irgendwie haben jetzt halt die Medien in den USA halt im zweistelligen Monatsbereich jahrelang Sachen behauptet und die sind jetzt halt auseinandergefallen und irgendwie ist das halt für die Medien ja, ich weiß, ich hatte schon vorher kein Vertrauen mehr in die Medien und im Grunde haben die sich ziemlich vertan mit der Wahl und waren überrascht und haben dann eine Verschwörungstheorie erfunden, um die Realität zu erklären, was halt voll oft passiert, wenn du die Realität nicht verkraften kannst, erfindest du halt ja, eine Alternative, wo halt alles anders ist und du dann der Held bist oder so, weil der böse Putin die USA angegriffen hat. Ich meine, selbst von Obama gibt's einen Clip, wo er sagt, dass die USA nicht wirklich beeinflusst werden können von den Russen. Also, dass es zwar Versuche geben kann, aber dass sie nicht beeinflussbar sind. Ja, also was er konkret gesagt hat, war, dass die amerikanischen Präsidentschaftswahlen deswegen nicht beeinflusst werden können, weil sie viel zu dezentral sind. Genau, genau, genau. Ich meine, ich sag nur Wahlautomaten, also kann man so oder so sehen. Mhm. Aber im Grunde genommen ist es halt ein Narrativ, was halt die Prämisse ist ja gewesen, dass Donald Trump nur deswegen Präsident geworden ist, weil er mit der russischen Regierung, mit Hilfe der russischen Regierung, das amerikanische Volk irgendwie beeinflusst hat. Das war die Prämisse. Und das sollte hier herausgefunden werden. Und in den letzten 23 Monaten sind im Endeffekt 8 Leute angeklagt worden. Nichts, was irgendwie mit der ursprünglichen Sache zu tun hat. Wieder so Sachen, da ist man bei den Ermittlungen drauf gestoßen, dass sie halt irgendwas anderes Drecken am Stecken hatten. Roger Stone und andere Leute, ja. Bei denen man eh wusste, wenn man da genau hinschaut, da findet man auf jeden Fall irgendwas. Ja, und weil die halt irgendwas mit Donald Trump zu tun hat, hat man die halt mal untersucht. Ja, und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass es dass das Blödsinn ist, das habe ich ja hier schon so oft gesagt, so oft Beispiele genannt, ja, russische Bots, bla bla bla, ist alles Blödsinn, alles Blödsinn. Aber eine Sache möchte ich dazu noch wirklich sagen, die auch in dem Artikel noch eine Rolle spielt, die Sache mit den Weapons of Mass Destruction. Ja, der Punkt war, dass damals das Militär und die Regierung den Journalisten das gesagt hat und die Journalisten haben das einfach gemacht. Der Unterschied jetzt ist, dass nach der letzten Wahl die großen amerikanischen Nachrichtensender gezielt ehemalige Geheimdienstleute angeworben haben und vor die Kameras gesetzt haben. Das hört sich jetzt blödsinnig an, aber das ist so. Ja, die haben die Leute, die vorher beim FBI, beim NRO, bei der CIA, beim DIA, beim DOJ waren, die haben die genommen und haben die vor die Kamera gesetzt. Ja, und das sind alles Leute, die halt von der vorigen Regierung auf die Jobs gesetzt wurden, ausgetauscht wurden durch die neue Regierung. Da kann man sich vorstellen, in welche Richtung die ungefähr ticken. Und allein, weil gesagt wurde, ja, die waren ja früher beim Geheimdienst, deswegen haben die Ahnung, wurde alles, was die gesagt haben, für bare Münze genommen. Und wenn irgendwas ein bisschen kontrovers wurde, wurde einfach dazu gesagt, okay, Geheimdienstquellen, die wir nicht näher benennen wollen. So, und das war die Basis für diese für dieses gesamte Narrativ. Es gab von Anfang an überhaupt gar nichts. Das ist, man ist tatsächlich überrascht, dass sie überhaupt nichts gefunden haben. Ja, weil der, da kann man nur sagen, der Donald Trump verwischt seine Spuren tatsächlich ganz gut, weil irgendein komischer Immobiliendeal oder so, nicht mal das konnten die dem nachweisen. Also, ich glaube selbst nicht, dass der Donald Trump so eine weiße Weste hat. Aber nee, das nicht, aber er ist doch Amerikaner irgendwie durch und durch. Ihm so eine Nummer mit dem russischen Geheimdienst zu unterstellen, ist irgendwie eine Lachnummer. Ja, es ist von Anfang an absoluter Blödsinn. By the way, hier, und hier, der Punkt hier, nur ganz kurz zu der Sache hier. Das empfehle ich auch, sich einfach mal durchzulesen, wenn es später in den Quellen ist. Das ist ein Brief vom Manager von einem PAC, der den Wahlkampf für Donald Trump für 2020 initialisiert und managed. Der hat im Endeffekt an alle großen Nachrichtenorganisationen einen Brief geschrieben, okay, jetzt haben wir die Sache mit dem Mueller Report, die ist raus, es werden keine neuen Leute werden vorgeladen, das heißt, es sind keine Ergebnisse rausgekommen. In der Vergangenheit habt ihr falsche Berichterstattung gemacht, da werden jetzt keine Klagen oder sowas kommen, aber wir geben euch jetzt mal einfach eine Liste von so ein paar Leuten, ja, hier Richard Blumenthal, Adam Schiff, Jared Nadler, Eric Swalwell und Tom Perez und noch so ein paar andere Leute. Wenn ihr die Leute nochmal einladet in eure Nachrichtensendung, dann wäre es schon mal schön, wenn ihr die mal mit den Falschaussagen, die sie getätigt haben, konfrontiert und die nicht einfach unkommentiert dastehen. Aber Blumenthal freut mich das voll. Also an sich ist das eine, an sich ist das so eine Sache, wo man sagt, okay, das sollten die von sich aus machen. Aber das ist natürlich der Wahlkampfmanager von Donald Trump, den Leuten quasi so eine Aufforderung schickt, nicht so nach dem Motto, ihr müsst das jetzt machen, das war halt schon so nach dem Motto so, ja, guckt euch meinen Spiegel an und macht das jetzt einfach mal so. Schlechter Stil, Kritik am Trump, wo sie gerechtfertigt ist. Man hätte mit der Situation jetzt auch besser umgehen können als das. Ja, also das ist so nachtreten, das müsste nicht unbedingt sein. Und dann auch explizit die Namen nennen, weil das waren jetzt die Namen von ein paar Politikern, aber es sind teilweise auch explizit ein paar Journalisten genannt. Das finde ich da schon wieder nicht gut. Also Kritik, wo Kritik gerechtfertigt ist. Ich habe noch 2 Cents zu den Massenvernichtungswaffen im Irak. Es gibt ja diese populäre Aussage, you can't prove a negative, die von vielen verschiedenen Menschen popularisiert worden ist, unter anderem auch Richard Dawkins. Ja, if you can't prove a negative, dann hatte der Irak Massenvernichtungswaffen. Man hat zwar gesucht, man hat keine gefunden, aber die müssen ja theoretisch noch da sein. Nein. Ja, aber can't prove a negative ist ja nur ein Level der Wokeness. Wir haben ja diese Woche ein weiteres Level der Wokeness kennengelernt, und zwar selbst wenn alle Beweise vorliegen und alle Leute sagen, dass es so war, war es doch nicht so. Oder gut, es muss keine Konsequenzen haben. Also es geht um den Fall Jussie Smollett. Ja, wo ich immer wieder sage, Smollett, Smollett. Ja, also ich habe da schon einen Tick, ich höre immer Small. Und was ist im Endeffekt passiert? Der hat zwei Leute engagiert, dass sie ihn zusammenschlagen, in Anführungszeichen, um Publicity zu bekommen. Das ist alles wasserdicht nachweisbar. Die Polizeiakten, die sind geleakt worden, ja, obwohl sie eigentlich unter Verschluss gehalten sein sollen. Aber ich meine, es ist einfach so. Das ist einfach so. Und alle Leute sagen, dass es so ist. Alle Leute außer Jussie Smollett selber und seine Anwältin sagen das. Die Staatsanwältin, die sich von dem Fall zurückziehen musste, nachdem bekannt geworden ist, dass sie im Hintergrund sich positiv für ihn eingesetzt hat. Der stellvertretende Staatsanwalt, der im Endeffekt diesen Deal mit Jussie Smollett gemacht hat, hat auch gesagt, der hat das auf jeden Fall gemacht. Das ist so, da gibt es gar keinen Zweifel dran. Die Polizei sagt das, der Bürgermeister sagt das, alle Beteiligten sagen das, aber im Endeffekt ist dem nichts weiter passiert, außer dass er 10.000 US-Dollar Strafe zahlen musste und Sozialstunden aufgebrummt bekommen hat. Und die Sozialstunden bestanden darin, dass der in einer stadtnahen Vereinigung für ein paar Stunden Leuten gezeigt hat, welche Kamerawinkel am besten sind, um YouTube-Videos zu produzieren. So. Ja, und das dafür, dass der im Endeffekt einen nationalen Skandal ausgelöst hat, indem er ja ein Hate Crime herausprovoziert hat. Ursprüngliche Anklagepunkte waren 16 Class D Felonies, was garantierte Gefängniszeit bedeutet hätte, in jedem Fall, selbst wenn nur die Hälfte irgendwie durchgekommen wäre, auf jeden Fall. Vor allem Anbetracht der Tatsachen, dass der Jussie Smollett Vorstrafen hatte. Und ein weiteres pikantes Nebendetail ist, dass zusätzlich dazu, dass alle Anklagepunkte fallen gelassen wurden von dem stellvertretenden Staatsanwalt, dass auch sämtliche Vorstrafen aus dem Strafregister getilgt wurden. Also nicht nur das, was er gemacht hat, ist straffrei geblieben, sondern sogar seine Straftaten aus der Vergangenheit wurden aus seiner Strafakte gestrichen. Also, ich meine, offensichtlicher geht es wirklich nicht. Da kann man wirklich einfach nur sagen, what the fuck? Was ist die offizielle Erklärung für die ganze Sache? Die offizielle Erklärung dafür ist das sogenannte Deferred Prosecution Programm. Heißt, die Administration ist überlastet, B, der könnte in einem anderen Fall als Zeuge aussagen, oder C, das ist einfach so unwichtig, dass wir uns nicht weiter damit befassen mussten. In dem Fall kann man halt das Gerichtssystem umgehen und einen Nebendeal machen. Das ist kein sogenannter Plea-Deal. Ein Plea-Deal würde ja sagen, dass der zugibt, ja, ich habe das tatsächlich gemacht, so, sondern es ist Deferred Prosecution, was im Endeffekt bedeutet, es wird davon abgesehen, es zu verhandeln. Unter einer gewissen Auflage, die beide Leuten da zustimmen müssen. Da gab es wohl 7.000 Fälle in den letzten 3-4 Jahren in Chicago, die davon betroffen waren. Das waren allerdings hauptsächlich irgendwelche Unternehmensstrafsachen, ja, irgendwelche Banken, Geldwäschesachen. Da wird sowas sehr oft ganz gerne gemacht, dass die Banken straffrei ausgehen, aber dafür die Kontodaten beispielsweise preisgeben, weil die das so nicht direkt müssen nach amerikanischem Recht. Ja. Aber natürlich auch kein Schuldanerkenntnis geben wollen. Dafür sind solche Deferred Prosecution Sachen tatsächlich da. Ja? Und damit wird jetzt im Endeffekt gerechtfertigt, so nach dem Motto, ja, es haben ja 6.000 in den letzten paar Jahren haben sowas bekommen, dann muss der Jussie Smollett das auch bekommen, weil gleiches Recht für alle. Also das ist der absolute, ich bin echt gespannt, weil das treibt wirklich alle Leute auf 180, weil das ist die schreiende Ungerechtigkeit und das absolute Ausnutzen des Systems hochzählen. Ja, und die ganze Verbindung mit Barack Obama und so weiter, die braucht man gar nicht erwähnen. Ja. Sorry, wolltet ihr noch was dazu sagen? Ich habe da jetzt ein bisschen gerantet, glaube ich. Ja, ich wollte das mit den Nachrichten von der von der Mitarbeiterin der Obamas, die da angeblich auch aufgetaucht sind, eigentlich noch dazu sagen. Schon, weil das finde ich halt auch eine pikante Geschichte, dass die mehrmals versucht hat, halt da die zuständige Justizmitarbeiterin zu erreichen, um mit ihr dringend mal über den Fall zu sprechen. Ja, aber das ist auch bekannt geworden und deswegen ist die Dame ja zurückgetreten, die Staatsanwältin, also die State Attorney, die Staatsanwältin des gesamten Staates. Und das ist halt beispielsweise auch ein Problem, da ist sie jetzt auch kritisiert worden von der dazu für zuständigen Berufsvereinigung, weil wenn man sich von so einem Fall zurückzieht, muss sich quasi das gesamte Büro davon zurückziehen. Das heißt, sie und auch ihre Stellvertreter. So, da gibt es ja dann andere Leute, die das übernehmen können. Aber der Stellvertreter hat ja diesen Deal ausgemacht, was er nicht hätte machen können, wenn die Chefin sich zurückgezogen hätte. Das heißt, bei diesem ganzen Chaos haben die das noch nicht mal formal korrekt gemacht. Deswegen, wer weiß, vielleicht wird da auch noch mal was zurückgenommen. Und, was auch noch gesagt werden muss, wir sind ja hier auf Staatsebene. Nur der Staat Illinois, wo Chicago ist. Ja, also nicht Stadtebene, Staatsebene. Aber in dem ganzen Kontext gab es ja noch einen Brief, den Jussie Smollett sich selber an seine Arbeitsadresse zugeschickt hat. Und da hat er Bundesrecht gebrochen, sogenanntes Mail Fraud. Und das wird in Amerika ziemlich stark geahndet. Ja, und deswegen kann man davon ausgehen, dass entweder es noch eine FBI-Untersuchung gibt und die wieder im Sande verläuft. Oder dass da tatsächlich noch was passiert und dass da dann wirklich der Hammer runterkommt. Am lustigsten fand ich aber, ich glaube, von der Anwältin kam das, dass die beiden Angreifer eventuell auch Whitefacing eingesetzt haben, um Jussie Smollett zu verwirren. Eins der unwichtigen Randdetails neben den ganzen Beweisen, dass der Herr ja die ganze Zeit gelogen hat. Ich meine, das sind einfach Beweise. Man kann da nichts anderes sagen. Es ist einfach wasserdicht so, nicht so, wie er es sagt. Er sagt ja, es wären zwei weiße Leute gewesen, die ihn angegriffen hätten. Und das hat er vor ein paar Wochen ausgesagt gehabt. Und jetzt hat er ja ausgesagt, von Anfang an hat er nichts gesagt, was der Unwahrheit entsprechen würde. Und Gott sei sein Zeuge und er schwört auf seine Mutter und solche Sachen. Also wirklich, meine Güte, was für ein Kerlchen, sag ich mal. Ne? By the way, im Chat kam gerade noch die Erwähnung, Smollett hat jetzt eine Polizeirechnung bekommen über 130.000 US-Dollar. Wenn er das nicht innerhalb von 7 Tagen zahlt, kann der Fall nochmal verhandelt werden von der Tech-Helikopter. Ich weiß ja, jetzt. Sehr gut, danke für den Hinweis. Ja, ich hatte ja schon erwähnt, die Polizeileute, die Polizeigewerkschaft, der Polizeichef, der Bürgermeister, die haben sich total darüber aufgeregt, absolut zu Recht, weil das ist einfach. Ich meine, offensichtlicher geht nicht mehr. Ich kann mir dabei einfach nur denken, sag mal, dass solche Sachen passieren, ist ja klar. Aber ich meine, wie offensichtlich kann man es machen? Ja, da also wirklich einmal mit Profis. Meine Güte. Ja, wenn sowas inszeniert wird, dann wünscht man sich schon so einen gewissen Mindeststandard. Weißt du, wo man länger braucht, das rauszufinden. Also. Licht ausmachen beim Kulissenschieben, verdammt nochmal. Ja, genau. Also ich möchte schon so Profi-Kulissenspiel haben. Nicht, also da muss ein gewisser Standard mitschwingen im Subtext. Das beleidigt meine Intelligenz. Genau. Weißt du, was meine Intelligenz beleidigt? Dass der Jussie Smollett jetzt vorgeschlagen wurde, um den NCAAP Award zu bekommen. Ja, so weit beleidigt meine Intelligenz. Da denke ich mir auch noch, wie gesagt, seid ihr denn so doof? Ja, warum? Erinnere dich an den Integrationsbambi für Bushido. Also ich habe gehört, gestern war ja diese goldene Kamera mit Greta und ich habe gehört, da wurde auch ein SUV verschenkt bei der Verleihung. Der fährt mit Liebe statt mit Diesel. Es muss wohl auch die goldene Kamera mit den niedrigsten Zuschauerzahlen aller Zeiten gewesen sein, habe ich beim Überfliegen vorhin irgendwo gelesen. Nicht mal die heilige Greta, die Erscheinung der heiligen Greta hat nicht genug Leute gelockt. Dass es wenigstens für irgendwie den vorletzten Platz gereicht hat. Ja, und was ich auch bemerkenswert fand, also der Jussie Smollett spielt ja in so einer Serie Empire mit, was halt so voll die Spartenserie ist, die halt so eine voll bestimmte Zielgruppe hat. Und selbst in der Zielgruppe haben die wohl ein Viertel weniger Einschaltquoten gehabt bei den letzten Sendungen wegen diesem Skandal. So, also das ist wirklich, wenn man sich diese Jussie Smollett-Sache anguckt, das ist wirklich Realität auf der einen Seite und Jussie Smollett auf der anderen Seite. Und alle, die sich auf die Seite von dem schlagen, da kann man einfach nur denken, die haben so ein Halo um sich rum und sind irgendwie in einer anderen Dimension. Weil, ja. Ja, jetzt auch. Ja, die sagen sowas wie, ja, Jussie Smollett ist deswegen unschuldig, weil da nichts gefunden wurde, genauso wie bei Trump. Ne? Bei Mueller wurde auch nichts gefunden, deswegen ist er unschuldig, sagst du doch auch. Auf so einem Niveau wird die Diskussion in Amerika geführt. Und das ist. Was ist denn jetzt mit der WTO? So, gut, gehen wir kurz zur WTO. Wir hatten ja die Sachen mit den Boeing-Abstürzen. Jetzt hat Boeing wieder eine Schlappe erlitten. Ja, WTO, World Trade Organization. Da gibt es gewisse Handelsregeln, die nicht mit anderen Handelsverträgen abgegolten sind. Und tatsächlich ist es so, dass im Flugverkehr bei Rüstungsherstellern und Flugzeugbauern, die oftmals Rüstungshersteller sind, halt die handeln sehr oft noch nach WTO-Regeln. Und ja, deswegen ist ja beispielsweise Brexit kein Problem für Airbus, obwohl die in Großbritannien fertigen. Ne? Weil da, das spielt da keine Rolle. Die handeln eh schon nach WTO-Regeln, was das angeht. Kleiner Nebensatz. Ja, im Endeffekt, Airbus wurde vor 5 Jahren verklagt, dass Airbus von den verschiedenen Staaten, in denen Airbus unterwegs ist, staatliche Subventionen bekommt. Wer hätte es gedacht? Ja, und Boeing ist im Endeffekt das Pendant zu Airbus in Amerika. Die haben auch in verschiedenen amerikanischen Staaten halt strategisch ihre Produktion. So wie wir halt in Deutschland, Frankreich, Spanien, England halt verschiedene Produktionsstätten haben. Nicht, weil es Sinn ergibt, sondern damit halt verschiedene Länder involviert sind. So ist es in Amerika auch. Es ist mehr oder weniger ein Staatsbetrieb. Ja, dazu kommt ja auch noch EADS. Ne? Und Boeing baut auch für die amerikanische Armee sehr viel Rüstungstechnik. Ja, das einfach nur als kleiner Hinweis mit WTO. Ja, WTO-Regeln ist nicht das Ende von allem. Selbst nach irgendwelchen WTO-Regeln dauert es 10 Jahre, bis irgendwelche Dispute verhandelt werden, was sowas angeht. Wie gesagt, dass Airbus und Boeing staatliche Subventionen bekommen, ist jedem klar. Ne? Tja. Und der eigentliche Punkt der Angelegenheit ist halt, dass solche Betriebe halt nicht wirklich nach marktwirtschaftlichen Regeln spielen. Und nochmal, solche Sachen wie Brexit sind für sowas absolut irrelevant. Weil da eh noch die WTO-Regeln gelten. Tja. Der Akadim, der ist unterwandert von sozialen Gerechtigkeitskriegern und von Ideologen, die der Blank-Slate-Theorie anheimsen oder so Ideen wie Männlein und Weiblein haben genau dieselben Gehirne. Und das Ding ist, dass eben man in den Anfängen der Neurowissenschaften davon ausging, dass halt die Gehirnstruktur zwischen Mann und Frau, dass sie nur durch Hormone beeinflusst wird. Und man hat später festgestellt, dass dem eben nicht so ist und dass es halt durchaus Unterschiede gibt, die halt auch wissenschaftlich wichtig sind, beachtet zu werden. Und das sind relativ alte Erkenntnisse, also die jetzt nicht irgendwie, es sind halt 70er, 80er, es ist jetzt nicht irgendwie 2004 gewesen oder so. Und man hat jetzt halt hier wieder mal ein Buch vorgestellt, halt in der wissenschaftlichen Literatur und Scientific Journal Nature, in dem es halt darum ging, Neurosexismus und der Mythos zwischen halt Männlein und Weiblein, dass es halt, dass man das nicht unterscheiden könnte. Und der Artikel geht halt darauf ein, dass halt in akademischen Journalen Sachen erscheinen, die halt einfach da nicht hingehören. Das ist, ich weiß nicht, der Mythos, dass Evolution auf den Mensch übertragbar ist. Sowas würdest du auch nicht im Nature Journal lesen, weil es halt einfach Schwachvogel ist. Evolution und Mensch gehen Hand in Hand. Ja, lest euch durch. Es ist ein interessanter Artikel. Zeigt halt mal wieder, an wie vielen Stellen diese Menschen anzutreffen sind, die für soziale Gerechtigkeit eifrig kämpfen und ihren ideologischen Nonsens verbreiten. Also, weil Nature Journal ist halt schon irgendwie, ja. Und hier haben wir eine Statistik über Reddit. Ich meine, Reddit ist sowieso Krebs, keine Ahnung, aber 1,9% sind Menschen, die kommentieren und 98,1% sind Lurkers, also Menschen, die nur lesen, was ich relativ interessant fand. Also ich hätte gedacht, dass Kommentieren vielleicht etwas mehr ist. Oder zumindest, das, also es wurde nicht mit aufgezeigt, wie viele Menschen irgendwas abvoten. Das wäre noch interessant. Ich schätze, dass es 10%, 8% wären, aber mal gucken. Also ich bin ja eher jemand, der Chance mag. Also kein Reddit. Den Markus Chance, den schaue ich auch mal. Ja, genau. Trolle wollen nur Spaß haben. Das ist eine Studie, zwei Online-Studien, die sich mit dem Thema Trollen beschäftigt haben. Und man hat halt Menschen Persönlichkeitstests unterzogen, um die dunkle Tirade halt sich anzuschauen. Man hat noch eine vierte dazu gepackt, die ich aber jetzt noch nicht so gut kenne, die muss ich mir mal noch bei Gelegenheit tiefer durchlesen. Und man ist halt drauf gekommen, dass Nicht-Kommentierer weniger Machiavellismus, Narzissmus, Psychopathie, Sadismus vorweisen. Und dass Menschen, die Sachen debattieren wollen, dass das dort etwas vorhanden ist in Sachen Chatting, dass es weniger stark, aber auch ein bisschen Unfug vorhanden, sage ich jetzt mal, bei Trolls ist halt massiv stark, also ist so, ob jetzt Narzissmus oder Psychopathie ist halt, überall schlagen alle Indikatoren an, ist ja auch irgendwie verständlich ist, und da hatten sie noch eine Other-Gruppe, wo das halt negativ war, und da dachte ich mir, Debating Issues und Trolling, damit tut man eigentlich relativ viel vom Diskurs im Internet bestimmen, und dann dachte ich mir so, ach, fett, nur die Psychos tun sozusagen das Bestimmen, worüber wir reden, fand ich klasse, also hat mir gefallen. Ja. Und Trolle sind natürlich schlimm, da kommen wir dann gleich zum nächsten Büchlein. Ja, dieses Buch, ja. Ich fand es sehr interessant. Ich habe mir während dem Lesen öfters mal die Notiz gemacht, Wiederholung, langweilig, dumm. Also es ist so, dass ich lese ganz gern Feindliteratur. Nein, von progressiven, sozialen Gerechtigkeitsmenschen, Feminismus. Ich lese da ganz gern Bücher. Also ich habe da schon einige Dutzende in die Richtung gelesen. Und ich muss sagen, das hier sticht heraus bei der wirklich schlechten Art und Weise, wie es geschrieben worden ist. Und einfach nur, dass das sogar auch ein Hörbuch bekommen hat, fand ich einfach herausragend. Also, dass sowas durchgeht. Also, sehr merkwürdiger Schreibstil und einfach, ich weiß nicht. Also. Ja, du hast wahrscheinlich zu wenig Trump-Derangement-Syndrom. Ja, nein, ich meine, die können ja auch schreiben, Trump schlimm, bla bla bla und so, weißt du, ich habe ja dieses... Das steht doch auf dem Titel. Aber ich wollte gerade sagen, die Marcotte, die hat aber nicht nur Trump-Derangement-Syndrom, die hat Life-Derangement-Syndrom, wenn du mich fragst. Ja. Also ja. Die ist ja schon also, ein bisschen länger bekannt, halt eben durch ihr Engagement damals bei ACS und Plus, wo sie auch genau. Eine von den Leuten war, die gesagt hat, alles Sexismus hier bei den Atheisten und so. Da gab es auch lustige Leute damals, die gemeint haben, die sieht aus wie eine weibliche Version von Tom Cruise. Das ist nicht so lustig. Das ist echt wahr, guckt euch die mal an. Ja. Nee, aber ich habe ja auch Alt-Right from 4chan to the White House gelesen. Ich habe mit dem Content von dem Buch auch überhaupt nicht übereingestanden, aber da war noch irgendwie so ein Schreibstil, Standard, irgendwas hier bei dem Buch wirklich garstig. Und die Punkte, die sie auch erwähnt, sind alle richtig krass. Also sie haben ein spezielles Verlagshaus, For the Greater Good or something, für Leute, die bei NPR nicht durchkommen, weil dort nur Propaganda erscheint. Also NPR wäre à la ZDF, BZW, Arte oder Phoenix in den USA, wo ich mir denke, Leute, meine Güte. Gamergate. Naja. Ich werde jetzt mal kein NPR-Bashing betreiben, aber man kann das nicht mit ARD oder so vergleichen. Okay. Ein bisschen vielleicht. Nee, selbst ARD hat bessere Standards als die. Sorry, das zu sagen, aber okay. Ist so. Okay, ich hau dann mal die Punkte raus. Ich tu dich mal nicht übersetzen, weil es ist einfach zu viel. Gamergate was foreshadowing alt-right in Trump. Quinn dated journalists but never wrote about her. Gender and racial equality advocates were dismissed as SJWs. Accusations were flown at journalists. Also in Bezug auf Gamergate, wo ich mir denke, ja, es ging nur um die Journalisten, aber egal. Milo convinced Gamergaters it's okay to harass. Ghostbusters outrage was bad. Also dass das halt eine organisierte Kampagne von MRAs war, die Brown Shirts sind. Making conservative arguments has atrophied, now it's only trolling. Ernsthaft? So, die komplette konservative Diskussion ist erstarrt und es ist nur noch Trolling. Läuft in deinem Kopf. Die Gamergate-Kampagne und die Milo-Ghostbuster-Kampagne sind verschmolzen von den Ideen und Strategien in der Trump-Kampagne. MRAs sind Brown Shirts. Dann beschwert sie sich über die alten Statuen und das weiße und konservative White Supremacy verteidigen. In Universitäten wird rund getrollt, weil Shapiro, Ann Coulter und Murray, ich weiß nicht, ob Douglas oder Charles, eingeladen werden. Not many conservatives like them anyhow. Shapiro, ich weiß, ich habe sein letztes Buch, A Right Side on History, gelesen. Er ist halt ein religiöser Konservativer, keine Ahnung. Ich finde ihn ganz interessant, aber es ist halt einfach nicht mein, was ich halt mag. So, auch wenn er am Ende stark über Kulturmarxismus abrentet, ohne das Wort zu verwenden. The left should seek to debate. Nein, das machen die Linke in den USA nicht, das machen sie in Großbritannien nicht und hier auch nicht. Keiner will mich debattieren in Sachen Kulturmarxismus. Alle würden sie verlieren, aber niemand will mich debattieren. Ich weiß nicht, das ganze Buch, der Trump hat dafür sich ausgesprochen, dass NFL-Players entlassen werden. Und Dungeons and Dragons und der KKK und Damore hängen miteinander zusammen. Damore hat in seinem Manifesto gefordert, dass alle Frauen bei Google entlassen werden. Weißt du, einfach nur ein Haufen Nonsens und dann beschwert er sich auch noch über Helikopter-Ride-Memes, wo ich mir denke, Alter, in deinem Buch stellst du so oft Sachen so schlecht dar. MRAs and other would-be brown shirts. Wenn du so eine Kacke schreibst, ich einfach kein Wert innerhalb der Auseinandersetzung, der dazugepackt wird. Einfach nur schwarz-weiß denken, einfach nur Propaganda schreiben, der Gegner ist der Teufel und du bist die moralische Überlegenheit in Reinform. Einfach nur holier than you, I have a righteous big great course and I will persecute you. Nee, aber ich... Nur ja, ich merke schon, dass die Lektüre ist nicht sehr empfehlenswert, sonst hört ihr euch später so an. Also ja. Nicht das Buch hier, absolut keine Kaufempfehlung. Ja, ohne Spaß, das ist auch in Sachen Social Justice Kram. Also wenn ihr was lesen wollt, was gegen euren Narrativ geht, gibt es wesentlich bessere Bücher wie das hier, wesentlich bessere. Und ich, keine Ahnung, Russian Hackers, WikiLeaks, MRIs, and White Supremacists, guckt da Pizzagate, Trump ist irgendwie eine Mischung aus Verschwörungstheoretiker und Faschismus und Metafaschismus. Ja, also genau, also das hört ihr bei ZDF heute auch. Also bevor ihr das Buch lest, lest lieber The Blank Slate von Steven Pinker. Und kauft eure Bücher verdammt nochmal nicht bei so einem Monopolisten wie dem eingeblendet. Nee. Und kauft kein Monopoly. Nein, Quatsch. Empathie und empathetic responses for pain and facial muscles are modulated by actress attractiveness and gender and perspective taken by the observer. Wenn du hässlich bist, nehmen andere Menschen das eher wahr, wenn du Schmerzen hast. Und wenn du schön bist, dann kümmern sie sich nicht so arg, ob es dir wehtut. Das geht aus der Studie hervor. Ich nenne es Ugly Privilege und wir müssen das checken. Nein. Ja, also die Studie erzählt noch mehr Kram, aber ja, das. Ja, und wenn du regelmäßig täglich Nachrichten liest, dann kriegst du den Blues, also eine leichte depressive Verstimmung. Und das Ding ist, dass sehr viele gesellschaftliche Indikatoren besser werden. Es bringen sich weniger Menschen um. Menschen leben länger, weniger oft schwere Krankheiten etc., weniger Gewalt, also Verbrechenswellen. Nach den 68ern waren wesentlich größer wie jetzt das, was wir gerade haben. Ist jetzt auch nicht super wenig, aber viele Indikatoren sind besser wie vor 50 Jahren. Und die Nachrichten werden aber seit einer ganzen Zeit immer dunkler. Und deswegen ist Journalismus mit Vorsicht zu genießen. Ja, das Einzige, was ich im Moment habe, ist Kopfschmerzen wegen dem ganzen Facepalming. Kommt immer mit Geschwindigkeit, sag ich mal. Neue Zeitzonen für Europa gemäß der Chronobiologie. Ja, ist das nicht ein schönes Thema mit der Uhrzeit? Da kann jeder drüber reden. Was sagt ihr denn erstmal dazu, bevor ich hier einsteige? Was ist denn Chronobiologie? Das weiß ich ja gar nicht. Chronobiologie ist wahrscheinlich eine interdisziplinäre Mischung zwischen Biologie und Zeitforschung. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, also Schlafforscher ist der Herr, der hier eine Theorie so ein bisschen präsentiert, ist ein Schlafforscher. Das heißt, wenn wir über so Sachen wie Uhrzeiten reden, ich denke mal, da liegt es natürlich sehr nahe, das mit dem Schlafrhythmus irgendwie übereinzubringen. Ja, weil ob man jetzt eine Stunde früher anfängt zu arbeiten oder später, ist ja an sich egal. Außer man muss halt früher aufstehen oder später aufstehen. Ja, deswegen macht das schon Sinn, mal einen Schlafforscher dazu befragen. Ja, und dem Schlafforscher zufolge gibt es halt es ergibt im Endeffekt keinen Sinn, europaweit eine Zeitzone festzuschreiben. Tatsächlich würde es sogar mehr Sinn ergeben, die Zeitzonen noch ein bisschen weiter aufzuspalten. Ja, technisch gesehen ist es heutzutage ja überhaupt gar kein Problem mehr, dass man sagt so, ja, nur weil da nur eine Zeit vor eine Stunde früher oder später wäre, gibt es jetzt irgendwelche technischen Probleme oder Handelsprobleme oder sowas. Das haben wir ja. Solche Probleme gab es vielleicht früher, aber heute nicht mehr. Und er plädiert im Endeffekt für eine Uhrzeit, die dem menschlichen Biorhythmus so ein bisschen mehr entgegenkommt. Ja, also beispielsweise in Großbritannien könnten einfach mal eine Stunde länger Schlaf gebrauchen, weil da die Sonne einfach später aufgeht als im Rest Europas. Ja, jetzt mit Ausnahme von Portugal beispielsweise. Ja, und ja, wollte ich einfach nur mal so sagen, weil im Endeffekt, das ist ein sehr hitziges Thema und alle Leute sagen nur so, oh, ja, hier, man sollte es so oder so mal festschreiben. Und ich finde, warum muss man das europaweit überhaupt regeln? Ja, früher gab es noch einen Sinn mit Sommer- und Winterzeit, das hatte noch kriegslogistische Gründe. Das ist der ursprüngliche Sinn von dem Wechsel zwischen Winter- und Sommerzeit. Ja, heute kann man sich halt wirklich fragen, sollte man das ganze Konzept mit der Zeit nicht vielleicht so ein bisschen anpassen? Ja, weil so eine Gleichschaltung da doch eigentlich gar nicht notwendig wäre. Naja, nur mal so ein Gedankenanstoß. Und ich merke schon, das irische Viagra-Dorf hat es leider nicht in die Auswahl geschafft. Nee, das hat es nicht in die Auswahl geschafft. Das fand ich aber toll. You take a sniff and you're stiff. So. Ja. Wir hatten schon so viel und das war mir doch ein bisschen zu platt, aber ja. Ja, irgendwas, das war ja nur was Witziges, ne? Ja, habe ich schon gemerkt. Aber ich gewusst, dass du über den komischen Zwolle so lange redest, hätte ich den rausgelassen. Ja, da tut mir leid, aber da gab es einfach so viel diese Woche. Ja, deswegen bemerkenswert, doch. Noch ein Nachtrag zu dem Piratenthema, die Partei strebt wohl ein Parteiausschlussverfahren gegen den Baudelaire. Das ist zurückgenommen, weil er jetzt erstmal die Wahl abwarten müssen oder so. Also, das wird nichts, glaube ich, mit dem Parteiausschluss, wenn er doch auch noch nicht mal eine Strafe oder irgendwas Strafbewehrtes gemacht hat. Das wird sowieso das wird nichts. Also, haben sie sich, glaube ich, abgeschminkt, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Da würde ich auch mal nachgucken, wer das irgendwie erzählt hat. Ich hätte auch noch brechende Nachrichten. Die habe ich vorhin, als wir Afrika besprochen haben, erfahren und ich wollte die da nicht raushauen, dann weil es da wieder irgendwie mir als Rassismus ausgelegt wird oder so. Aber jetzt kommt's, Elon Musk hat einen Rap veröffentlicht auf SoundCloud und es geht um den verstorbenen Harambe und Die wollten nur darauf hinweisen. Also. Aber jetzt bitte drin lassen. So ein Rammstein hat auch ein neues Lied gemacht, ne? Ach, stimmt, das auch. Harambestein. Harambestein, genau. Harambestein. Und die Eintracht hat 2-0 gewonnen. Und ist auf dem Champions League Platz. Unfassbar. Harambe musste sterben, aber die Eintracht gibt es immer noch. Unfair. Ja, Wald und so. Ja, Wald. Leute, wenn es windet, dann geht mal lieber nicht in den Wald, aber ansonsten schon. Also, aber bei mir im Wald war es jetzt so, dass es halt letzte Wochen gestürmt hatte und dann waren da so ein paar Bäume halt auf dem Waldweg und da dachte ich mir halt auch, jetzt erzähle ich den Leuten immer, geh in den Wald und dann und nachher wissen die nicht, dass es Wind gibt. Weißt du, wir fangen ja hier mit den grundsätzlichen Sachen Leute, an. Geht einfach, setzt euch einfach einen Helm auf. Looks like shit, but saves lives. Ja, endlich im Wald. Ja, Helm und einen Rucksack und pack da ein paar Steine rein und dann in den Wald joggen gehen. Also, weil der Marsch von Stuttgart auf Berlin, der kommt und ihr müsst euch vorbereiten. Mit Schwarzen Null müssen wir mal reden, glaube ich, ey. Tja, bis dahin fördert mal, was der Freiheit dient und zerschmettert, was ihr schadet. Nur schönen Sonntag noch und lasst euch nicht gendern. Haut rein, Leute. Bis nächste Woche. Tschüss. Kulturmarxismus ist Opium für Intellektuelle.